Keine Bremsen, Martin Schulz. Schulz, was sagen Sie zum Kanzleramt? Ich wohne da. Ich bin da zu Hause. Hohe Energie. Ohne Halt ins Kanzleramt. Keine Bremsen, Martin Schulz. Keine Bremsen, Martin Schulz. Keine Bremsen, Martin Schulz. Keine Bremsen, Martin Schulz. Podcast für Heimatrecht, fahr doch mal rein. Henning Haas? What? What? Was? Ja. Hallo. Und jetzt? Hallo. Hallo. Hallo, Alexa. Hallo. Hallo. Scheiße, ey. Alexa, kannst du nicht reden? Gisse, ey. Jetzt hab ich gar nicht mehr gesagt, wie ich heiße. Ist das wichtig? Hallo. Alexa. Hallo Alexa. Wie geht es dir? Herzlich willkommen. Das weiß ich leider nicht. Ja, das ist toll. Hallo Alexa. Schön, dass du da bist. Nein, du musst erst sagen, Alexa. Hallo. Ich liebe dich. Guten Tag. Siehst du, du musst erstmal sie ansprechen. Alexa. Ja. Wie geht es dir? Mir geht's großartig. Hoffentlich dir auch. Alexa? Ja, danke sehr, mir geht's hervorragend. Wie sehr freust du dich darauf, heute an unserer Sendung, dem Anycast, Folge Nummer 69... Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Alexa? So traurig. Lässt du mich bitte ausreden? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Gut. Kann man irgendwie so einen Schuss einspielen? Das ist ja, weiß ich nicht. Ich kann deine Frage nicht beantworten. Ich komme mir gerade vor, wie Anne Will, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Denken. Warum sind diese KIs immer so furchtbar depressiv? Haben die alle von Marvin gelernt? Ja, irgendwie schon. Naja. Siri ist ein devotes Biest, Alexa ist ein so zartes Biest. Wie sind die anderen? Wie ist Cortana? Cortana ist sassy. Ich habe hier knuspriges Salzgebäck mit Pizzageschmack. Was esst ihr? Nix. Oh, geil. Hier, Palmöl. Sehr gut. Ich freue mich, euch mal wieder zu sehen. Ich habe ganz vergessen, wie ihr aussieht. Und wie verfressen. Klingt ganz gut, ne? Ja, wunderbar. Der Boden ist. Sack geöffnet bei Dennis in der Schublade, habe ich mal direkt gedacht. Ich frage mich nur die ganze Zeit, seit wie lange die geöffnet ist, die Packung. Weiß nicht. Aber sie war ja mit dem Clip verschlossen. Also ja. Hier steht 20.03.2017. Ich habe ja einen Kollegen, wir haben einen schrumpeligen Apfel auf dem Tisch liegen. Und ein Kollege. Lass mich raten. Was denn? Hat er ihn gegessen? Nein, er hat ihn nicht gegessen. Und er hat gesagt, nee, wer ist denn das noch? Kann der nicht weg? Was ist denn los, Johannes? Ja, nee, das kann man, also, das hat er jetzt nicht so direkt gesagt, aber Es war schon relativ klar, dass er diesen Apfel unter keinen Umständen mehr anrühren würde, weil der sah ja auch schon faulig. Das war einfach nur so eine Druckstelle. Ja. Ach so. Ja, ja, der kommt ja aus dem Brandenburger Speckgürtel. Ach so. Die haben da genug Äpfel da. Ja, ja, Akademiker, Doppelverdienerhaushalt, ne? Ja. Frau Zahnärztin, Mann Jurist, da ist die Kohle. Also die können das gehen, also mir geht auch immer sehr früh. Diese Woche hat er kaum 40 Stunden gearbeitet, er muss halt immer sehr viel Geld im Keller wenden. Ah, okay. Hm. Ja. Wird so feucht. Aber gestern auf dem Sum 41-Konzert. Wer, er, du? Ja, er. Achso. Ja, ich nicht. Und sein Bruder, was hat der gemacht? Der hat das einfach noch mehr Menschen erzählt. Einzelkind. Er sagt schon, er hat einen Bruder, aber wir glauben ihm das nicht. Ja. Haben wir, also, Renke, willst du dich noch auch nicht vorstellen oder nicht? Ja, mich? Ja. Ja, ich bin Renke, hallo. Hallo, Renke. Hallo. Alexa? Seit wann bist du trocken? Das ist eine schwierige Frage. Alexa? Jetzt fällt mir nichts Kluges ein. Alexa? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Dachte ich mir. Alexa? Ja. Frage BVG nach Abfahrtszeit am Alexanderplatz. Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Alexa? Bestelle eine Nintendo Switch. Ich kann Taylor Switch nicht bestellen, ja, also habe ich es zu deiner Einkaufsliste hinzugefügt. Ach, ja, danke. Alexa? Ja. Danke, ne? Und nichts für ungut. Gern geschehen. Hm. Hm. Ach, ich mag es, wie sie leuchtet. Ja. Jetzt habe ich Taylor Swift auf meiner Einkaufsliste. Nee, Taylor Switch hat sie gesagt. Taylor Switch. Was immer das ist. Ja. Ja, wie geht's euch denn? Ja, Cornelis ist übrigens hier. Ja, ja. Ich mal kurz. Deswegen, ich habe versucht einzuleiten, dass ich hatte ja schon fast vergessen, wie er aussieht. Also. Wir sind tatsächlich mal physisch alle in einem Ort anwesend. Man vergisst das manchmal, dass die Menschen wirklich noch physisch existieren. Ja, aber geistig ist unbekannt, ob wir alle wirklich an selben Ort gerade sind und selben Zeitraum, Kontinuum und so, aber das klärt sich noch im Laufe der Sendung. Mhm. Ja, ja. Denke, weil du guckst so leer. Ja, das ist tatsächlich, das ist gar nicht so witzig. Ich bin so fertig, ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, das Freitagspodcasten. Ja, Freitags, nee, hat nichts mit Freitag zu tun. Bist du jeden Abend leer? Ja, nee, gestern war auch schon ganz schlimm. Was ist passiert? Gut, dass du mich das fragst, wenn ich mir gerade was zu essen muss. Wir waren gerade im Dialog. Du isst einfach. Nichts, ich bin du bist ungefähr genauso responsive wie Alexa. Sag ihren Namen nicht, sonst reagiert sie. Alexa, wer hat dir eigentlich deinen Namen gegeben? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Alexa, ist Siri besser als du? Ich mag alle künstlichen Intelligenzen. Ja, ja, ja. Das klingt, ich glaube ihr nicht so ganz. Aber nee, gestern ging es mir eigentlich ganz gut. War so ein bisschen müde und dann war ich gestern Sport machen. In der Mittagspause gehe ich manchmal Sport machen und kam wieder und bin danach, da habe ich mich gefühlt, das letzte Mal habe ich mich in der Tat so gefühlt, in der 7. Klasse haben wir mal eine Klassenfahrt nach Baltrum gemacht und da haben wir die erste Nacht, weil wir irgendwie alle so strulle waren, haben wir nicht geschlafen und irgendwie Basketball gespielt und dann haben wir am nächsten Tag einen Ausflug auf die Salzwiesen gemacht. Das sind so quasi im Watt wächst da so salziges Gras und das kann man auch so essen, das schmeckt dann einfach salzig. Das ist irgendwie ganz, ich weiß nicht, warum das besonders war, aber es ist ein Naturschutzgebiet und leck mich. Und da habe ich gesessen und habe mir angehört, was dieser komische Führer da erzählt hat. Und auf einmal macht der Führer? Ja, genau. Der Führer war es. Lebt auf Baltrum immer noch. Ja, stolzes Alter, über 100, aber war damals noch ganz fit. Ist aber auch schon wieder bestimmt 15 Jahre her. Ja. Oder? Weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube schon. Und macht die Augen auf und auf einmal sitzt Armin Benz rechts neben mir. Wer ist Armin Benz? Ja, der war auch dabei. Und war damals auch bei mir in der Klasse, ist dann strafquer versetzt worden. Ist dann noch nicht berühmt geworden, oder? Nee. Aber jetzt. Gut. Ja. Jetzt schon. Ja, Wahnsinn. Grüße in die Strafvollzugsanstalt. Armin Benz? Das heißt Justizvollzugsanstalt. Und ich habe, der ist da gar nicht. Ich glaube, der arbeitet bei einer Versicherung. Bin aber nicht so sicher. Ach so. Dein Netz leckt irgendwie auch ein bisschen, ne? Ja. Du wolltest aber noch eigentlich von gestern erzählen, nicht von Baltrum, ja, und dann oder? Kam ich wieder und genauso müde war ich da, weil da sind mir einfach die Augen so zugefallen. Also wie, als wenn so Jalousien hart vor meinen Cola-Augen zubrachen. Und seitdem wurde es irgendwie nicht besser. Raiffeisenbank? Nee. Was? Weiß nicht. Du hast ihn gegoogelt gerade, oder was? Bei Facebook. Das ist Buch von einem kettengefesselten Teddy, aber egal. Falsch geschrieben, ich glaube, das ist er nicht. Aber es ist ja trotzdem schönes Bild. Ja, das. Für den Chat kann man das aber ja auch mal. Aber warst du denn auch, jetzt Achtung, Überleitung? Ja. Überleitung? Warst du auch so müde genauso müde während der Dschungelwoche? Ja, in der Tat, Dennis, das war wohl wirklich so. Wir haben ja auch wieder gepodcastet zum Dschungel und werden auch Cornelis gerne fragen, wie er den ganzen Bums in dieses Jahr fand, ob er überhaupt mal zugeschaut hat und so weiter. Jedenfalls haben wir versucht und auch so gut wie immer geschafft, direkt nach der Sendung aufzunehmen. Was keine doofe Idee war. Wirklich keine doofe Idee. Das machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Es führt aber dazu, dass wenn die Sendung bis 12 geht und man dann irgendwann um, weiß ich, 12:30 oder 12:45 mal anfängt aufzunehmen und dann irgendwie erst um 2 ins Bett geht oder am nächsten Tag schon wieder um 6 aufstehen muss, dass man dann, wenn man das irgendwie 2 Wochen durchzieht, ein bisschen am Stock geht. Ja. Wir hatten schon Pausen, krankheitsbedingt, weil ich nicht konnte und auch eingeplant, weil andere Sachen geplant waren und so. Aber das war wirklich, da ja, ist immer noch so ein bisschen, wie sagt man denn? Ja, laborieren, ja, kann man so sagen. Ist noch nicht ganz raus aus den Knochen und glaube ich, passiert auch nicht mehr vor März. März wird ein ganz toller Monat, das erzähle ich euch gleich aber privat. Aber zum Dschungelcamp, ich mache jetzt mal direkt weiter. Ich wollte nur anmerken, war eine ganz gute Staffel, wir haben gepodcastet und ich bin sehr froh darüber, dass wir keine Live-Folge zum Finale gemacht haben, also währenddessen davor, weil mit 24 Stunden Abstand podcastet sich darüber doch über ein Finale und quasi abschließendes Element doch sehr, sehr gut. Ich war ja wirklich traurig, als ihr nicht gesendet habt, weil ich hatte einen total tollen Flow, dass ich immer die Folgen nachgeschaut habe, so dass ich dann auch gleich am nächsten Tag morgens auf dem Weg zur Arbeit wiederum eure Podcast-Folge hören konnte. Ja. Ja, ich habe seitdem ihr mich gezwungen habt, das zu schauen, vor 3 Jahren, glaube ich, alle Folgen geschaut. Außer, ich glaube, die zweite Hälfte des Finales, weil es ein bisschen langweilig war dieses Jahr. Aber ich habe wirklich alles geguckt, mich teilweise mit halb zugefallenen Augen noch gequält, es wirklich durchzugucken. Oh ja, sehr gut. Aber ich stehe immer noch total auf die Beiträge, nicht auf die Prüfung. Hatte ich ja schon mal erzählt. Alexa? Hast du das Knarzen auch gehört? Sie will dich nicht hören. Hast du das Knarzen ein auch Ein Echo entsteht, wenn Reflexionen einer Schallwelle so stark verzögert sind, dass man diesen Schall als separates Hörereignis wahrnehmen kann. Ja. Alexa, das ist jetzt ja für sich genommen nicht falsch, ja, aber war, glaube ich, keine Antwort auf meine Frage. Vielen Dank für das Feedback. Oh Gott. Gut. Aber schön gut, dass mein Alexa die Leute hier wahrnimmt. Mach aus, geh aus. Körbchen. Weg. Alexa, Wohnzimmer aus. Hey, das Pult eigentlich da dran. Okay. Du hast das Licht ausgemacht. Gar nicht schlecht, ne? Alexa, Wohnzimmer an. Oh Mann. Okay. Alexa, pass mal auf, folgende Idee. Geruchspodcast, was hältst du davon? Gut. Ja, ich mochte die Staffel übrigens, um das Thema nochmal einzufangen. Ich glaube, die zweitbeste, die ich bisher gesehen habe. Was immer so ein bisschen blöd ist, dass ich mich immer in die Person verliebe, die nichts sagt. Vielleicht in welche erste Person hast du dich verliebt? Wie hieß sie denn? Thomas Hessler. Nee, Dings hier, die Schauspielerin da. Nathalie war es in der Staffel davor, ne? Ja. Die mochte ich, glaube ich, auch. Kann sein, ich habe den Namen vergessen. Nein. Wie hieß sie denn? Svenja, Jennifer, Nathalie. Egal. Jedenfalls. Hallo. Ich verliebe mich immer in die schlauen Frauen, die dann schlau genug sind, nichts zu sagen. Was natürlich blöd ist für das Konzept der Sendung. Naja, egal. Hat dich die Zahnlücke angesprochen, ist die Frage. Zahnlücke? Gut, also offensichtlich nicht. Hatte sie eine Zahnlücke? Ja. Na gut. Warte mal. Die gute Frau hieß. Ja, sonst. Finde ich jetzt nicht. Wollen wir das nicht mal rausfinden? Sarah Joel Janel, die meintest du doch garantiert nicht. Nein. Gut. Die hieß Nathalie. Heißen die immer Nathalie in jeder Stadt? Ja, die heißen alle Nathalie. Die kommen, nein, die hieß doch nicht Nathalie, Mann. Die kommen aus einem IKEA, also kommen aus so einem Schwedenwerk. Hallo. Was ist das für ein Quatsch? Muss man die auch zusammenbauen erst? Ja. Bevor sie dann so, Kids campen können, Frauen zum Zusammenbauen. Die ist Nathalie, natürlich. Ist sie Nathalie? Wo war eigentlich? Nee. Nicole Miet. Nicole. Nicole. Hat übrigens die gleiche Farbe in meinem Kopf. Wisst ihr, dass Buchstaben bei mir Farben im Kopf haben? Ja, ja, das kenne ich. Bei mir auch. Ach, du auch. Welche Farbe hat bei dir das N? Das N, das ist eher so grünlich, würde ich sagen. Bei mir ist grau. Nee. Genau wie das M, das ist ein bisschen heller. Das Farben, ist Buchstaben haben Farben? Ja, ja, Zahlen auch. Das ist Synästhesie übrigens. Ja, Zahlen sind super, weil Zahlen haben bei mir alle verschiedene Farben, deswegen kann ich mir Zahlen gut merken. Ja. Buchstaben sind überhaupt nicht trennscharf, totaler Scheiß und ich bringe mal alles durcheinander. Okay, ob man jemand Nathalie heißt oder Nadine oder welche Farbe die 1? Ganz klar? Schwarz. Gelb. Nee, gelb ist, was ist denn gelb? Oh. Nee. Ah, ist übrigens gelb. Ich glaube, ich habe keine gelbe Zahl. Ich kann mir eine 1 vorstellen und dann sehe ich da eine 1 in Helvetica gesetzt, aber mehr auch nicht. Ich sehe nur die Farbe eigentlich. Ja, das, was du hast, das ist, weiß ich nicht, kaputt. Ich gebe dir mal Variante. Die Karte von meiner Therapeutin mit nachher, dann kannst du mal. Danke. Meine Mutter ist übrigens total stolz, dass sie mich für eine Synästheten hält und sie verwechselt immer so ein bisschen Synästhesie und hochbegabt. Ja. Zweitens ich nicht. Ja, ich also, die, ja, ich, also Synästhesie, ne? Synästhesie könnte ich auch, ich hätte lieber gerne Anästhesie zu Hause. Ja, was kann man noch dazu sagen? Gut, komm, ist auch für mich Freitagabend. Ja, da kann auch mal, das muss jetzt nicht immer jeder funktionieren. Alexa. Übernehme mal für Renke. Was ist Anästhesie? Hallo? Könnte ich gleichzeitig reden? Nee, warum nicht? Weil es verwirrt. Hallo. Jetzt nochmal. Nee. Alexa? Hatte ihre Chance. Was hat es deine Chance? Chance kann Folgendes bedeuten: eine Situation, die jemandem etwas ermöglicht, eine Möglichkeit, eine Aussicht auf etwas hast und die Angabe, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich etwas ist. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob Alexa für den Gesprächsfluss förderlich ist. Wir haben Dschungel podcastet. Ja. Nils fand's gut. In other News, um das ganze Podcast-Blog mal so Metakram abzuschließen, wir haben eine neue Folge der Bahnhelden rausgebracht, die ganz lustig ist. Das hat Spaß gemacht, ja. Das hat Spaß gemacht. Und zwar deine Freundin Doro, die war ja spontan da, oder? Ja, genau genommen habe ich sie vor kurzem auf einem Theater-Event kennengelernt und sie möchte podcasten, deswegen war sie eigentlich bei mir, weil sie mal lernen will, wie das geht. Und sie hat erst eine Stunde vorher erfahren, dass wir sie in eine Impro-Situation in einem Podcast mit Live-Hörspiel eingebaut haben. Ja, wir haben uns einem Assessment Center gestellt und böser Bahnchef, guter Bahnchef gespielt. Ja. Mehr oder weniger. Ah. Ja. Wenn es dich nicht interessiert, dann. Ich habe gesagt, das ist so ganz, ganz klare Interessensbekundung meinerseits gewesen. Ja. Kann man sich jetzt anhören, Folge 12. Der Rest der Sendung ist auch eher chaotisch. Im Nachhinein habe ich es nochmal angehört. Echt? Ich fand es nicht gut. Wir sollten vielleicht mal angehören, mal Themen vorzubereiten. Alexa? Vielleicht. Wer ist Dennis Morehart? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Ach, ja. Also. Dachte ich mir. Noch mehr Meta? Und Meta-Podcast? Genau, das ist auch gleich Meta. Warum Meta? Kann ich noch gar nicht verraten. Also. So. Soll ich erstmal den Trailer spielen? Oder was? Mach doch mal einfach den Trailer an. Soll ich den Trailer anmachen? Genau, wir haben einen Einspieler vorbereitet. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Haben eine der teuersten Stimmen des Landes engagiert. Soll ich mal abspielen? Ja. Meet Google Prophecy. Experience your social future in a nutshell. Connect your online accounts to the Google Prophecy AI and make a time leap into your personal future. Your dreams, your desires, your world. Rendered with the new VR cloud graphics technology and brought to you in Ocular HD. Pre-order your starter kit now. Google Prophecy. Your social life. Your future. Now. Genau. Ich krieg das Stimmung. So. Ja. Warum lachst du jetzt? Das Vorsichtige mit der Räuspertaste an und diesem Kauen, um nicht aufzufallen. Hast du Hunger, Renke? Welches Kauen? Weißt du, was ich zu Hause gemacht habe? Ich habe einen Toast genommen, da habe ich 2 Scheiben Cheddar draufgelegt und noch eine Scheibe Toast und dann habe ich sie in die Mikrowelle getan. Das ist traurig. Ich mache hier auch jeden Wahrheit. Aufbau von dem Thema. Egal. Also Cornelis, ja. 150. Folge Schöne Ecken. Genau. Nächsten Donnerstag, richtig? Nächsten Donnerstag. Es gibt eine Tradition, dass die Jubiläumsfolgen irgendwie anders sind. Wirklich Jubiläumsfolgen? Ja, ja, mal. Genau, ich möchte gar nicht verraten, das wie. Das wieder heißen, wenn das die ganze Zeit immer nur im Rummeckern. Es wird aufwendig, es wird improvisiert und es wird sich um die Zukunft drehen. Habt ihr die schon aufgezeichnet? Ja. Ah, okay. Ich bin dann zurzeit im Schneiden und ja. Es ist auf jeden Fall aufwendig und improvisiert und wird sich, ich hab das schon gesagt. Wie lange machst du den Podcast jetzt schon? Seit 2011. 149 Folgen lang. Genau, und das ist jede zweite Woche ohne einen einzigen Ausfall. Wie? Muss ich mal kurz missen. Daran sollten wir ja, uns mal da sind aber auch abschneiden. Die Kenner unter uns wissen, da sind aber auch sehr viele von über Monate hinweg vorproduziert, ne? Ja, das war, aber das ändert ja nichts daran, dass die regelmäßig rauskommen. Man könnte es auch an der Sucht bezeichnen. Ich kann einfach nicht mehr aufhören. Unsere können auch, kommen auch regelmäßig. Wir haben immer noch zweiwöchig in der Beschreibung stehen. Ja. Da steht auch aber auch. Vorher aufgezeichnet. Nee, da steht da, was steht da drin? Da steht immer noch zweiwöchig. Nee, falsch. Ich bin der festen Überzeugung, dass das da nicht steht, Dennis. Während ihr das mal klärt, noch ein anderer Plug, weil das noch gerade sehr schön angekommen ist. Ja, bitte. Die Folge 149 war auch ganz nett. Wir sind nämlich im Theater des Westens unterwegs gewesen, hier in Berlin, und haben uns direkt die Vorbereitung zu einer Aufführung von Sister Act angesehen, zusammen mit der wundervollen Vanessa Wilczek. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus, die in dem Stück als Swing mitspielt, also als Standby-Tänzerin, aber auch als Dance-Captain tätig ist. Das heißt, organisiert, wer im Choreografie-Team letztlich auf der Bühne ist, im Stück dann entsprechend dabei ist. Und wir haben diese eine Stunde vor dem Stück aufgenommen mit vier Personen und das ist ganz schön. Kann man sich, glaube ich, ganz gut mal anhören, weil die meisten Menschen, glaube ich, noch nicht zugehört haben, wie es im Theater abgeht, kurz vor einer Aufführung. Also auch das würde ich gerne nochmal hier so ja, verlinken wir. Pluggen. Und was steht im Podcast in der Beschreibung? Hoffentlich alle 14 Tage neu. Ja. Hat auch nach wie vor, ist es so. Ja. Alexa, wo gibt's denn schöne Ecken? Du müsst, glaube ich, deutlicher sprechen. Ja, siehst du, das kann ich nicht. Gern geschehen. Na. Alexa, gut, nee, sag mal. Wo gibt es schöne Ecken? Entschuldigung, aber ich bin mir nicht sicher. Derzeit kann ich Telefonnummern, Uhrzeiten und Adressen suchen. Naja, okay, gut. Genug Werbung gemacht. Da steht übrigens auch Alexa, suche mir die Telefonnummer von der nächsten Elektronikabfallentsorgung heraus. Die Telefonnummer des nahegelegenen Unternehmens Alex Entrümpelung mit der Adresse Warschauer Straße 78. Abbrechen, Alexa, stopp, hallo. Also können wir bitte auch diese Überseite mal ein bisschen anpassen. Da bin ich Ist das ein Verwandter von ihr? Das ist auch noch Alex Da bin ich leider, also da bin ich noch jünger, als ich jetzt bin. Und du auch. Und Cornelis steht da gar nicht. Nein, nein. Das Setup ist auch völlig falsch. Es ist auch noch fotografiert in einer Wohnung, die ich gar nicht mehr bewohne. Nein. Wir haben Cornelis Zugang eingerichtet und gesagt, trag dich da mal bitte ein. Ja, aber das Setup stimmt trotzdem nicht. Aber ich glaube, ich habe da was gemacht. Habe ich das nicht? Nein, das machen wir morgen. Ja, hast du Speichern vergessen, ne? So. Ja. Das nächste müsst, glaube ich, ihr machen. Ja. Da steht auch noch drin, ich würde nicht für mein Geld arbeiten, das ist völlig falsch. Also, was heißt, zwischenzeitlich war das mal falsch, jetzt reden wir nicht drüber. So. Wir waren auf einem Betriebsausflug, um mal ins nächste Thema einzuleiten. Brun? Ja. Auch wenn wir darüber nicht mehr reden wollten, finde ich doch angemessen. Ja, müssen einmal erwähnt haben. Ja, wir waren bei, Dennis und ich haben, ich fange ganz, ganz vorne an. Am 17. Juli 1988 erblickte ich das Licht der Welt in der schönen Stadt Rendsburg. Nicht so weit rausholen. Gut. Im Sommer 1994 wurde ich dann eingeschult in Neuschow mittlerweile. 94? In Ostfriesen, ja. Da habe ich gerade gehen gelernt. Ja, war es schon immer ein bisschen später. Ja. Gut. Ich habe. Wann war denn das? Immer zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich mitbekommen, dass ein Konzert in Berlin stattfinden wird. Und zwar im Januar. Im Binun vor allem. Im Binu. Im U-Bahnhof Schlesisches Tor. Kleiner Club. Und habe gedacht, Mensch, da kaufst du doch mal direkt zwei Karten. Für Dennis und dich. Ich habe noch andere Leute gefragt, Und haben den Pull abgelehnt. Einen anderen Lloyd, und der sagte, nein, ich gehe doch nicht auf ein Konzert, ich habe Ohren. Das war die Ansage. Es handelt sich um YSL No Plug, besser bekannt vielleicht noch unter seinem alten Namen Money Boy, gemeinsam mit der Glow Up, die Narrow Gang, Person von Hustensaft, Jüngling und Medikamenten, Manfred. Hast du mal reingehört in Money Boy? Nee, gar nicht. Also wenn wir jetzt keine Gema hätten, hätte ich jetzt was eingespielt, aber es ist eine Art Parodie auf den deutschen Gangster-Rap. 50 ja. Sind doch erlaubt, oder? Ja, aber das ist als Zitat. Nein. Also das verschwimmt. Ja. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr über das Phänomen ja. Money Boy oder YSL und Plug reden. Das ist schon ein bisschen, also auch sozusagen soziologisch ein bisschen oder auch kultursoziologisch, mediendingsig und sowas. Sehr interessant durchaus. Man muss sich das aber einfach mal geben, habe ich mir gedacht. Und das kostete irgendwie, weiß nicht, 22 Euro oder ja. So. Und da habe ich gedacht, so viel falsch machen kann man da nicht. Und ja, gut, kann man schon was falsch machen? Kann man so irgendwie so, Wir kommen da rein in dieses Binun, was ein sehr schöner Club ist unterm Schlesischen Tor. Mhm. Und uns fällt direkt auf, dass wir, glaube ich, gefühlt die Ältesten waren im Raum. Ja, gut, so, ja. Also grundsätzlich, was da rumlief, war weiß, 15 und kam gerade vom Gymnasium. Oh ja. So ein bisschen. Manche blond, manche braunhaarig, aber so in dem Spektrum bewegte sich das Zuschauerpublikum. Also ich würde mal sagen, 50% war so giggelndes Abiturientenpublikum, zu dem ja. Ich uns jetzt auch mal zählen würde, auch wenn ich weiß, Dennis, legst immer sehr viel Wert drauf, nur einen Realschulabschluss zu haben, aber also ja, so, sagen wir mal, einen erweiterten. Ja, aber ich meine so in uns, sagen wir mal, in unserem soziokulturellen Bums bewegend. Ja, genau. Und der Rest waren so tatsächlich so picklige Jungs zwischen 15 und 18 vielleicht, die ihre Unsicherheit durch extrem cooles Gehabe versucht haben zu überspielen. Und das traf da so ein bisschen aufeinander und alle einte, aber dass sie ganz gerne mal YSL No Plug sehen wollten. Und ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, also wenn man Money Boy jetzt nicht kennt, wollen wir kurz was einspielen? 5 Sekunden. Ich zähle den Countdown. Kann Alexa Musik abspielen? Nee, glaube nicht. Doch, kann es. Alexa, spiele Money Boy. Money Boy von KC Rebel featuring Macho. Nee, Alexa stopp. Ja. Abbrechen. Nee, Alexa, spiele Andy Lubitz von Medikamenten, Manfred. Ich finde keine Songs von Andy Lubitz. Andy Lubitz war der Germanwings-Pilot, der in die französischen Alpen geflogen ist. Ich rede von Medikamenten, Manfred. Ich kann nur Sätze in einer bestimmten Länge, oder? Ja. Ist schon wieder ausgegangen. Nicht mal ein Geräusch habe ich. Alexa, spiele Medikamenten, Manfred. Bei mir geht's immer nicht. Gut. Also, ja, egal. Alexa, willst du uns vor der GEMA bewahren? Ich kann die Antwort auf deine Frage nicht finden. Ja. Alexa, wo suchst du deine Antworten? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Alexa, hat das Geheimhaltungsgründe? Ich kann deine Frage leider nicht beantworten. Ja, ich hab das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter. Nee, das ist ein bisschen... Jedenfalls sollte man sich jetzt, also wenn ihr das noch nie euch mal zu Gemüte geführt habt, dann solltet ihr euch jetzt mal ein bisschen, genau, Pause drücken. Das mit den beiden Strichen, das ist Pause. Aber noch nicht jetzt, erst müsst ihr hören, was ich sage, und dann drückt ihr Pause. Naja. Also, hört mal ein bisschen Money Boy und dann hört euch das wieder an, was wir jetzt zu sagen haben. So, kurze Pause. Danke fürs Reinhören. War alles Halbplayback, wenn ich richtig gehört habe. Ja. Was schon mal ein bisschen eigenartig war. Medikamenten Manfred hatte leider leichte Erkältung, kam kurz auf die Bühne und sagte, ja, er hat sich ein bisschen erkältet und kann jetzt nicht so viel, muss sich schonen. Hat dann nur 3 Lieder gespielt, unter anderem auch seinen Smash-Hit Andy Lubitz, ja. Ja. Refrain, ich möchte kurz zitieren, der Refrain lautet: Ich trage Sneaker, Sneaker von Jordan, Sneaker von Nike, Bitch, ich bin fly wie Andy Lubitz oder wie sein Flugsitz. Ich fliege German Wings und fahre nicht mit dem Zug, Bitch. So. Pure Kunst. Man merkt schon, da sind auf jeden Fall Leute am Werk, die Germanistik studiert haben. Ja, dieser, also Moneyball, muss man kurz einwerfen, hat irgendwie, was hat er studiert? Keine Ahnung. Wie Philosophie oder so ein Quatsch. Ja, irgendwas in der Richtung, ja. Ja. Und also abgeschlossen oder nur angefangen? Nee, ja, abgeschlossen. Okay. Ja. Auch es gibt so eine Bachelorarbeit, die kann man sich auch lesen und anlesen. Mhm, ja. Genau, es gab immer mal Moneyball Leaks, nannte sich das. Ja. Und es gibt auch ein Interview mit Weiss, das er geführt hat, so ein bisschen out of character, indem er das so ein bisschen eingeordnet hat, was auch sehr interessant ist. Findet man, wenn man Moneyball und Weiss irgendwie googelt. Wo er einfach gesagt hat, ja, das natürlich ist das halt irgendwie so ein bisschen alles so übertrieben, aber er hat sich jetzt dafür entschieden, diesen Charakter erstmal zu leben die nächsten Jahre, weil er da so ein bisschen Bock drauf hat. So. Ja. Das ist irgendwie schon eine ganz, wie ich, eine echt richtig interessante Kunstfigur. Nicht zu schweigen von dem Impact, den er schon auf die deutsche Sprache hatte, das muss man schon sagen, zumindest was die Internetsprache angeht. Ja, also sehr viel, sehr viele komische Redewendungen sind sozusagen im Moneyboy-Umfeld entstanden auf Twitter. Zum Beispiel? Ja. Ja. Nee, also was ist denn da, was kann man denn, wie kann man das denn mal, also zum Beispiel Sippen für Trinken hat er, glaube ich, also OJ Sippen war mal ganz groß bei ihm eine Zeit lang. Kaufen heißt koppen. Ja. I han mir gekoppt ist so ein typischer Moneyball-Satz. Fly sein habe ich auch zum ersten Mal bei ihm zumindest gelesen. Fly und ja, also wie ich Sachen, die so irgendwie auf Jugendkultur so ein bisschen Einfluss haben. Was dann ja irgendwie doch ganz interessant ist für so ein, ja, so ein Trash Produkt. Mhm. Kann man das so? Ja, vielleicht. So ein Treffpunkt. Fing ganz gut. Jedenfalls haben wir das Konzert angeguckt. Das war wirklich, also. Es war viel zu laut vor allem erstmal. Ja, es war laut. Das war ein bisschen unangenehm. Halbplayback hat mich ein bisschen genervt. Man konnte dadurch das Halbplayback halt nicht so gut verstehen, was die halt wirklich singen, so. Und ich kannte natürlich auch nur ein paar Lieder. Ich bin da jetzt auch nicht so richtig knietief drin. Sondern halt nur so mit ein bisschen Knöcheln oder sowas. Und. Ja, muss sagen, insgesamt fand ich es war erschreckend schlecht. Fand es aber so bizarr, dass ich auf jeden Fall das nächste Mal wieder zu einem Moneyball-Konzert, also zu einem YSL No Plug-Konzert gehen werde, so es denn eins geben wird in Berlin. Wir können es nur empfehlen. Ja. Was gemacht. Ja. So. Noch nie reingehört, Cornelis. Ist ja also völlig fremd. Nee, ich ja? bin so ignorant. Aber gehört schon mal den Namen. Was ist das nächste Thema? Weiß ich nicht. Irgendwas smart. Achso, ich muss jetzt ein Intro spielen, oder? Guck mal. Zum Tyler, oder? Kein Intro. Und Tyler, achso, ja. Das Imperium informiert. Gibt's immer noch. Ja. Und zwar fangen wir an mit, ich finde das ein wichtiger Standardisierungserfolg. Hattet ihr auch schon das Problem, ihr sitzt auf so einer smarten Toilette und wisst nicht, was die Knöpfe bedeuten? Passiert mir ständig. Alexa, bestelle eine smarte Toilette. Das Top-Suchergebnis für smarte Toilette ist Jerrybox faltbare Toilettensitze für Kinder Baby, tragbare Reise-WC-Sitz, Kleinkindtöpfchen mit Aufbewahrungstüte. Blau. Das macht insgesamt 13,99 €. Das geht ja. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Nein, ja, drei Stück. Nein, drei Stück. Ich habe auch Universalmontageschlüssel für WC-Sitz, Installationswerkzeug für Toilettensitz, Toilettendeckel, Rot, Befestigung gefunden. Das macht insgesamt 17,22 € inklusive Mehrwertsteuer. Willst du den Artikel jetzt kaufen? Ja. Nein. Alles klar. In der Alexa-App findest du weitere Best Optionen. Best Prime Now. Kommt jetzt noch ein Klo hier gleich an. Wie lange liefern die? Bis 0 Uhr. Aber zurückgeben kann man trotzdem, oder? Ja, natürlich. Kann man auch gleich an der Tür sagen, wieder mitnehmen? Ja, es gibt jetzt Standardisierung und jetzt gibt es endlich Knöpfchen für die ganzen smarten Funktionen an der Toilette. Das japanische Sanitäts-Equipment Industry Association hat sich jetzt endlich auf Symbole geeinigt. Können wir kurz mal raten, was die Symbole machen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das also, linke ist noch okay. Genau, da geht der Klositz hoch und runter, die ersten beiden. Dann Spülung, würde ich sagen, das dritte. Weil, ja, okay, aber das daneben sieht genauso aus. Dann das zweite, das vierte. Ah, Pipi-Spülung, ja. Ist, genau, vielleicht Pipi-Spülung. Das vierte ist, mach mir den Po sauber. Das fünfte? Fünfte ist, mach den Po meiner Frau sauber. Oder lass mich an meiner Fontäne reiten. Oder das. Und das sechste, das also vorletzte ist halt, mach Wind. Das kann ich doch selber. Nein, aber also puste mal, mach mich mal trocken. Ja. Und das letzte ist, gib mal ein Klötzchen. Ich dachte, stopp. Oder stopp. Alles anhalten und das Chaos beseitigen. Oh, hier steht es. Und zwar, raise the lid, raise the seat, large flush, small flush, rear spray, BD, dry stop. Rear spray und BD, wo ist der Unterschied? Aber gut. Naja, wahrscheinlich ist BD halt schon, also Kärchern. Ja. Oder umgekehrt. BD ist halt so. Ja, ja. Aber ich hab sogar eins zu Hause, ich hab's nie verwendet. Auf der Fontäne sitzen. Du hast nicht aufgepasst, den Witz haben wir vor 60 Sekunden gemacht. Ja. Ja, vielleicht müsste ich echt mal BD ausprobieren, ich hab sowas ja. Du hast ein BD? Ja, hab ich. Hast du noch nie benutzt? Nein, das ist für mich, keine Ahnung. Also so, für so ein Deutsch, für flüssiges dahin spritzen finde ich nicht, das ist echt total nicht gut. Also, wenn der Deutsche sich nicht... Duschen finde ich auch ganz schlimm. Wenn der Deutsche sich nicht den Po mit kratzigem Papier abschleifen kann, dann ist es gut. Knüllst du oder faltest du? Hast du gerade gesagt? Oh ja. Was? Knüllen oder falten? Warte mal, wo ist der Unterschied? Alter Podcast-Titel? Knüllen, nicht falten. Du knüllst. Da bist du eine große Ausnahme in Deutschland. Aha, und Moment. Jetzt pass mal auf. Ich habe jemanden erweiterten Verwandten. Also jetzt nicht. Klopapier zur Hand. Willst du mir das jetzt beweisen? Also nicht verwandt und auch nicht mit mir verheiratet. Aber ich sag mal, so in dem Dunstkreis sich bewegend, jemanden, der wischt im Stehen. Woher weißt du das? Ja. Moment, wie? Sag ich nicht. Ja. Wischen im Macht Stehen. Macht halt fertig, steht dann auf und wischt. Ja, ist kein Scherz. Ja, genau das habe ich auch gedacht. Nee, ich bin noch immer noch verwirrt. Ja, macht fertig, steht dann auf und wischt. Guckt der vorher nach, was er gemacht hat? Weiß ich nicht. Es geht ums Wischen. Was wischt sauber, Hintern. Ja, aber das ist doch logisch. So macht man das doch, oder nicht? Hä? Das ist auch nicht. Also ich mache es unterschiedlich. Man wischt doch im Sitzen, nein. Kinder. Das ist doch unbequem, da kommt wieder Hand da hinten. Ist ich mach das auch im Stehen. Was ist denn mit euch los? Warum denn nicht? Wer wischt denn im Stehen? Wozu? Weil da viel mehr Freiheit ist, sich zu bewegen. Nein, das ist doch Bullshit. Da musst du einfach nur eine geringe Restmenge an Kot noch an der Puppe sein. Und schon ergibt sich so ein Rorschach-Testbild im Hintern, was man aus beiden Hälften rauskratzen muss. Das macht man doch bitte noch. Aber da musst du doch so im Sitzen, dann, wie soll das denn gehen? Da musst du irgendwie in die Schüssel rein. Es tut mir leid, das habe ich nicht so gelernt. Ich kann nichts dafür, das ist rückkindliche Prägung, ja? Ja. Wir alle wurden so gemacht. So, kurze Umfrage im Chat, wer ist damit stehen oder sitzen? 2 von 3 Podcastern wischen im Stehen. Aber das betrifft die Podcaster. Was sagt der Chat? Jetzt bist du gefordert, Chat. Alexa? Wischst du im Sitzen oder im Stehen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Bitte versuche es nochmal. Ja, Alexa? Ich meine, nach dem Defekieren, wischst du im Sitzen oder... Das ist ja peinlich. Ja, also es gibt jetzt Icons für smarte Toiletten. Nächstes Ding. Apropos Scheißgedicht. Renke. Scheißgedicht? Ja. Schmähgedicht. Schmähgedicht, ja. Also heute. Heute. Am, was haben wir denn? 9. 10. 10. Februar 2017 ist dann tatsächlich auch das Urteil am Landgericht Hamburg gesprochen worden in Sachen Erdogan gegen Böhmermann. Und wie schon aus der einstweiligen Verfügung damals, also ist quasi bestätigt worden jetzt auch als Urteil, Teile des Schmähgedichts bleiben verboten, des sogenannten Schmähgedichts, muss man eigentlich sagen. Und ja, das Landgericht Hamburg bleibt da eigentlich seiner Linie treu. Wir haben das, glaube ich, schon besprochen, als die Verfügung rauskommt, kann das sein? Ja, das weiß ich nicht. Aber hier, das ist doch, wie heißt der Typ? Wir hätten es besprochen, wenn wir regelmäßig sind. Der Typ am Landgericht heißt doch hier Buschkowski? Buske, der ist aber nicht mehr. Nee, der ist immer. Ist beim OLG Hamburg schon. Ja, genau. Hat aber seine Pressekammer da schön auf Kurs gebracht. Also ja. Das ist, das Landgericht Hamburg ist bekannt dafür sehr, ja, wie sagt man denn, Pressefeindlich könnte man sagen, oder man könnte auch sagen, APR, also allgemeines persönlichkeitsrechtsfreundlich, ja, zu urteilen. Und das schöne Service war schon bei der einstweiligen Verfügung war, dass sie die verbotenen Teile in die Pressemitteilung, in das Urteil rot reingeschrieben haben, ja, damit man sie nicht übersieht. Genau, man muss ja auch wissen, was man nicht mehr sagen darf. Ja. Wäre es jetzt erlaubt, das Urteil vorzulesen mit den verbotenen Passagen? Ja, als Berichterstattung, ja klar. Du musst ja wissen, was verboten ist. Also das wäre ja verrückt. Meine kurze Prognose, ich glaskugel mal ein bisschen. Ja, bitte. Also ich verfolge mal, dass Dr. Scherz, der Anwalt von Jan Böhmermann, natürlich Revision anlegen wird. Ja, also das, er will es halt durchtreiben bis zum Bundesverfassungsgericht und ich kann mir fast vorstellen, dass es da landen wird. Aber am Ende wird es so sein wie immer, die Kunst wird siegen. Ist auch gutes Marketing eigentlich, ne? Ja. Macht der Erdogan ganz gut. Ja. Ja. Kann er. Ne? Ja. Also das ist mal kurz eingeschmissen. Also heute das geht jetzt einfach nur noch immer weiter. Ja? Also es ist nicht so, dass wir irgendwie das ist nur auch, das Urteil ist nicht rechtskräftig natürlich, da sind noch Rechtsmittel möglich und die werden auch gezogen werden. Harren wir der Dinge, die da kommen. Wir sprachen vor zwei Sendungen, glaube ich, über das NPD-Verfahren. Ja. Es ist jetzt ein Urteil ja gefällt worden. Ja. Wir hätten berichtet, wenn wir gesendet hätten. Ja, machen wir da jetzt. Die NPD wird nicht verboten. Was ich ja total, also ich finde das Urteil so ein bisschen, es ist so ein bisschen, man kuscht halt vom Europäischen Menschengerichtshof schon mal so vorsorglich. Ich glaube, man hätte es drauf ankommen lassen müssen. Und ich finde halt die Begründung, die da heißt so, naja, es gibt ja schon, also die NPD schränkt da ja schon durch ihre Mitglieder da so Demokratie im ländlichen Raum schon ein. Aber das reicht ja halt nicht für komplett Parteiverbot. Also, was heißt, man kuscht hier vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Das ist erstmal, hat sich die Bundesrepublik verpflichtet dazu, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mit einzubeziehen in die eigene, genau. Und das wird auch getan, ja. Wir haben auch, unser Grundgesetz ist auch durchaus nicht nur europafreundlich, sondern auch völkerrechtsfreundlich ausgelegt. Ja. Das ist durchaus alles so beabsichtigt und ich finde, das hat auch schon durchaus eine Begründung, dass man das so macht. Ich kann sozusagen die Ratio des Gerichts so finden und dass man sagt, man hätte es darauf ankommen lassen müssen, finde ich ein bisschen gemein, weil Richter natürlich keine Politiker sind, ne? Und da kann man, finde ich, so, da darf man nicht so scharf sozusagen urteilen. Die sind natürlich unabhängig, ja, aber zu sagen, aus einer Warte, wir müssen es darauf ankommen lassen, das halte ich für schwierig. Ja, aber ich weiß nicht, warum. Wir haben halt im Grundgesetz relativ klar stehen. Da steht auch nicht drin, dass man irgendwie 20% Landtagssitze drin hat. Sondern nee, also inhaltlich, nee, das war jetzt nur eine stilistische Kritik an deiner Argumentation. Inhaltlich kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich finde das auch ein bisschen komisch. Ne? Die wollen zwar irgendwie eigentlich dafür sorgen, dass hier alles, ganz anders wird, um es mal ganz Understatement-mäßig zu formulieren, aber die kriegen es halt irgendwie nicht hin und deshalb können wir die... Ich fand halt den Aussatz, ich weiß nicht, ob das war aus dem Urteil, Voskuhl hat das dann vorgelesen, meinte so, naja, wenn so Mitglieder mit Gewalt Meinungen unterdrücken, dann könne der Staat ja mit seinem Polizei- und Strafrecht reagieren. Und dann meine ich so, ja, wenn sie zuschlagen, aber weil du, wenn du schon zweimal auf die Fresse bekommst und vor Sorge vor dem dritten Mal auf die Fresse zu bekommen, nix sagt, dann hilft dir das Strafrecht einfach nicht. Weil es greift da an der Stelle gar nicht. Ja, das ist alles völlig, völlig korrekt. Würde ich auch sofort so unterschreiben. Man muss das vielleicht auch ein bisschen historisch einordnen. Das Bundesverfassungsgericht mag dieses Instrument des Parteienverbots überhaupt nicht. Ja, du meinst das jetzige Bundesverfassungsgericht? Mehr oder weniger? Ja, generell, das ist, also es wurden zwei Parteien in der Geschichte der Bundesrepublik verboten. Das war einmal die KPD und die Sozialistische Reichspartei, als das war eine tatsächliche Nachfolgepartei der NSDAP. Die beiden wurden verboten. Und eigentlich ist das, es ist ja auch tatsächlich eine schwierige Nummer, wenn man sich als sozusagen liberale Demokratie versteht, dann einfach zu sagen, okay, du darfst jetzt aber nicht mitmachen, weil wir finden dich pfui bäh. Wenn man sozusagen ganz liberal verstehen würde, ganz, ganz freilich, müsste man sich ja auch sagen, okay, wir haben auch die Freiheit letztlich, uns dafür zu entscheiden, jetzt ein anderes System haben zu wollen. Ja? Also kann ich das auch ganz gut nachvollziehen, dass man das irgendwie so ein bisschen atypisch findet. Und es ist halt ein tiefer Einschnitt, den man da machen kann. Also man muss da vorsichtig mit umgehen. Ja, klar, sehr, sehr scharfes Schwert. Aber die Argumentation ist halt so ein bisschen komisch. Also sie sind gefährlich. Oder sind verfassungsfeindlich. Aber die sind nicht gefährlich genug, weil sie im Moment zu klein sind. Da stellen sie ja zwei Fragen. Was passiert denn, also wenn die jetzt wieder größer werden, kann man die dann verbieten lassen? Also kann man sozusagen einen neuen Antrag stellen und dann sagen die, ja, okay, alles klar, jetzt sind die wieder. Jetzt haben die drei Mandate. Parlamenten und jetzt schmeißen wir die weg. Oder aber, wo ist denn die Grenze zu ziehen? Und das ist immer eigentlich das Schwierige. Und deshalb bin ich so ganz, ganz gerne auch ideologisch in solchen Debatten. Die Frage zu sagen, also wenn man braucht ja Kriterien dafür, um zu sagen, da ist jetzt eine Grenze erreicht, das können wir nicht mehr tolerieren, da wird es jetzt wirklich gefährlich für die Demokratie. Und das finde ich dann doch sehr, sehr schwer festzuzurren. Wie soll man das, woran will man das messen? Also ja, man kann sich so ein paar Hilfskriterien zur Hand nehmen, denke ich mal, und auch insgesamt so einen langen Besinnungsaufsatz schreiben, worauf es dann am Ende auch ja immer hinausläuft. Warum ist sie jetzt gefährlich? Warum ist die Partei nicht so gefährlich? Und dann wägt man irgendwie so ab, nebulös, und dann kann man am Ende, kann jeder alles vertreten, weil aber wenn man so eine richtig klare Linie hat man da nicht. Das finde ich tatsächlich ein bisschen problematisch. Ansonsten in der, und mit dem Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und auch für mit Blick darauf, dass man das sozusagen als Mittel des Kampfes gegen Arschgesichter sozusagen eher schwierig findet, weil man sich irgendwie, wenn man die liberale Demokratie irgendwie aufrecht halten möchte. Aber mal ganz ehrlich, aber die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich schon was beide gedacht, als sie es da reingeschrieben haben. Ja. Und die haben das aus der Lehre, wie alles in diesem Grundgesetz eine Lehre aus dem Dritten Reich ist, de facto, da reingeschrieben. Und ich habe keine Ahnung von der Rechtsprechung zu dem Thema vom Europäischen Menschengerichtshof. Ja. Aber ich könnte mir einfach gut vorstellen, dass das ein Aspekt ist. Dass einfach im Hintergrund der deutschen Geschichte, dass es ein vertretbarer Aspekt ist, dass dieses Werkzeug da ist und auch mal angewendet werden muss. Das ist der Aspekt, dass bei aller Freiheit sich für alle möglichen Formen zu entscheiden, wir uns genau für diese nicht mehr entscheiden wollen. Ja. Ja, also was es natürlich gibt, das habe ich gerade so ein bisschen erschlagen, es gibt die Ewigkeitsklausel im Grundgesetz, Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes, wen es interessiert. Da gibt es halt so ein paar unveräußerliche Sachen, die nicht umgestoßen werden, Artikel 1 und 20. Und natürlich auch dann dementsprechend 79 Absatz 3, sonst wäre es ein bisschen lächerlich. Die kann man halt nicht wegschmeißen. Und dann gibt es auch noch so die Wesensgarantie, also zum Beispiel jedes Grundrecht muss sozusagen im Wesensgehalt nicht angetastet werden und solche Scherze. Also so ein bisschen sozusagen Bestand für die Ewigkeit versucht das Grundgesetz irgendwie auch sich zu nehmen. Und es ist auch alles völlig richtig. Auch was du sagst mit der, das ist die Antwort. Das ist die Antwort auf den Nationalsozialismus und sozusagen unser Entwurf dafür, dass das nie wieder passieren kann. Was ja auch bisher ganz ordentlich funktioniert hat. Ja. Ja. Gut, nun sind das auch nur 80 Jahre, aber trotzdem. Stimmt schon. Und ich finde auch, und ich war auch durchaus dafür, die Partei zu verbieten, weil ich finde das einfach, ich möchte einfach eine so klar, so eine glasklare Nazi-Partei hat einfach für mich im hier einfach nichts, hat hier nichts zu suchen. Da finde ich, sollte nicht mitmachen dürfen. Ganz billiger moralischer Ansatz, den ich da auch wähle. Und darüber hinaus möchte ich einfach nicht, dass für diese Lumpen Steuergelder ausgegeben werden. Und da, also, ha, das merkt Lumpen. Jetzt habe ich tatsächlich Nazi-Sprech benutzt, ja, um auf Nazis einzudrücken. Also noch bevor wir auf Parteifinanzierung kommen. Geil, ne? Da gab es ja noch dieses Argument, naja, und dann als nächstes dann die AfD. Nein, nicht natürlich nicht als nächstes die AfD. Die AfD ist natürlich eine Arschlochpartei. Und die möchte mir als, die möchte mir auch meine Rechte beschränken. Aber die hat nicht das Ziel des Nationalsozialismus. So, das ist total absurd, diesen Vergleich dann anzustellen, um jetzt mal die AfD zu vergleichen. Deswegen, natürlich wird nicht halt also, die AfD halt schon, na, ja, nee, klar, aber da gibt es. Natürlich gibt es einzelne Hansel. Ja, da gibt es erst schon eine deutliche Bewegung, würde ich sagen, in der AfD durchaus völkisch eingestellt, ja, ist und auch sich so ein Führerstaat irgendwie wünscht. Bin ich der festen Überzeugung, aber man muss es sich auch nochmal von außen betrachten, ja. Also die Symbolik, die, ich meine, dass der Höcke irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun hat und dass er irgendwie sich dann irgendwie mit so Nazi-Symbolik irgendwie auch schmückt und auch so der Art und Weise, wie er reden hält, ist ja irgendwie klar. Aber insgesamt das ganze Auftreten der NPD ist ja sozusagen, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, sieht man ja ganz eindeutig, dass da Parallelen gezogen werden sollen zur NSDAP. Es ist ja nur, da muss man jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, und die Partei lange für studieren. Das ist ja eigentlich, fällt ja sehr schnell ins Gesicht. Was danach vermehrt ein Aufschlag dann an Kommentaren ist, die NPD hat jetzt de facto so einen Freifahrtschein. Die kann jetzt radikaler werden. Die hat sich gerade während des Verbotsverfahrens immer so sehr vorsichtig gegeben, auch vorher immer diese Radikalität im Anzug oder diesen bürgerlichen Bla. Mhm. Aber wozu? Die AfD hat dieses Feld übernommen. Und jetzt kannst du ja frei wieder die Nazi-Kameradschaften einsammeln, die sich abgewendet haben. Du kannst jetzt wieder schwupps der Ansprechpartner sein für die irgendwie, für die Gauland und Höcke nicht rechts genug sind. Das stimmt schon, weil sozusagen verfassungsfeindlicher als verfassungsfeindlich kann man nicht werden. Ja. Ja. Allerdings werden sie halt so die Schwelle ja nicht überschreiten können, jetzt irgendwie richtig da. Es geht weniger darum, dass sie dann Mandate noch damit einsammeln, sondern dass sie dann einfach in ihren Hochburgen einfach noch mehr Terror für Terror sorgen. Das ist meine Sorge. Und da kann man natürlich dann jetzt drüber reden, der dann das Bundesverfassungsgericht dann sagt, naja, so als Hint an den Gesetzgeber. Ja, macht das Bundesverfassungsgericht übrigens öfter mal. Ja. Der hat gesagt so, naja. Man könnte, der Bundesgesetzgeber könnte ja sich überlegen, die Parteifinanzierung an Bedingungen zu knüpfen oder Parteien auszuschließen von dieser. Genau. Und hat gesagt, aber das ist nicht unsere Aufgabe, sondern das muss der Gesetzgeber machen. Da gibt es auch schon eine Bundesratsinitiative, das wird jetzt wohl tatsächlich so kommen. Genau. Das wird noch juristisch ganz interessant werden, weil das ist ja auch hoch umstritten. Neuland. Und das ist tatsächlich Neuland. Und das ist auch juristisch nicht so leicht, dann, was man halt verhindern muss, zunächst mal ist, dass man so ein Einzelfallgesetz macht, ja, weil die sind halt auch untersagt, das darf man nicht machen. Also kein Lex NPD. Genau, das heißt, man muss das schon abstrakt, generell, also so allgemeingültig halten. Man kann aber natürlich die Formulierung aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hier einfach abschreiben letztlich, ja, und sagen, okay, guck mal, und hier haben wir das Urteil, da steht ganz klar drin, ihr seid halt verfassungsfeindlich oder was auch immer man dann heranzieht und deshalb, oder steht ganz klar in der Tradition der NSDAP und deshalb fliegt ihr raus. Genau, ich habe in Trello eingegeben, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, einen Blogpost vom Verfassungsblog, der diesen Entwurf auseinandernimmt, weil in dem Entwurf steht de facto drin, die Bundestagsverwaltung entscheidet, und du hast klare Möglichkeit beim Bundesverfassungsgericht. Mhm. Und der Autor des Verfassungsblogs, glaube ich, der Chefautor, ich habe den Namen leider vergessen, schrieb drin, das sei deswegen problematisch, weil da halt die Exekutive über Dinge entscheidet, die sich vielleicht nicht entscheiden sollte. Ja, aber die Parteienfinanzierung ist ja in der Bundestagsverwaltung angelegt. Ja, das ist jetzt sozusagen nicht... aber organisatorisch ja nur. Ja, aber das ist ja dem Gesetz erstmal nicht fremd. Ja. Das passiert ja jetzt schon so. Ja, da wird ja auch Verfahren angestrengt, wenn da irgendwie Schmuh läuft, dann werden ja auch Bußgelder verteilt und keine Ahnung was. Das wird ja durch die Bundestagsverwaltung überprüft. Also das kennt man ja schon. Die Frage ist, Ja, man kann jetzt mal drüber nachdenken, ob das ist nicht irgendwie eine so eine komische, eigenartige, also wende dich direkt ans Verfassungsgericht, ob das nicht wie eine eigenartige Rechtswegeverkürzung wäre oder sowas. Schwierig, kann man irgendwie gestalten, wie man mag, so richtig. Also, und dann hat er als Lösungsweg aufgeschlagen, warum macht man es nicht eigentlich zum Zugriff bei Parteiverboten so hilfsantragsmäßig? Naja, wenn nicht schon verbieten, dann wenigstens die Parteienfinanzierung streichen. Ja, müsste man halt immer ein neues Verbotsverfahren anstrengen und das ist unfassbar. Ja, glaube ich. Unfassbare Arbeit. Also, ja. Vertreten hat die Bundesregierung übrigens mein absoluter Lieblingsprof. Hat sie, die Bundesregierung war doch nicht beteiligt am Verfahren. Waren es die Länder? Die Länder, die Länder waren die wirklich nicht, die waren noch beteiligt. Nee, die Bundesregierung wurde um Stellungnahme gebeten, natürlich. Ja. Aber die waren nicht, nicht beteiligt. Nee, sie sind nicht beigetreten. Hat er die Länder vertreten, ja? Vermutlich. Möllers. Professor Christoph Möllers. Ach, geile Sau. Bei dem hab ich Grundrechte gelernt. Wie ich war. Guter Typ. So. Ein Staatsorger. Aber hey. Maximilian Steinbeiß übrigens. Okay, danke. Ich hab mal ein bisschen hier. War heute im Bundesrat das Thema. Das geht natürlich, muss natürlich jetzt auch in den Bundestag rein. Bundesjustizminister Maas ist dem nicht abgelehnt. Was ist auch selbstverständlich ist. Also, weshalb sollte ich dem ab? Also, genau. Das war ja eine der meiner Begründungen, warum ich natürlich auch für ein NPD-Verbot war. Weil ich einfach nicht möchte, dass die einfach von der Kohle, die Gemeinschaft hat, ihren Hass verbreiten können. Ja. Und da muss man auch mal schauen, ist halt die Frage, ob man dann, ob man auch eine weitere Geldquellen den abzapft. So. Auf so Fraktionsgelder und so Scheiß halt. Du, wenn die das zur Parteienfinanzierung nicht mehr kriegen, sind die im Arsch. Die sind jetzt schon so gut wie pleite. Das mag sein, aber es gibt ja immer noch irgendeinen Nazi-Großopa, der mal so Millionen rüberschiebt. Das passiert ja immer wieder. Das ist fast ohne Boden. Also ich glaube nicht, die sind, also de facto, wenn denen das geschrieben wird, sind die längste Zeitpartei gewesen. Kann eine Partei insolvent werden? Ja, warum denn nicht? Was sind Parteien? Welche Rechtsform haben Parteien? Gute Frage im zweiten Staatsexamen. Aber sie sind immer wieder gerne gestellt. Prüflinge werden wahnsinnig, wenn das gestellt sie wird. Sie können Vereine sein. Die CSU ist ein Verein. So, hier, Herr Mohrhardt, ne, bringt gleich schon wieder die 12-Punkte-Antwort. So, ich sind auch noch Vereine gefragt, aber nicht, wahrscheinlich ist das nicht so einfach, rechtsfähige ne? Vereine. Ja. Außer die CSU, die ist tatsächlich ein eingetragener Verein. Ja. So. Gut, ne, so übersteht ihr auch das zweite Staatsexamen Jura. Ganz ohne Probleme. Ja, okay. Aber wenn insolvent ist, dann was passiert? Also eine Partei kann doch nicht insolvent werden. Warum denn nicht? Ein Verein kann auch insolvent sein. Alle, jede Gesellschaft. Aber wenn du Insolvenz anmeldest, dann wird ja die Gesellschaft aufgelöst. So ist das. Aber kannst du eine Partei einfach so auflösen? Ja, warum denn nicht? Weiß ich nicht. Ich frage nur, weil die ja besonders grundgesetzlich geschützt ist. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ach so, ja. Wenn sie kein Geld mehr haben, können sie wohl auch schlecht existieren, oder? Ja. Dann können sie einfach auch nichts mehr tun. Ich vermute mal, dann existiert sie weiter, aber hat einfach dann keine einfach. Ja, die stehen ja halt unter, also zumindest in dem Konzept dieser Insolvenz-Zwangsverwaltung. Ja. Ne? Die können ja nicht mehr operieren. Ja, okay. Naja, es gibt ja auch genug Kleinstparteien, die halt trotzdem existieren, obwohl da jetzt die Geldflüsse ja auch jetzt minimal sind. Ja, klar, aber ich meine, die können sie ja normal, dann wenn die sie insolvent sind, null, ist halt jede Mark, die reinkommt, fließt ja wieder raus. Ja, ja, okay. Na gut. Ja. Nee, aber sie existieren trotzdem weiter, das ist das Ding. Ja, also klar, aber ich meine, am Ende wird das Ding halt dann liquidiert werden. Also warum sollte man dann noch weiterarbeiten, wenn man nicht arbeiten kann? Das ist ja irgendwie verrückt. Also man muss ja aber trotzdem zwei Drittel oder drei Viertel, je nachdem, wie die Satzung sagt, zusammenbekommen. Ja. So. Jetzt, um jetzt nicht so tief ins Vereinsrecht einzusteigen. Ja, Insolvenzrecht mache ich auch sehr gerne. Wirklich? Kein. So viel zum NPD-Verbotsverfahren. Bisschen gespannt auf die Regelung, weil ja. Das wäre wenigstens ein Schritt. So, Alexa, Frage aus dem Chat: Was ist denn deine Meinung zum NPD-Verbotsverfahren? Ich bemühe mich, eine Antwort zu finden. Sage das Aktivierungswort und stelle deine Frage. Banana. Das ist nicht das Aktivierungswort. Man kann das Aktivierungswort sogar auf Computer stellen. Ja. Also man kann sagen, Computer, din, din. Was habe ich jetzt nicht gemacht? Alexa, was sagst du zu NPD? Das gehört zu den Dingen, die ich nicht weiß. Ja. Ist Alexa heimlich ein Nazi? Alexa, bist du ein Nazi? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Mhm, würde ich auch sagen. Ja, ja, Alexa, woran ist Jar Jar Gabor wirklich gestorben? Das weiß ich leider nicht. Hm. Alexa, weiß da vielleicht Prinz Frederik von Anhalt mehr? Ich kann die Antwort auf deine Frage nicht finden. Hm. Wollen wir zum nächsten Thema? Ja. Ja, gerne doch. Was ist denn das denn? Raten. Redest oh ja, raten. Wir raten jetzt. Soll ich mal holen? Hm. Ja. Dennis war einkaufen. Ja, was ist denn? Ich muss hier Nahrhaftes mitgebracht. Und zwar reden wir jetzt, es geht um Zucker, Gelatine, Farbstoff. Geschmacksstoff. Ja. Konservierungsmittel. Wovon reden wir? Chat, wovon reden wir? Chat, aufwachen. Chat. Rätsel raten. Was gibt's hier gleich zu essen? Der Chat pennt. Klimper nicht so rum. So, ich klimper nicht so rum, sorry. Er steht nur drauf, nur für kurze Zeit. Nee, Erbsensuppe ist falsch. Gummibärchen ist richtig. Strichi hat gewonnen. Ja. Oh, nicht schlecht. Mhm. Na, ich weiß ja aber nur, weil ich ihm und Dennis schon mal Tüten gekauft habe, die bei mir zu Hause hätten essen sollen, als ich nicht da war. Völlig verrückte Geschichte, war aber wirklich so. Haben sie aber nicht gegessen, weil die nicht kalt waren. Ja, ich habe die Eigenart, dass ich Gummibärchen nur kalt esse. Mhm. Ich wische mir im Stehen den Hintern ab und esse Gummibärchen nur mit kalt. Mit Gummibärchen, nein. Entschuldigung. Verurteilt mich. So, wir fangen an. Was ist denn daran jetzt nur für kurze Zeit? Also das ist die Gummibärchen-Rätsel-Edition. So, jetzt Haribo-Werbeblock, ja? Endlich mal wieder. Vorsicht, Produktplatzierung. Müssen wir das ansagen? Wir müssen so ein P einblenden. Ja, wir blenden jetzt gerade, denken Sie, P. Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung. Dauerfernsehsendung stand bei Raab immer, um dagegen zu protestieren, dass seine, seine Sendung damals als Raab. Genau, das ist jetzt Sortenraten. Genau, das ist, und zwar, das, geil, das ist die Müller Rätsel-Edition. Mhm. Das sind sechs verschiedene Sorten, haben sie jetzt gemischt. Da kann man auf eine Webseite gehen, die eingeben und Zeug gewinnen. Aber viel lustiger ist... Das haben sie von Müller geklaut, witzig. Das gab es für Müller mich auch. Ja, das haben wir hier schon mal gemacht, ne? Ja, ne? So, wir fangen jetzt an. Wir machen jetzt immer wieder zwischendurch und fangen jetzt tatsächlich mit der Farbe Gelb an. Wie gut, dass ich Schnupfen habe und nichts schmecke. Ich lege dir hier mal ein paar hin. Kannst du dir gerne... Ich gebe dir auch gerne mal weiter. Da, hier, bitteschön, Gelb. Ah ja, sehr danke. Noch jemand? Hier sind noch ein paar Gelbe, wenn ihr wollt. Hier ist auch mal mit. Nummer zwei, dann ist vielleicht geschmacksstärker. Wie vor allem hatten wir doch Gummibärchen. Habt ihr doch Gummibärchen gegessen? Weiß ich nicht. Ihr habt die gegessen, aber dann nicht geraten. Dann seid ihr bescheuert. Und warum steckst du dir das gerade in die Nase? Ich rieche daran. Schmeißt du im Podcast? Was ist irgendwie? Mango? Nee. Nee, lass dich nicht von der Farbe verwirren. Nee, Also die Farbe ist gelb? Das schmeckt wie eine alte Fanta. Hier, diese Fanta. Na, cool, ja. Warte mal. Es schmeckt nicht viel. Es schmeckt wie? Wie heißt okay, das? Soll ich einen Tipp geben? Oder wollt ihr raten? Wollt ihr noch mal? Oder wollt ihr noch ein paar? Ja. Ich lutsch gerade noch. Ich bin einfach bei irgendeiner Südfrucht. Ich komme davon nicht weg. Ja, es ist... Ich kann, ja, warte mal. Googlest du jetzt gerade was? Nee. Also ihr könnt ja mitraten. Im Chat. Oder haben wir genau. Ja. Wo gibt es Sorten zum Angebot, was man klicken kann? Ich würde sagen, ja gut, wir machen einen Gewinn. Wir machen das jetzt mal. Ja. Gelb. Also, das sind, glaube ich, mal Vorschläge. Das erinnert mich. Ist das so? Nee, ich glaube, ja, du kannst, glaube ich, aus so vier wählen. Gelb. Also, wir hatten Zitrone, Mango, Pfirsich, Mirabelle und Sternfrucht. Ich würde sagen Mirabelle. Ich habe ja Mango gesagt. Wollt ihr die Lösung wissen? Weißt du's? Ja, ich weiß es. Wieso, das läuft doch noch, dachte ich. Es gibt natürlich eine Liste im Internet. Ich würde sagen Mirabelle, auf jeden Fall. Und du sagst Mango? Ja, würde ich sagen. Pfirsich natürlich. Ja, habe ich doch gesagt. Das schmeckt wie Eistee, wie billiger Eistee. Ja, natürlich, natürlich, ja, natürlich, natürlich. Scheiße! Aber ist schon eine Südfrucht. Das ist für sich eine Südfrucht. Guck mal hier, ganze Städte von Barcelona gewinnen. Mach mal. Mein Betriebsausflug. Riesig. Hm. Richtig hart. Halt, warte, weitere Sortenraten. Ja. Gut gegangen. So, das war gelb für sich. Machen wir direkt noch eine, wie ich sage. Eine können wir noch. Machen wir eine wollt ihr noch? Ja, warte, ich guck mal, was das nächste wäre. Oder was kommt im Gewinnspiel als nächstes? New York. Das ist grün. Nein, guck ich mal kurz nach, was grün ist. Nein, jetzt warte mal. Das lass mal hier, probieren wir erstmal. Guck mal hier. Grün. Lass das mal, genau. Guck doch nicht in diese Lösung hier bitte rein vorher. Ja, hast recht. Moment. Ah, das fand ich. So, dann machen wir weg. Mal. So, ah, egal. So, grün. Grün. Grün ist, glaube ich, einfach. Mhm. Ach, schön. Mhm. Beschreibt mal, was ihr so schmeckt. Es liegt mir auf der Zunge, aber. In welche Geschmacksrichtung geht's so? Also in welche Kategorien? Schon eher so in Richtung Melisse, würde ich sagen. Mhm. Ne? Ja, was Zitroniges stimmt. Mhm. Aber. Mhm. Melisse. Das ist ein Schnupfenproblem hier. Ja, also genau, schmeckt so nach Hustenbonbon. Ja, Hustenbonbon, das liegt sich auch. Mhm. So, wollt ihr es wissen? Hast du es wieder weggemacht? Ja, und? Ich guck erstmal, ich lese mal die Möglichkeiten vor. Wir haben hier. Melone, Apfel, Limette, Pfefferminze und Kiwi. Das ist Limette, würde ich sagen, ne? Ja. Ist Limette, ja. Gut. Zitrus. Also man schmeckt es eindeutig als zitronig. Dankeschön. Okay. Danke. Wollen wir jetzt direkt weitermachen oder wollen wir es später machen? Erst weiter ein Programm. Danke. Und dann pro Segment ein Bärchen. Okay. Ja. Danke. Alexa, Gummibärchen. Willst du nochmal einen Grün haben? Wer ist Thomas Gottschalk? Der Apostel Thomas ist einer der 12 Apostel bzw. Jünger, die Jesus 3 Jahre lang als Freunde und Schüler begleiteten. Der Name Thomas leitet sich ab aus dem aramäischen Tam, was gepaart oder Zwilling bedeutet. Was gelernt. Mhm. Ja. Der Wissenspodcast. Hallo, ich wollte auch noch. Willst du noch einen grünen haben? Ja, so einen gelben vielleicht, ne? Achso, einen gelben, ja. Genau. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ob ich nicht schon davon gesprochen habe. Habe ich ja sogar schon letztes Mal. Aber da war diese Reise noch bevorstehend. So, alleine saufen in Spanien. Ja, dann mal los. Ja, es war ziemlich schlimm. Nee, ich habe mich ins Baskenland verliebt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass diese baskische Kultur... Bist du jetzt auch Separatist? Nö, ich finde es einfach ganz cool. Und ich habe halt mehr oder weniger zufällig rausgefunden, war mir gar nicht so bewusst, dass französisches Baskenland, spanisches Baskenland, das erlebt man ja doch ein bisschen intensiver, wenn man da ist. Und hat mir Spaß gemacht, einfach diese beiden... Ja, Teile von verschiedenen Ländern, die eigentlich zusammen eine ganz nette Kultur geben, mal zu abzufahren. Und ich habe ja gestartet in Biarritz und bin da so einen kleinen Kreis gefahren. War in, Gott, wie heißt das? Jetzt soll ich es wissen. Donostia, also Donosti, ne? San Sebastian. Hm. Habe einen Podcast in Vitoria Gasteiz aufgenommen. Und bin Vitoria Gasteiz. Danke, damit ich für die Post-Production habe. Das ist die Hauptstadt des Baskenlandes letztlich. So. Ah, okay. Wie groß ist das Baskenland? Okay. Also es ist nicht flächenmäßig ist das alles nicht so groß. Ja. Ne? Also. Fußballfelder oder Saarland? Wie ist deine Webseite? Ich habe doch da gesoffen Saarland? Und nicht. Okay, wie viel hast du in Saarländern gesoffen? Ja. Was? Oh. Bevor dann Cornelius jetzt gerade wieder. Nein, Saarländer auf der Arbeit übrigens. Ne? Das Ganze ist halt nördlich und südlich der Pyrenäen, was eigentlich ganz interessant ist, dass das Baskenland eine Einheit bildet, obwohl es getrennt wird durch diese Bergkette. Ne? Da würde man ja erstmal nicht denken, dass die oberhalb und unterhalb der Bergkette so zueinander gehören, aber bisschen zur Schriftart. Ne? Es gibt eine typisch baskische Schriftart, die auf beiden Seiten der Pyrenäen in französischen Baskenland, spanischen Baskenland überall verwendet wird. Für Straßenschilder, für Geschäfte, für Prospekte, für Flyer, für alles. Das ist ein gemeinsamer kultureller Raum, trotz verschiedener Genau, Sprachen. Ist ein kultureller Raum, ja. Ist okay. Auch, glaube ich, sogar eine eigene baskische Sprache, die jetzt auch wieder mehr gelernt wird. Ja. Es gibt auch ein eigenes Spiel, das sogenannte Pelota, was ich immer noch nicht ganz verstanden habe. Es ist so ein bisschen wie baskisches Squash. Pilota, quasi in die Pyrenäen fliegen oder was? Ich glaube, es ist eher ein Pelota als Pilota, aber sowas gibt es da genau. Und ich bin von Biarritz über Donostia dann nochmal in die Rioja-Gegend gefahren. Und ja. Rioja ist ja witzigerweise, ein Teil von Rioja ist nicht Rioja-Region, sondern das Baskenland. Ne? Also Teile der Rioja-Weingüter sind gar nicht in dem entsprechenden, in der autonomen Gemeinschaft namens Rioja, sondern im Baskenland. Ja, und bin dann im Schneematsch durch die Pyrenäen zurückgefahren. Was ganz schön war, dass ich drei oder viermal in großartigen Unterkünften gewesen bin, die von zwei netten alten, nein, von einem etwas älteren Paar betrieben werden. Frisch saniert, relativ günstig, jeweils großartig in der Küche und einfach auch nett, um so ein bisschen zu quatschen und was zu lernen. Also ganz tolle Empfehlung. Alle extrem gut bewertet bei Booking.com. Also alles so Neuner und das ist schon relativ selten. Und das ist aber auch tatsächlich wert. Also die sind einfach super angenehme Häuser mit so 4-5 Zimmern, in denen man da übernachten kann. Ja, und Höhepunkt war eben neben der Podcast-Folge in Vittoria Gäste Eats, die auch erst noch kommt, nämlich in 3 Wochen, noch ein Plug zu Schöne Ecken, war ich da nochmal essen in einem Weingut bei Gori, wozu es auch eine Podcast-Folge gab und wurde ein bisschen abgefüllt von den netten Kollegen und bin dann komplett entfernt meiner Sinne durch einen kleinen spanischen Ort nach Hause gewankt. Das war, glaube ich, nachmittags um 5 und habe dann durchgeschlafen bis nächsten Morgen um 8. Mhm. Hat sich aber gelohnt, weil draußen war nur schlechtes Wetter und Regen. Ja, was hast du alles getrunken? Nur Wein oder wirfst? Was gab's so? Wein, ja. Okay. Also Rotwein. Ich war noch, also bei Gori waren wir ja auch im März auf der letzten Tour, die krass berichtete und andere. Und da wollte ich einfach nochmal vorbeischauen. Der Matthias Lange, der in dem Weingut arbeitet, hat eben auch in Vittoria Gäste Eats als Podcast Gast zur Verfügung gestanden und einiges über die Stadt erzählt, aber auch über die teilweise sehr blutige Geschichte der Region, was wirklich hörenswert ist, sich das nochmal anzuhören. Die Folge, wie gesagt, dann in 3 Wochen. Ich krieg nächste Gewinnchance. Jetzt die, schon wieder? Die können wir skippen. Nee, warte, wir sind noch nicht fertig. Ich muss nur kurz was... Ich brauche eine neue. Wir haben noch 4 Bärchen. Und bitte schön, nimm mal meine. Ich habe ja eine Tastatur. Das kriege ich aber her. Ja. Jedenfalls, das nächste Bärchen könnten wir auch skippen, weil der Städtetrip, der zu gewinnen ist, geht nach Berlin. Jetzt, warte. Jetzt. Hey, Gott, hallo, wenn ich hier umsonst im Hotel schlafen kann, nehme ich das auch sofort. Ja, okay, okay. Also, warte. Wir sind jetzt mal hier beim Baskenland. Also, ja, okay. Wie lange warst du dort? Gott, wie lange? Das ist schon so lange her. 5-6 Tage. Okay. Genau, ich war ja vorhin noch kurz in Brüssel, ne? So Brüssel. Bisschen geflogen. Genau. Nach Brüssel bin ich gefahren mit dem Zug. Von Brüssel geflogen mit dem Flugzeug, nach Biarritz, kleinen Kreis gefahren, 5-6 Tage, von Biarritz zurück nach Brüssel, nach Deutschland. Okay. Weil, war so. Wie, also du, ich meine, du hast dich ja dann an Weingütern orientiert. Wie hast du denn die... Das war die Tour davor. Ich habe mich eigentlich eher an Städten orientiert und an netten kleinen Unterkünften. Ich war nur in einem Weingut, das ich nochmal besuchen wollte. Die Tour war nicht primär auf Wein ausgerichtet. Aber du warst schon wieder, also ich dachte, die Betonung wäre jetzt wieder auf Saufen. Saufen, klar, jeden Abend. Ja. Wein. Und dazu gutes Essen, was meistens zubereitet wurde von den Menschen im lokalen Haus. In dem. Aber was sind das für so Häuser, wo du gepennt hast? Waren das so große? Ja, also wie hast du das gemacht? War das wieder so Tag für Tag, jeden Tag eine neue Unterkunft gesucht oder war das schon vorher rausgesucht? Ich hatte... Weil du jeden Tag besoffen rausgekommen bist. Es gibt doch immer diesen Überraschungsurlaub, ne? Ja, Moment, also um aufzuzählen. Es gab einen Überraschungsurlaub, der hatte ein guter Freund von mir letztlich überlegt und geplant über ein Jahr. Aber ich habe es generell auch so, dass ich in Reisen möglichst wenig plane und auch die Hotels erst morgens für abends buche. In diesem Fall war allerdings eine... Das sind dann so Landhäuser oder so, wie heißt das? Agiturismo, ne? Das ist also quasi so ein Bauernhaus in einem Dorf mit 4 bis 5 Zimmern, saniert 2 Etagen oder 3 Etagen und unten irgendwie so ein bisschen so ein Mini-Restaurant drin und die Leute wohnen auch meistens direkt in einem Haus, die das dann auch betreiben. Und ich wollte nochmal ein Haus wieder besuchen, was ich im März gesehen hatte, weil es einfach eine der abgefahrensten Erfahrungen war, in einem komplett verfallenen Dorf, in einem frisch sanierten Haus mit perfekten Koch und Köchin zu sitzen und am Kaminfeuer zu lesen. Das wollte ich nochmal erleben. Und eine andere Unterkunft war auch vorgebucht, weil ich ja dort nochmal mich gepflegt betrinken wollte. Da ist das ganz gut, schon vorher zu wissen, wann später schläft. Mhm. Und auch schon mal anzurufen, sagen, ja, ich komme später. Und kann mich daran erinnern, dass irgendeine Frau mir irgendeine Tür aufgemacht hat, wenn ich irgendein Bett gelegt hat. Und dann, nein, ich habe mich selber reingelegt. Aber du hast es schon mal anklingen lassen, ich komme da an und war vorher. Genau, und das war alles wirklich fußläufig erreichbar, das ist dann ganz gut. Ansonsten war der Rest aber wieder spontan gebucht und da ich wieder Orte entdeckt, die ich gerne nochmal sehen will, unter anderem ein wundervolles Haus von britischen, also von Expats, Menschen aus der Britannei, die in Frankreich sich ein nettes Haus saniert haben, mit dem man dann auch ganz gut auf Englisch reden konnte, trotz Frankreich und auch durchaus über Politik und das Weltgeschehen diskutieren konnte beim Abendessen. Also die Betreiber und Besitzer dieses kleinen Gehöfts. Was hast du da jetzt pro Nacht so gelassen? teilweise ein bisschen mehr, das waren mal so 70 Euro. Manchmal so 50, 60. Also ich habe da ein bisschen mehr Luxus mir gegönnt. Aber alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Total im Rahmen, genau, ja. Und für, zu zweit ist es entsprechend der gleiche Preis. Man zahlt natürlich allein dann einfach letztlich mehr pro Person, das ist ja klar. Ne? Ja. Ja, also ich überlege, ich komme später nochmal drauf, wenn ich dann an der Reihe bin, was Urlaub angeht. Ich überlege ja, so ein bisschen Mittelmeer zu machen. Mhm. Aber dann erst so im September. Also wenn hier. Ja, dann total. Weil ich sollte nicht. Ich kann nicht gleichzeitig Räuspern sprechen. Also September ist eine angenehme Zeit, weil schön warm, aber nicht heiß. Genau, schön und warm, aber nicht heiß. Und auch und leer, ne? Nicht und Saison. Ja, so. Dann, und dann dachte ich aber, ich habe irgendwie eher so Portugal auf dem Schirm eigentlich. Oh ja, Portugal. Ja. Kann ich aber gleich was dazu erzählen? Ja, genau. Ja. Aber ich will dann sozusagen in den Süden. Also ist dann eher Richtung Fargo. Fargo, nicht Fargo. Fargo ist Schnee, Fargo ist Sonne. Genau. So. Ja. Fargo. So, Fargo. Genau. Ja, westlichster Punkt Europas und so da unten. Was kann wie das heißt, ist schön. Und Lissabon ist dann ja auch nicht weit. Ja, nee, aber das will ich nicht machen, weil dann ist mit Kindern und so. Ach so, ja nee. Klar. Ich vergesse das manchmal. Ja, wenn wir die, ja, also im Podcast hast du nie Kinder dabei, deswegen. Ja. Also wenn wir die schon mitnehmen, dann ist halt also dann Faro Auto mieten und dann irgendwo an den Strand legen 4 Tage und dann wieder zurückfliegen. So, das war der Gedanke. Ja. Ne? Gut. Aber kommen wir dann später nochmal. Also wie, aber ja. So, habe ich noch eine Frage? Wo ist das Baskenland denn besser? In Frankreich oder in Spanien? Natürlich in Spanien. Ich bin ja großer Spanien-Fan. Es ist in Frankreich, es ist in Spanien aber ein bisschen größer, also der baskische Teil, das Baskenland hat einfach in Spanien einen größeren Teil als in Frankreich, wenn ich das richtig sehe. Und wobei Biarritz eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt ist, noch ein bisschen netter als Donostia, aber Donostia hat wiederum die bessere Küche, kann man sich jetzt aussuchen und überlegen, was man lieber haben möchte. Ne? Aber ich finde die Spanien noch ein bisschen offener und ein bisschen netter und ja, und es gibt halt den besseren Wein in Spanien einfach mal, so. Wie wirken sich denn die Pyrenäen so wettertechnisch aus, was Nord und Süd angeht? Also ist da irgendwo, gibt da eine sonnige, heiße Seite und eine regnerische, faulige? Oder ist ja, ich glaube, die Nordseite ist grün und die Südseite nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war jetzt noch nicht so oft da, um da jetzt perfekte Wettereinblicke zu haben. Es gibt definitiv eine große Wetterscheide und auch einen Unterschied in der Vegetation. Scheide. Sag mal, Dennis, so keine alberne Veranstaltung hier. Alexa? Kannst du Dennis mal bitte sagen, dass er nicht so albern sein soll? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Sag mal, Alexa? Gibst dir auch mal ein bisschen Mühe? Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Ja. Ach so, Alexa? Ist das Baskenland in Frankreich oder in Spanien besser? Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Alexa? Alexa? Hast du zu irgendetwas eine eigene Meinung? Wie bitte? Alexa? Wohnzimmer aus. Okay. Danke. Jetzt sitzen wir im Dunkeln, möchte ich anmerken. Zum Glück ist der Flur noch an. Kann man den auch ausmachen? Der Flur ist an, ja. Alexa? Flur aus. Ist nicht eingerichtet. Oh. Alexa? Wohnzimmer an. Abbrechen. Wer gewinnt? Schade. Wie sitzen wir im Dunkeln? Och, ich sehe alles. Also, Wetterscheide. Genau, Pyrenäen, Wetterscheide. Scheide. Das habe ich auch ganz gut gemerkt, dass ich da im Schneematsch und bei ungefähr 1 Grad hinter einem LKW einen halben Tag hergefahren bin. Nun ja. Aber ist auch eine schöne Geschichte, einfach mal alleine rumzufahren im Auto, wenn es so passt, lebensumfeldtechnisch. Ich habe da mich ja ein bisschen vorgescheut, war aber total cool, weil es einfach nochmal anderes Timing bringt. Ich kann halt wirklich an jedem Punkt, der mich interessiert, einfach anhalten, muss einfach keinem erklären, was ich tue. Ich muss mich auch nicht erklären, wenn ich mich irgendwo hinsetze und feststelle, ach nee, war doch blöd, ich gehe jetzt doch weiter, ach nee, ich setze mich doch wieder hin. Und ich muss mich auch nicht erklären, wenn ich einfach mal aus vollkommener Verwirrtheit und Planlosigkeit halt eine halbe Stunde in der Stadt rauf und runter fahre, bis mir einfällt, was ich als nächstes tun will. Muss ich mich überhaupt nicht erklären und das ist toll. Ja, ich bin wohl so ein Eigenbrötler mittlerweile. Warum podcaste ich eigentlich mit euch? Weiß ich nicht. Blaues Licht. Uiuiui. Nimm mal das Blau. Wir haben jetzt auf der Arme. Kann sie auch Farben, Alexa? Es gibt ja jetzt diesen Nightshift, ne? Mode, ja. seit ein paar Monaten. Hier auf dem iPhone. Und tatsächlich gibt es bei mir auf der Arbeit gibt's auch einen, der dreht sich aus dem Bildschirm das blaue Licht raus. Den ganzen Tag? Ja. Also ich mach's ja nur nachts. Also ich nutze Nightshift intensiv, weil es ist echt ein Feature, was wunderschön ist. Am Rechner auch oder nur? Jetzt habe ich es auf dem Rechner mittlerweile auch. Ich bin leider überhaupt nicht irgendwie medizinisch ausreichend gebildet, was das angeht. Also ich meine, nachts kann ich mir schon vorstellen, aber bringt das tagsüber auch was? Ist das blaue Licht tagsüber auch so schädlich? Kann man ja mal kommentieren, wenn jemand Ahnung hat, wäre gar nicht schlecht. Aber das wirkt schon ein bisschen befremdlich, weil dann ist das Bild immer so grün. Und wenn man sozusagen dann hinterm Bildschirm steht und ihn, dann ist er immer so grün angeleuchtet. Das ist ein bisschen wie Hulk. Ich weiß nicht, also nachts fällt mir nicht auf, sondern nachts fällt mir auf, wenn es wieder nicht Nachtschiff-Modus an ist. Das ist plötzlich so, ich bin blinde. Mhm. Und ich empfinde es mittlerweile als natürlich an, dass sich das Licht verschiebt nachts. Alexa, das ist, aber gut. Ist blaues Licht schlecht für die Augen? Das gehört genau zu den Dingen, die ich nicht weiß. Oh. Alexa, was hast du gekostet? Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Ja, guck mal bei deiner Mutter Amazon nach. Es gibt ja die Studie, dass du mit, wenn du direkt vorm Schlafen auf blaues Licht schaust, nicht so gut schlafen kannst. Das habe ich selber allerdings nie selber bei mir festgestellt, aber ich kann guck, auch relativ gut einschlafen. Ich habe den Aldi-Modus entdeckt in meiner Lampe. Könnt ihr das bestätigen, wenn ihr zu lange auf dem Bildschirm startet, der irgendwie bläulich stark ist, dass ihr da nicht schlafen könnt? Ja. Ah ja. Ich habe es mal anders gemacht, und zwar so 2 Wochen lang, eine Stunde, bevor ich ins Bett gegangen bin, so auf alle Bildschirme verzichtet, die es so gab. Also Fernseher eine Stunde vorm ins Bett gehen aus, nicht mehr aufs Telefon geschaut und so. Und habe auch möglichst versucht, künstliches Licht, also so normale Lampen irgendwie zu meiden, habe ich im Sommer gemacht, logischerweise, weil das irgendwie ein bisschen einfacher ist dann. Ich habe es im Sommer gemacht, das war dann auch sehr einfach, das zu machen. Im Winter ist es natürlich immer schwierig, da musst du irgendwie das Licht dann haben. Und so nach einer Woche habe ich irgendwie einen Effekt feststellen können. Allerdings kann das auch einfach Einbildung gewesen sein. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, erholter zu sein. Also ich nutze es vor allem einfach, weil es blendet mich einfach. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich nachts raufgucke, bin ich geblendet, so bis es so ein bisschen so angenehmes, gedämpftes Licht. Stimmt, geblendet ist man nicht mehr. Aber würde dann nicht einfach das Abdämpfen oder das die Helligkeit runterfahren helfen? Ja, prinzipiell schon, aber das ist ja bei mir auf automatisch eingestellt. Ja, gut, klar. Weil ich will nicht ständig an diesem Regler fummeln, sondern du willst ja das Handy aufnehmen. Ja. Ich muss irgendwie dann halbblind den Helligkeitsregler finden. Ich habe mich gerade gefragt, was eigentlich passieren würde, wenn man dass die Farben auf schwarz-weiß stellt und einfach mal weder bläulich noch irgendwie orange oder grün und irgendwas, sondern einfach nur neutral, also was heißt neutral, schwarz-weiß, ohne eine Einfärbung. Geht auch. Nee, das ist Sepia. Naja, aber eigentlich ist es nicht Sepia. Also der Nightshift-Modus macht ja so ein Sepia über alles, aber egal, wissen wir auch nichts drüber. Was ganz spannend ist, ich bin ja irgendwie immer so, also anders als andere, ich schlafe ja gerne mal bei Licht ein und zwar auch, lege ich mich manchmal auch ganz bewusst unter meine neue oder relativ neue LED-Lampe im Wohnzimmer, die anscheinend die richtigen Frequenzen macht und dann träume ich toll. Okay. Und zwar ist das so ein Halbwachzustand, wo man die Träume noch erlebt. Das mache ich ungefähr eine Stunde, dann wache ich automatisch auf und kann mich richtig schlafen legen. Nur, und dann kriege ich so Superheldenträume. Nur einschlafen oder auch kannst du auch weiter schlafen, wenn es draußen schon hell ist? Kann ich auch, ja. Ja, es ist sehr gut, weil in dem Zimmer, in dem du morgen Abend schlafen willst, haben wir nämlich leider keine Vorhänge. Das macht überhaupt nichts, weil ich schlafe gern bei ohne Vorhänge. Sehr gut. Wunderbar. Was ist ja ein Zugang zum Balkon? Das kommt übrigens, glaube ich, davon, dass ich täglich im Zug bei Licht schlafe. Ich glaube, das hat mich da entsprechend verdorben. Also ich kann, ehrlich gesagt, ich kann bei Licht, nur wenn ich wirklich müde einschlafe, ich kann in jeder Tag- und Helligkeitssituation einschlafen, wenn sich mein Untergrund bewegt. Aha. Ich werde sofort in jedem Linienbus, in jeder U-Bahn, werde ich sofort schläfrig. Auf Flugzeug. Es dauert keine 2 Minuten und weg bin ich. Mhm. Ich kann Tag hellwach sein, sobald sich der Untergrund so leicht so bewegt, so, also bewegendes Erdbeben. Bewegt. Ich weiß nicht, ob ich beim Erdbeben sofort einschlafen würde, aber halt vielleicht ist es Kondition, die sich bei mir eingetrainiert hat, aber ich nutze keine jede Gelegenheit im Bus, wie so ein Japan, also ein Mensch, der in Tokio lebt, einfach sofort einschlafen und nutzen, schlaftechnisch. Mhm. Was ein bisschen schlimm ist, weil ich im Zug nicht arbeiten kann, weil ich sofort halt so wegratze. Ja, das habe ich auch, aber nur im Zug, ja. Aber ja, das Einzige, was ich noch machen wollte, ist eigentlich über meinem Bett so eigentlich nur fast schon Taglichtlampen zu machen und die quasi so ein morgens mich halt davon langsam wecken zu lassen. Ja. Also anstatt auf den Weckerton zu machen, weil das Schlimmste ist, mein Chef hat als Klingelton meinen Weckerton. Oh, das genau. Ist nicht gut. Und wenn das klingelt, geht's mir durch Mark und Bein. Und ich möchte gerne wegkommen und mich eigentlich durch Licht wecken lassen. Ganz natürlich, de facto. Obwohl es draußen noch dunkel ist, dass du halt das Licht langsam hochfährst und halt wach wirst. Aber ich muss mal gucken, wie ich die Lampe dann mutiere. Eigentlich müsste man sich eh sämtliche Klingeltöne, wenn man denn solche verwendet, und Wecktöne selbst designen, weil dieser Scheiß, dass irgendjemand anders das auch hat, und das ist bei jedem Standardton, bei jedem mitgelieferten Ton letztlich so, nicht gut. Genau, also ich mir geht mein Weckerton durch Mark und Bein. Ja, ja. Was ich, tatsächlich, positiver Aspekt von Alexa, ich nutze das Ding auch als Wecker. Das Geräusch ist sehr angenehm, ehrlich gesagt. Immer so ein Bimp, Bimp. Alexa? Wecke mich um 23.15 Uhr. Wecker gestellt auf 23.15 Uhr. Na, mal gucken. Ja, okay. Das ist in 10 Minuten erst. Mal gucken, was sich für ein Geräusch macht. Ja, ich hätte es vielleicht etwas früher timen sollen. Ja. Aber man muss es auch vergessen zwischendurch und sich dann davon... Ja, das wird funktionieren. So. Was ist denn mit Gummibärchen? Ja, nächstes Gummibärchen. Ja, übrigens, hier wurden wir beschimpft. Warum? Im Chat, weil Mirabelle sei nicht Pfirsich, sondern Aprikose. Hä, was? Wie, was? Steht hier? Mhm. Ist aber falsch. Haribo macht einen Haken bei Pfirsich. Ja. Weiter. Nächste, so, welche Sorte. Welche Sorte Berlin. Habe? Die Sorte Berlin. Ach so, ja. Eine war übrigens dabei, die schmeckt nicht so gut. Ich habe irgendwann so eine Handvoll davon reingepfiffen. Ja, warte, Berlin ist lila. Welches lila? Ja, Moment, das dunkle. Da ist die Farbe. Das dunkle. Ach, das hier. Okay. Das ist eher so rosa, würde ich sagen. Duli. Oder das ganz dunkle. Lila. Ich meine, das ist ganz das dunkle, ist oder? Das ist doch nicht das. Also es gibt halt sowas hier. Ich kann das mal daneben halten. Nee, das ist halt mal das hier. Ja, das ist das. Guck hier. Genau. Ja. Ah, okay, dann nehmen wir die hier. Dann lege ich die mal hier hin. Warte. Hm. Ja. Ja, dann schieb mal rüber. Kannst du mal rübergeben. Schon. So. Hier sind ein paar mehr noch. Ach, das ist, glaube ich, die Sorte, die ich mag. Ich guck mal nach, was es war. Nee, mach mal kaul. Ah, okay. Interessant. Ich will gar nichts. Die mag ich doch. Die Ekelsorge kommt noch. Mhm. Kann ich dir schon versprechen. Ich habe da keinen Geschmackseindruck. Mhm. Das ist irgendwie... Eine Beere vielleicht? Holunder Bubblegum, würde ich sagen. Also ich weiß es ja, okay, aber ich kann es partout nicht erkennen. Ich also irgendwas Kirschiges da drin. Findest du? Also immer irgendwie so bubblegummig. Leicht, hinten raus. Kirsche. Kommt was an Kirsche drin. Nee, also es ist eine tote Sorte. Also es schmeckt kaum was. Aber es ist nicht stark im Geschmack. Wir hätten Feige. Nee. Weißt du, wie es schmeckt? Weißt du, wie schmeckt? Wie? Ein bisschen wie. Nee, doch nicht. Feige, Traube, Pflaume, Drachenfrucht, Passionsfrucht. Traube. Ich würde jetzt auf Pflaume wechseln, da Kirsche nicht dabei ist. Das ist Traube. Pflaume. Das ist Pflaume. Das ist Pflaume? Ja. Schmeckt kaum, leider. Ist gut. Ein bisschen enttäuschend, dass ich nicht die Sorte. Komm, mach mal Dubai direkt mit. Ja, okay, Dubai ist habe? Hier. Oh, rosa. Ja, dieses Mädchenrosa. Dann schiebe ich mal rüber. Ja. Hier sind noch ein paar mehr. Dankeschön. Guck mal nach gleich. Mhm. Oh. Ich glaube, das war jetzt die Hasssorte, oder? Oh, ja. Ja, war sie. Mhm. Das schmeckt wie Gestrüpp. Das war die Hasssorte. Schmeckt noch nach Bier. Warte mal, ich muss kurz. Das ist. Oh, naja, genau. Das schmeckt nach Parfüm. Mach Duschgel. Nach hinten raus wird es noch schlimmer. Das ist nicht cool, es ist halt ranzig. Ja, das ist recht. Je halt länger ranzig. Man kaut, umso schlimmer wird es. Das war die Hasssorte, richtig? Ja, genau. Ich weiß nicht, Rose oder irgendwas. Parfümiert, ja, Rose könnte sein. Ja, ist aber. Hat immer so türkisch D-Light gegessen? Das ist richtig rüber. So, lies mal vor. Okay, meine Fresse. Erdbeere. Pfirsich, Wassermelone, Papaya, Rhabarber. Das wird Rhabarber nichts, sein, nichts, aber. Ja, nichts davon ist wirklich. Aber das ist. Rhabarber, es ist Rhabarber. Ernsthaft? Ja, ja. Oh. Wenn man drüber nach. Ja, aber. Boah, es ist gut. Wirklich eklig. Also, rosa ist wirklich fies. Ja. Wollen wir das Rest machen? Nee, wir haben noch, glaube ich. Ja, wir haben noch Themen. Genau. Okay. Dennis war in Lissabon. Ja, ich war in Lissabon. Und zwar im Dezember. Ich habe mit so einem langen Hin und Her. Ich war unsicher, fahre ich jetzt, fahre ich nicht. Hab dann eine Woche vorher spontan gebucht. Und bin für München geflogen, Mittwoch. Und Samstagabend zurück. Mittwoch früh um 6.45 Uhr von Berlin-Tegel. Mit THP. Was ist denn THP? THP ist so ein bisschen, ich glaube, das ist die Lufthansa Portugals. Mehr oder weniger. Es ist halt die Nationalfluglinie. Und bin da hingeflogen, nach Lissabon. Und erste Besonderheit dieses Flugs war, man fliegt über, ich bin über das nächtliche Paris noch geflogen. Es war noch dunkel. Ja. Und bin über das quasi noch nächtliche Paris geflogen, was dieses wunderschöne Ausblick ist. So fing das an. Und ich bin gelandet, als es gerade hell wurde in Lissabon. Hab dann meine erste. Spät bist du losgeflogen, hast du gesagt gerade? Habe ich nicht aufgepasst? 6.45 Uhr. Ja. Ah, okay. Und, nee, oder 7 Uhr? Nee, 6.45 Uhr. Und angekommen bin ich um 7.45 Uhr wegen der Zeitverschiebung. Portugal ist englische Zeit. Das heißt, eine Stunde vor uns. Also wir sind ja GMT plus 1. Nee, zurück. Zurück. In welche Richtung ist mir egal. Aber gegen Uhrzeigersinn drehen ist immer zurück. Achso, wir sind GMT, also ist mir egal, wir sind GMT 1 plus 1 und Lissabon ist GMT plus 0. Ja. Das heißt, ich habe auf dem Hinflug eine Stunde gewonnen, die mir auf dem Rückflug wieder weggenommen wurde. Deswegen war mein Hinflug eine Stunde offiziell lang, mein Rückflug war 3 Stunden lang. Also warte mal. Jetlagchen, ja. Hallo. Hier ist die Sonne. Dann ist da noch früher. Stunde früher ist es denn da. Ja. Auf der Karte ist das nach links. Ja. So merke ich mir das. Nach links ist quasi gegen Leserichtung, also zurück, also ist es früher. Okay. Ja. Ja. Ich bin gelandet, als es so gerade so hell wurde. Mhm. Mhm. Du fliegst ja mit der Sonne, also ja, genau. So. Übrigens, vielleicht mal ganz kurz eine Geschichte eingehakt. Ich bin mal geflogen zurück, kam aus den USA, guckte so runter, so, oh, das ist ja nett da. Hübsche Stadt, ist ja interessant. Was ist das für eine Stadt? War es Göttingen. Total geil. Wann fliegt man schon mal in seine eigene Stadt? So. Was auf Toilette? So ein Kotklops auf Göttingen gejagt? Schießen die das eigentlich noch mittlerweile ab oder lagern sie das? Ich vermute mal, das ist doch wie im Zug auch so ein Unterdruckklo, wo das dann eingesaugt wird. Wieso haben wir nur so Scheiß-Themen? Gab es nicht mal diese Geschichten, dass ab und zu auch mal so ein Kotklops Leute umgebracht hat? Ja, ja. Also irgendwo in so Hütten einschlägt, ne? Da sitzt du deines Lebens, also weißt halt, deines Lebens glücklich, machst da Zeug und plötzlich kracht da so ein gefrorener Haufen Scheiße durchs Dachfenster, also durch die Dachluke. Das ist auch nicht, also nicht das Schönste, oder? Das ist ein göttliches Zeichen für die Die Frage ist ja, übernimmt es die Gebäudeversicherung? Es könnte ein Elementarschaden sein. Also es ist auf jeden Fall ein Elementarschaden, oder? Oder es ist kein Elementarschaden? Ich hab nicht Ahnung von Versicherungen, oder was? Jedenfalls. Lissabon. Ich landete in Lissabon, es wurde gerade hell. Und meine erste Tätigkeit, ich hab natürlich die Karte jetzt hier nicht mehr rumfliegen, leider. Hab sie irgendwo hingelegt. Meine erste Tätigkeit war, zur U-Bahn-Station zu gehen und mir eine Metrokarte zu kaufen für 50 Cent. Ich habe aber eine Karte von dir bekommen, eine Postkarte. Ja, das kommen wir kaum. Aber ist Ewigkeiten später. Ja, das wie immer. Beschwere ich mich gleich drüber noch. Mhm. Und das ist die Metrokarte und zwar gibt es in Lissabon 3 Anbieter. Irgendwie Bus und U-Bahn ist ein Anbieter. Straßenbahn ist ein eigener Anbieter oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall, die haben so eine gemeinsame Karte. Es gibt irgendwie eine Zone in Lissabon und noch eine Zone drauf, aber da muss man nicht rausfahren. Und man zahlt irgendwie 50 Cent, so eine Papierkarte mit so RFID drin oder so, keine Ahnung. Und die musst du jedes Mal vorzeigen, wenn du in die U-Bahn rein oder rausgehen möchtest. Das sind nur halt so Schranken. Ja. Mhm. Und kannst du dann Zapping betreiben, dann legst du halt irgendwie ein paar Euro auf und je mehr Euro drauflegst, mehr Rabatt kriegst du und dann pro Fahrt zahlst du. Ich bin Tageskarten gefahren, was irgendwie einfacher war. Und ganz wichtig in Lissabon, immer mit Zapping oder Tageskarte fahren, weil beim Fahrer kostet es doppelt. Also wenn man vorne beim Fahrer mit Bargeld bezahlt, zahlt man sich dumm und dämlich. Mhm. Also so eine U-Bahn-Fahrt kostet dann irgendwie 1,50 oder so oder 1,20 und wenn du die irgendwie so einzeln kaufst, 2 irgendwas. Mhm. Also es lohnt sich deutlich, diese Papierkarte zu investieren. So, das erste Tätigkeit und dann gehst du halt natürlich in dieses Rastetal und gehst an diese U-Bahn und legst drauf und schwupps, wusch, geht rein, U-Bahn, fährst rein. Ich hatte mein Hotel am Plaza de Rossio und zwar, der wird auch nur von Touristen so genannt, der hat einen Plaza de Don Pario, schieß mich tot, des 5. Zentralster Platz in Lissabon, komplett zufällig, habe ich mein Hotel da gefunden. Kannst du mal auf der Karte mal gucken? Mhm. Ist das hier unten da? Ja, genau. Rossio. Ja. Rossio ist hier. Ruhr, aha. Na, wo ist denn der Rossio? Man muss beschreiben, dass das Zentrum von Lissabon aus. Genau, da ist der Rossio. Ganz vielen parallelen Straßen steht, die vom rechtwinklig vom Meer abgehen, ja. Wenn man da ein Stückchen reinkommt. Dafür gibt es auch eine Erklärung. Genau, da gibt es hier den Praça de Pedro V. Am Ende der parallelen Straßen. Ja. Die Stadt so ein bisschen weitet sich auf und da ist ein großer Platz. Da ist, das war mein Hotel zentral, komplett zentral gelegen. Wunderschönes Hotel, extrem preiswert. Ich habe jetzt für die 5 Nächte, de facto, nee, 4 Nächte, habe ich 200 Euro bezahlt. Also 50er die Nacht. Mit geilem Frühstück. Ja. Also super. Das Hotel verlinke ich, ist super. Sollte ihr machen. Und meine erste Tätigkeit war, ich bin da herumgelaufen. Ich konnte, dass ich morgens um 8 war ich, nee, um 9 war ich bei dem Hotel und die hat mein Zimmer schon fertig, dass ich mein Zeug abstellen. Und die erste Tätigkeit, ich bin gelaufen in die Straße rein und nach 5 Minuten war ich am Meer. Und zwar bin ich ganz zufällig zum Praça de Commercial gelaufen, zum hier, das ist da. Und zwar ist er umgeben vom Königspalast. Heute sind da die Ministerien drin, das Finanzministerium, das Justizministerium ist da drin, und war auf dem Stand vom, also nicht vom Meer, weil es nicht das Meer ist, sondern es ist dieser Tejo. Mein Portugiesisch ist richtig Tejo? Mies. Tejo? Vielleicht, aber das ist ja Spanisch, ja, weiß nicht. Mein Portugiesisch ist richtig mies. Ich habe Bilder wieder vergessen, mein einziges portugiesisches Wort war, ja, genau das Ding. Wunderbar. Und bin dann nochmal rumgelaufen, habe irgendwie gefrühstückt und das, also meine Haupttätigkeit war in diesem Lissabon. Ich bin Berge hochgerannt, ich bin Berge runtergerannt. Den ganzen Tag nichts anderes. Es ist eine einzige hügelige Stadt, die aber wunderschön ist. Die Häuser sind ja irgendwie gekachelt. Man kann anhand der Farben der Häuser erkennen, in welcher Phase sie gebaut wurden. Das heißt, die Farbzonung kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, sondern aber die Häuser, die vor der Diktatur gebaut wurden, hatten eine Farbe, mussten sein. Mhm. Während der Diktatur waren sie, glaube ich, rot. Und danach sind sie gelb. Mhm. Und blau davor, glaube ich. Aber legt mich nicht drauf fest, ich habe es wieder vergessen. Ja. Das heißt, man kann auch die Häuser erkennt man halt, wann sie gebaut wurden. Was muss man mal sehen? Portugal hat ja noch bis die Nelkenrevolution war 74 oder 73? Jürgen überfragte mich. Egal. In den 70ern, sag ich. In den 70ern, genau. Und bis dahin war noch. Aha. Ist der Wecker. Ja. Alexa, stopp. Esse. So, ich finde den Wecker ganz tonangenehm. Ah, naja. Okay. Schmack Alexa, weck mich um 4.13 Uhr. Meintest du 4.13 Uhr morgens oder nachmittags? Morgens. Wecker gestellt für 4.13 Uhr morgens. Morgens. Viel Spaß, Dennis. Danke. Und ich bin halt die Hügel rauf und runter gefahren. Und größte Tätigkeit ist in Lissabon. Ich zeig's mal kurz in die Runde. Und ja, zwar mit der Bahn, ne? Jutebeutel. Ja, ich habe einen Jutebeutel mir gekauft und zwar mit der Elektriko zu fahren. Ja. Die Straßenbahn heißt dort Elektriko. Ein sehr schönes Wort. Ich nenne in Berlin auch nur noch die Trams Elektrikos. Ja. Und die haben so wunderschöne Elektrikos, die sich aus San Francisco gekauft haben. Ach so. Wie sie vieles, sich aus San Francisco geholt haben, weil die haben die Golden Gate Brücke dort. Ja, ja. Und zwar, die haben dieselbe Konstruktionsfirma beauftragt. Die hat einfach nur die Brücke runtergerechnet und dieselbe Brücke dahingestellt. Aha. Auch die Jesus-Statue, die da auf der anderen Seite rumsteht, ist einfach dieselbe wie in Brasilien, nur kleiner. Das ist quasi das Pendant. Huh. Und die gucken sich beide an, also quasi so. Oder? Naja, wenn man schon, ne? Nee, die gucken sich beide genau nicht an, weil die gucken auf die Stadt runter. So. Achso, dann halt nicht. Ja. So. Wunderschöne Stadt, wunderbares Essen, Straßenbahn fahren, richtig geil, wenn die Straßenbahn. Alte Straßenbahn, ne? Das ist richtig das erste Foto, das ich von dir gesehen habe bei Facebook, war nämlich so richtig so alte, abgegammelte. Und die sind halt so ein Wagen, ein Fahrer, da passen halt irgendwie so 20 Leute rein. Ja. Und die jagen halt mit Affenzahn diese Kugel rauf und runter, es ist echt lustig. Mhm. Ich hab's jetzt nicht geschafft, während der Fahrt auch mal aufzusteigen. Ja. Beine war gebrochen, aber es hat funktioniert. Wunderschön. Ich war dann auf den höchsten Aussichtspunkten noch, immer wieder hochgelaufen. Ich habe irgendwie so ein paar Touren mitgemacht. Hab eine Menge erfahren. Ich hab Schnaps um 11 Uhr morgens getrunken. Ja. die Dennis, aber jetzt mal Hand aufs Herz, dafür muss man nicht nach Lissabon fliegen. Aber da ist billiger. Aber die hatten diesen Kirschschnaps, also diesen Kirschlikör. Obstler? Es ist aber kein Obstler, aber es ist halt so. Wie heißt denn das? Ja, das gibt's auch dann, viele Hotels gibt's das im Zimmer sogar stehend, ja, ne? Aber gab's das bei dir auch? Nee, leider nicht. Stehen? Ah, okay. Wie heißt das Zeug denn? Port, oder? Gibt's überall. Ja, irgendwas. Also, meine Portugal ist ja offensichtlich Port. So. Und, also, mein Tipp für euch für Lissabon. Und ich habe natürlich hier, dieses Gebäcklein, Kuchlein gegessen. Wie heißt es denn? Pastel de Nate. Ja. Oder Pastel de Belém, wenn es der Original ist. Widerlich. Ekelerregend. Bist du verrückt? Lass nicht Claudia hören. Bist du der Hammer, das Zeug. Widerlich. Wie kann man, wie kann man in so Blätterteig, was richtig geil ist? Ja, also warte mal, erstmal eins am anderen. Du tust ja geradezu so, als wäre es das erste Mal gewesen, dass du es gegessen hättest. Hab ich. Bullshit. Wir waren auf einer gemeinsamen Veranstaltung in einer Peer Group, sag ich mal, also Bezug. Gab es auf einer SPD-Veranstaltung mal Pastel de Nat? Nee, was Privates. Ach so. Da gab es jede Menge davon. Angefasst. Ja. Warum? Weil ich schon wusste, dass sie mit Pudding gefüllt ist. Der ist der Hammer. Also ich finde die auch sehr lecker. So alles, was mit Pudding gefüllt ist, ist doch immer gleich direkt um 20% geiler. Pudding der Kram ist nicht so süß wie hier und die Portugiesen sind einfach großartige Bäcker. Ja. Die können das halt noch. Da gibt es wirklich noch geile Handwerkskunst. Ich war in zwei Orten. Und zwar tatsächlich in Belém, tatsächlich da, wo sie wirklich ursprünglich herkommen, in diesem Laden. Ja. In dieser Bäckerei. So. Und ich Was kosten die? Also 95 Cent bis so 1,10 Euro, das ist die Preisrange pro Stück. Ja. Und man soll irgendwie so 6-7 essen. Auf einmal. Aha. Man soll so 6, wer empfiehlt das? Das ist gesund. Das irgendwie 7 a day. Das ist so wie Insulinindustrie oder wer? Ja, nein. Das ist so, alle, die ich gefragt habe, wie viel isst du denn? So, ja, 6-7. Ja, also ich überall, wo ich hinstand, alles, die was Leute ein Mensch sich braucht. Reingeschoben. Essen die auch andere Dinge? Die essen auch andere. Ich hatte ein original portugiesisches Mittagessen. Ich hatte den Namen natürlich vergessen. Ah, ja, ich bin namens. Ja, das kenne ich. Und zwar war das es war so paniertes oder so eingelegtes Hähnchenfleisch in Brot, in so einem Brötchen. Dazu eine schöne Hühnersuppe und dazu ein Bier. Und das Ganze für 4,80 €. Ja, das ist unglaublich. Die Preise sind da wirklich. Echt, das war echt wunderschön. Das ist auch meine beste, deshalb würde ich auch so gerne nach Portugal, weil es so schön billig ist. Warst du in Sintra? Genau, in Sintra war ich nicht. Ich habe davon erst später erfahren. Nicht. Ja, das ist muss krass sein. Ich habe 4 Tage in Lissabon verbracht und habe festgestellt, dass es deutlich zu wenig ist. Ja. Weil du in 4 Tagen vielleicht so alles abgelaufen hast, so alle verschiedenen Ecken. Aber du Belém nicht gesehen hast, im Zweifel, du die ganzen, das UNESCO-Welterbe nicht gesehen hast, das ist im Winter nicht so spannend, und du warst nicht in Sintra, weil in Sintra brauchst du eh nochmal einen Tag. Sintra ist so ein Vorort, fahren Nahverkehrszüge hin und das ist halt so eher so Schlösser und ganz schick und Parks. Da hat so ein verrückter Herrscher, hat sich alles mögliche an Schlössern gesammelt, was halt geht. Genau. Und das will man alles eigentlich sehen. Und also eine Woche braucht man sicher für Lissabon, die sinnvoll ist. Ich möchte auch. Ich war nur 2 Tage da und so. Wunderschöne Stadt. Bekloppte Autofahrer. Wahnsinnig. Und jetzt noch zur Aufklärung, warum die Stadt teilweise so viereckig ist. Es gab irgendwann im 18. Jahrhundert gab es ein großes Erdbeben. Und zwar am 1. November. Ah, das war das mit der. So. Da ist ein Erdbeben gekommen. Dummerweise war es halt 1. November, so, oder so, es war Totensonntag, glaube ich. Bin mir gerade unsicher. Aber auf jeden Fall hatten die Leute Kerzen in der Wohnung stehen. Die sind umgekippt während des Erdbebens. Es gab ein großes Feuer. Also Teile der Stadt wurden halt durch Erdbeben und Feuer zerstört. Und es kam noch ein Tsunami. Das ist also der vordere Teil, da wo es jetzt viereckig ist, war Tsunami betroffen. Und dann der Bürgermeister oder der Leiter der Stadt kam dann auf die Idee, einfach die Häuser erstens viereckig, also die viereckig anzuordnen und die in so einem Vogelkäfig-Architekt-Bauweise zu bauen, dass die quasi aus einer Außenwand und innen sind die nochmal aufgehängt. Aha, okay. Und da sind sie erdbebensicher. Die haben sich studiert, die haben sich angeschaut, welche Gebäude sind nicht umgestürzt während des Erdbebens und haben daraus diese Vogelkäfig-Art Da sind sie jetzt schon weiter als die Italiener was, heute. Was mich jetzt mal interessiert, wie wie hast du denn die Führung da vor Ort, die organisiert? Also bist du irgendwo einfach nur, weil du sagst, du bist viel speziell, hast du einfach irgendwo was gesehen hier, hallo Führung, ich hab, 10 Mark, komm ich hatte, mal mit? Oder? Ich hatte meinem Reiseführer, gab es den Tipp so auf einem Absatz oder so, hier Wildwalkers Tour. Und bin auf die Webseite gegangen und die sprechen eindeutig halt junge Touristen an. Mhm. Die haben halt so Vormittagstouren, die haben aber auch so Pub-Crawls und die haben so Fargo-Abende auch. Fargo ist ja dieses portugiesische Leute singen und besaufen sich dabei. Musst du erklären, keine Ahnung. Ist so eine Volksart. Fargo-Musik. Fargo? Aber ist nicht ganz richtig, aber ich bin mir nicht. Egal. Fargo war heute auch schon bei diesem Podcast. Ja, aber es meinte Faro. Faro, es kann Faro sein. Nee, Faro ist ja die Stadt da. Ach so. Im Süden. Nee, das ist wieder. Fargo, F-A-G-O tatsächlich. Ja, das habe ich gerade auch eingegeben, aber. Das ist es nicht, das heißt irgendwie anders. Egal, aber es war abseits davon, das hat sich an Jugend gerichtet und es sind halt so kostenlose Touren auf Trinkgeldbasis. Ah, okay. Was hast du denn da immer so gegeben an Trinkgeld? Mal gleich, das kommen wir gleich dazu und zwar, ja, ich habe einen Zehner gegeben. Ja, gut. Durchschnitt war Fünfer. Mhm. So, und ich glaube, ich war sehr zufrieden. Ja, da kommt der reiche Westeuropäer und dann wird er das Das Schöne war, also direkt, es war erster Tag. Hier kommt der reiche Deutsche, hallo. Ich kann dir auch 10 Euro geben. Der Startpunkt war direkt vor meinem Hotel. Und wir sind da rumgelaufen morgens um 11. Passend. Und das Schöne war, dass es waren halt jetzt nicht so, die hatten uns direkt gesagt, das war so eine Studentin, studiert gerade, macht das halt nebenbei. Hat uns gesagt, wir machen definitiv nicht die ganzen Touri-Fallen. Da gibt es ja diesen berühmten Aufzug, der irgendwie von dem Eiffelturm gebaut wurde. Dann hat sie gesagt, nee, der wurde nicht von dem Eiffelturm-Typi gebaut, sondern nur von jemandem, der es wie einen Eiffelturm aussehen lassen wollte. Und das war mal früher ein Aufzug für die alten Menschen, um mal hochzukommen. Und irgendein Depp ist auf die Idee gekommen, das touristisch zu vermarkten. Jetzt kostet die Fahrt 5 Euro und es lohnt sich total nicht. Deswegen bin ich damit auch nicht gefahren. Mhm. Es gibt Aussichtspunkte, da sind wir dann hochgegangen tatsächlich mit ihr, die umsonst sind und viel geiler aussehen. Und wir sind ein bisschen umgegangen und sie hat dann uns ein paar Sachen erzählt, auch so ein bisschen Hinweise, so wie die Drogendealer, die auf der Straße sind, gegen die Polizei nichts tun kann, weil sie keine Drogen verkaufen, sondern so Fake-Produkte. Ja, aber sie trotzdem Marihuana anbieten. Mhm. Einfach ignorieren. Sie sind nicht aufdringlich, aber sie nerven. Sie hat uns was zu einer Kirche erzählt, dessen Name. Dennis, das kenne ich irgendwie hier. Also ich gerade auf dem Weg von der S-Bahn hierher auch. Also, aber da kriegst du ja Stoff. Das weißt du jetzt wahrscheinlich besser als ich. Und sie hat uns tatsächlich auf so einer Kirche geführt, der Hauptort des Massakers an den portugiesischen Juden war. Und es war überraschend, das auf der Natur zu erfahren. Normalerweise ist es sowas, was man halt als ja versteckt, aber er sagt, nee, das gehört zu unserer Geschichte. Die Stadt Lissabon oder der portugiesische Stadt hat das erst vor ein paar Jahren anerkannt, dieses Massaker, das war irgendwie 18, 1600 irgendwas stattgefunden hat. Die Juden wurden aus Spanien vertrieben und der portugiesische König hat gesagt, ihr könnt gerne zu uns kommen, natürlich gegen Geld. Sie kamen, in Portugal brachen Hungersnöte aus Gründen aus und was tut man? Man schiebt die Schuld auf den Juden und als der König Hintergrund war, sie durften halt auch ihre jüdische Religion nicht praktizieren, sondern sie müssten sich zum Christentum bekehren, deswegen waren sie diese Neo-Christen. Aber in Wahrheit, aber egal. Und dann in der Kirche scheinte durch ein Fenster Licht auf das Jesus-Baby. Und oh, Wunder. Und dann stand halt so ein Neo-Christ auf und meinte so, naja, aber es ist halt nur das Licht durchs Fenster. Und da ist die Stadt wahnsinnig geworden, hat angefangen, glaube ich, ein Viertel oder so der Juden der Stadt abzumurksen, während der König nicht da war. 4 Tage später kommt der König wieder heim, sieht das Massaker und beendet das natürlich sofort. Aber das wurde dann unter den Teppich gekehrt und erst vor ein paar Jahren anerkannt tatsächlich auch. Hast du da Zahlen ungefähr? Ich will jetzt nicht lügen, ehrlich gesagt. Okay, ich weiß es nicht. Ich werde das alles in die Shownotes packen. Ich bin auch recht schlecht im Nacherzählen der Tour. Und nachdem wir das über die Juden erfahren haben, sind wir zu dem Kirschweinstand gegangen und haben erstmal einen um 11 gehoben. Was ganz süß war, da gibt es so einen Laden, so eine kleine Gasse gegenüber dieser Kirche, dieser Laden. Und da standen halt schon mehrere alte Männer, die sich, glaube ich, schon einen drin hatten. Und das war der erste, da gibt es halt so ein Schnapsglas, da ist die Kirsche sollte man nicht mitessen, weil sie bitter ist. Der Schnaps selber ist süß. Mhm. Und später gab es nochmal auf der zweiten Tour am Freitag, die irgendwie die andere Hälfte der Stadt abgebildet hat, irgendwie das so ein bisschen die Kneipenecke und so, gab es noch einen, wo es das ganze, den ganzen Schnapp im Schokobecher gab. Den Schokobecher kannst du also mitessen noch am Ende. Mhm. Also so schnapsgetränkten Schokobecher noch essen. Richtig geil, Euro. Ja, Portugal ist schon. Insgesamt, Flug war angenehm. Vollkommen süßer Flughafen. Noch süßer als Tegel. Ich habe für die ganze Sicherheitskontrolle in Lissabon 60 Sekunden gebraucht. Auch nur, weil ich irgendwie mit meinem Gürtel beschäftigt war. Zu lange. Ja. Aber es ging wunderbar flupp durch. Echt nette Leute. Selbstverständlich helfen einem, sprechen auch alle Englisch. Auch ja, gut, ist ja auch nicht Frankreich. Also, ja. Aber es ist auch ein kleines Land mit keiner großen Sprache, zumindest in Europa. Und die können wirklich gut Englisch. So, und die legen einfach nur auf eine Sache Wert. Sag um Gottes Willen nicht gracias. Dann erwürgen sie dich auf an der Stelle, weil die Spanier hassen sie wie sie die Pest. Und ich kann das gut nachvollziehen. Es gibt ein anderes Wort, was ich mir nie merken konnte, was Danke heißt. Ich überlege gerade. Das ist ein bisschen komplizierter als gracias. Nee, genau, das ist die nächste Sache. Die Endung hängt von deinem eigenen Geschlecht ab, wie du dich einordnest, männlich oder weiblich. Und zwar heißt es, google es mal bitte. Portugiesisch Danke heißt. Warte, bin gerade schon dabei. Google, mach mal. Und zwar hieß es. Ah ja. Obrigado. Obrigado, ja. Und wenn du weiblich bist, obrigada. Und das Lustigste war, wir saßen in diesem Café in Belém und dann. Wir fragten so einen Kellner so, uns ist unser Obrigado gut? Meinte, ja, top, sprecht es richtig aus. Bei uns, die jungen Mädels, wissen schon gar nicht mehr, wie richtig Portugiesisch geht. Die sagen ja alle Obrigado, obwohl sie Mädels. Wunderschön. Es gibt also auch Sprachnazis in Portugal. Ja. Sehr schön. Endlich, also da, ne, das wird die Völker Europas wieder vereinen. Sprachnazitum. Ja. Sehr schön. Fahrt hin. Es lohnt sich auch im Dezember. Ja. Wetter, also es ist halt Regenzeit. Ich hatte einen Regentag erwischt, was aber nicht schlimm war, weil ich war zwar, also klitschnass, aber es hat irgendwie keine 10 Minuten, als die Sonne rauskam, gedauert, da war ich wieder trocken. Wie warm war es? So zwischen 12 und 16 Grad. Ja, das ist super. Perfekt. Ja. So, ist wunderbares Wetter, funktioniert, kannst wunderbar rumlaufen, lauft auf die Hügel drauf, versucht nicht den ganzen Touri-Scheiß zu machen, sondern lauft rum, entdeckt die Stadt, biegt einfach mal ab. Ihr könnt euch in dieser Stadt nicht verlaufen. Also so groß ist die am Ende nicht. Mhm. Und wenn doch, kommt irgendwie immer eine Straßenbahnlinie und zurück. Ja. Ja, und einfach isst dort. Also Essen, wirklich Wein. Guter Wein. Wein habe ich von keiner Ahnung, ich habe keinen getrunken. Ich habe einen getrunken, aber ich bin kein Weinkenner. Mir schmeckt Wein leider nicht. Ist gut. Aber gut. Wein kriegst du da auch guten Wein, guten für einen billig nachgeworfen. Ja. Nehmt euch Zeit für Lissabon und das ist halt, ich würde nicht in den Hochsommer fahren, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie warm das da am Ende wird. Ziemlich. Daher, 40 Grad werden schon sein. Daher fand ich jetzt Dezember relativ angenehm. Und mal ein bisschen Weihnachten mit. Also wer auf gebratene Kastanien steht an jeder Ecke. Ja. Steht aber auch bei mir in der Badstraße, steht jemand und macht Frischmaun. Ja. Daher, so. Das gibt's auch in Lissabon. So viel zum Thema Lissabon. Ich weiß nicht, ob ihr Fragen habt. Nochmal, es ist schon spät. Mir langsam die Müdigkeit, merke ich, in mir heraufkriechen. Wollt ihr ein Gummibärchen machen? Ja. Der nächste Städtetrip ist Reykjavik. Welche Farbe? Kann man gewinnen, ist rot. Rot? Rot. Ah, okay, rot. Rot. Kann man eine rosa, also muss ich jetzt. Also, willst du nochmal rosa haben? Nee, ich möchte das muss ich jetzt aussortieren zu Hause, ne? Ja, musst du aussortieren. So, hier ist rot. Scheiße. Schön. Daran riechen vorher, Cornelis. Ich riech eh nicht viel. Werden weicher. Okay. Ich mag diese Sorte. Die ist sehr lecker. Schmeckt kaum noch was. Es erinnert mich ein bisschen an, es gibt von Vic auch so minzige Kaubonbons. Rachendrachen, glaube ich. Ja, ja, genau. Die sind auch gut. Mhm. Mhm. Und wenn man den Minzgeschmack abzieht, das müsste Blutorange sein, könnte sein. Oh, Cornelis, was meinst du? Mir kommt nichts mehr an. Blutorange, ich würde Blutorange sagen, aber leider nicht bitter genug, so wie so eine echte Blutorange, sondern so die süßen Süßkram-Blutorange. Oder? Ja. Ich schmeck nichts. Mhm. Also wir haben zur Auswahl. Ja, ja. Lies mal vor. Granatapfel, Erdbeere, Kirsche, Hagebutte und Himbeere. Achso, Hagebutte bestimmt. Ne? Nee, Himbeere. Da. Nein, es ist Himbeere. Es ist Granatapfel. Was? Bullshit. Ja. Mm. Sehr leckere Sorte, finde ich. Hm. Ja. Die roten. Mhm. Ja, ist aber lecker. Ja. Stelle Tab Rom. Rom. Oh ja. Komm hoch, ja? Ja. Rose hier raus, ja? Hm. Mhm. Ich guck mal wieder meine magische Liste. Ah, okay. Hm. Interessant. Hm. Mal gucken, ob ich. Ich schmecke wieder stärker bei mir. Hm. Oh ja. Mhm. Ja. Aber lecker. Mhm. Mag ich. Ja. Auch sehr gut. Was ist denn das? Mhm. Die Orange? Mhm. Orange ist ja eine originale Sorte. Genau. Das ist schon so die Richtung, ne? Ja. Apfelsine vielleicht oder so? Apfelsine ist ja Orange. Eine andere Sorte. Das schmeckt ein bisschen anders noch. Ja, Quatsch. Das gleiche. Nee, Apfelsinsaft schmeckt schon anders. Nein. Gibt's. Nein. Das schmeckt anders. Apfelsine heißt einfach nur das Wort. Das ist der chinesische Apfel. Das ist die Orange. Jetzt willst du mir sagen, dass nach. Du willst jetzt nicht sagen, dass der Clementine dasselbe sind wie Maran. Nein, das ist auch Quatsch. Weil Clementinen sind eine Kreuzung aus Mandarinen und irgendwas anderem. Und sind in, das erste Mal in Israel, glaube ich, gekreuzt. Nee, es sind Pomelo wurden in Israel gekreuzt. Leck mich am Arsch. Auf jeden Fall, Apfelsine ist Orange. Hm. Ha! Ja. Siehst du, wörtlich Apfel aus China. Sina. So. Und was glaubt ihr, was es ist? Na, wir haben Aprikose, Pfirsich, Blutorange, Litschi und Melone. Ja, nehmen wir doch Blutorange, oder? Das ist die Blutorange. Ja. Das ist aber nicht bitter genug. Ja. Hm. Und damit haben wir gewonnen, die Reise, oder? Wir müssen noch ausfüllen. Lohnt sich das? Städtetrip, ja. Ist egal. Insgesamt bin ich von dieser Mischung sehr positiv überrascht. Ja, bis auf Rhabarber, das ist halt die Hölle, ne? Also, genau. Ja. Gerade wenn man sich irgendwie so eine Handvoll im Mund stopft. Ja, und dann Stück oder so, kommt so Rhabarber durch. Ich muss ja gestehen, dass ich also Gummibärchen eigentlich ganz schrecklich finde, weil es 15 andere gleiche Dinge gibt, die einfach wesentlich besser schmecken, wesentlich geschmacksintensiver sind. Dagegen ist das einfach nur billig. Also richtig gute Gummibärchen oder Fruchtgummi. Ja, da ist mir nicht klar, warum man diese fade Sache von Haribo kaufen soll. Zumindest die normalen finde ich einfach saulangweilig. Das hier ist schon besser. Genau, deswegen war ich sehr überrascht, dass die schmeißen sie gerade einem hinterher, die Sorte. Mhm. Und ich habe mich jetzt mit ein paar Tüten eingedeckt. Werde ich nochmal machen. Weil ich bin, also bis auf Rhabarber ist halt widerlich. Ja. Aber andere Sorten sind halt sehr lecker. Und dabei kann man sich ja irgendwie billigen Studenten beschäftigen, die hier raussortiert. Mhm. So, gut. Darf ich jetzt auch mal Urlaub machen? Nee, ich muss nicht wieder. Muss auf Klo oder was? Eigentlich, nee, nicht auf Klo, sondern reden. Wieso? Ja, Uni-Rahmenvertrag. Nee, es ist falsch verrutscht. Ich mach jetzt mal Urlaub. Ich dachte, du hast schon erzählt. Wann denn? Du hast auch schon Portugal erzählt vorhin. Achso, nee, das habe ich nur geplant. Hast du das dann nach oben gezogen deshalb oder ja, was? Ja, deswegen. Na, dann mach ich nochmal dahin. Also. Also dieses Jahr stehen noch drei Dinge an, die jetzt im Kopf sind. Es kann, also jetzt auf jeden Fall erstmal nächsten Monat, langes Wochenende, ganz, ganz plump nach Köln. Mhm. War ich irgendwie letztes Jahr zum ersten Mal tatsächlich auf dem Junggesellenabschied, aber fand das irgendwie fand das so, dass ich da gerne nochmal hin wollte. So, einfach um mal zu gucken, um mir das mal richtig anzugucken. So, und da würde ich einfach nur gerne mal hören wollen von Menschen, was kann man da denn mal so machen, so schön ist. Also ein paar Sachen haben wir uns natürlich schon rausgesucht und es gibt so unterirdische Führungen, also an unterirdischen Teilen des Limes zum Beispiel. Gibt es eine Folge schon Ecken zu. Ja, ne? Kann man sich anhören, genau. Und die kann man ganz gut machen. Mhm. Da hat man also alte Stadtmauer, alte Kirchenfundamente, noch ein bisschen so Weltkriegsgeschichte, Wiederaufbau und noch ein paar andere Dinge mit drin. Ja. Das kann man ganz gut machen. Starten am Kölner Dom, kann man irgendwie buchen. Über, weiß ich nicht genau, ist glaube ich verlinkt bei uns. Mhm. Aber viel mehr habe ich in Köln auch gar nicht gemacht, muss ich gestehen. Die Stadt hat bei mir nie so ganz verfangen. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich letztes Jahr da war, also die hat durch, sag mal, jetzt rein von so einem ästhetischen Faktor her durch den Zweiten Weltkrieg nicht sonderlich gewonnen. Nee. Ja. Ist halt so eine typisch zerstörte Stadt, ja, die früh wieder aufgebaut wurde, was dann meist nicht geholfen hat, ja, weil viel 60er Jahre. Genau, ist wirklich sehr, sehr viel Hässliches dabei. Kleine Altstadt. Mhm. Noch ein bisschen übrig geblieben. Das ist dann auch ganz schmuck. Also kann man schon sagen, das fand ich ganz schick. Aber ansonsten fand ich das irgendwie so, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so ganz drollig da. Weil ich kam irgendwie da an einem, das war ein Samstag, genau, ich bin Samstag früh gefahren mit der Bahn hin und am Sonntag Nachmittag irgendwie zurück und war dann abends wieder in Berlin. Ich steige irgendwie so am Bahnhof aus, habe noch so ein bisschen Zeit, habe überlegt, was machst du denn jetzt, und bin einfach nur so ein bisschen spazieren gegangen, bevor ich mich dann also verabredet mit jemandem, bei dem ich dann geschlafen habe, und war dann einfach nur so ein bisschen spazieren. Das war ein bisschen mühsam, weil ich hatte nur so meine Tasche dabei und wollte sie auch nicht wegsperren, weil ich zu geizig war für den Schließfach am Bahnhof. Und was ich aber irgendwie ständig gehört habe in dieser Stadt, ist, dass alle irgendwie vom FC reden, ja. Und davon, dass er am Wochenende wieder Spiel ist. Und das fand ich irgendwie ganz niedlich. Das habe ich so noch nie mitbekommen. Dass so oft tatsächlich im alltäglichen Leben der ortsansässige Fußballverein so eine Rolle spielt. Das fand ich irgendwie, ist mir irgendwie sofort, weiß ich nicht. Ich kann auch sein, dass es eine Fehlwahrnehmung ist, aber ich fand das irgendwie sehr, sehr, sehr, das fand ich jetzt schon, hat schon direkt den ersten sympathischen Eindruck gemacht. Und das wollte ich mir jetzt mal angucken. Also das heißt, wer mir noch irgendwas empfehlen kann, was ich da tun kann. Du kannst Seilbahn fahren, immer rein. Mhm. Das ist ganz lustig, weil die Seilbahn fährt direkt über so ein Spaßbad, und zwar direkt über die Sauna und einen relativ geringen Abstand und liegen da alle so rum. Die Seilbahn war zuerst da, das Bad haben sie später drunter gebaut. Aber gut, und dann also kann man da auch schön rumlaufen. Ich konnte die Seilbahn leider nicht nutzen, als ich letztes Mal da war, weil es zu wenig war. Mhm. Ja. Das Schokoladenmuseum ist nicht so spannend, falls du dich daran interessierst. War ich drin, war es jetzt nicht so spannend. Also außer du willst ein Parasitz zwischen Schokopuppen sehen, dann viel Spaß. Nee, also ich möchte schon mal gerne so auf den Dom hoch, einfach um zu gucken, weil halt so hohe Aussicht. Kann man da hoch? Ja. Mhm. Ja, ja. Da muss man sich aber nicht lange bestimmt anmelden für, oder? Das ist bestimmt eine ewige Anmeldungsfrist. Nee, ich glaube, da stellst du dich einfach in die Schlange. Okay. Tatsächlich. Wenn ich das richtig gelesen habe. Glaube ich. Ich meine das. Also im Dom war ich im Dom ist aber schon rumgelaufen, mal unten. Nee, nur auf der Dunkelheit, also nur, nee. Das bin ich also das kann man machen, also guck da mal. Als ich da ankam, war nämlich gerade, letztes Jahr da war, also sonst bin ich halt umgestiegen und hatte halt irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde Aufenthalt in Köln oder so. Aber, da war es tatsächlich so, ich glaube, letztes Mal, da war ich speziell hin und wollte gucken, ob ich in den Dom rein kann, aber da war gerade Gottesdienst, deshalb kam man da nicht rein. Kam rein, aber man hätte dann irgendwie teilnehmen müssen. Sucht das schwule Pixelfenster, über sich das Karl Meister so richtig rüber aufgeregt hat. Ja. Sieht ganz lustig aus, wenn das Licht so reinstrahlt. Mhm. Das ist ein schöner Anblick. Was ich vom Dom fand, aber oben war ich also nicht, da aber bin ich auf die Idee gekommen. Das ist auch, glaube ich, ein anderer Eingang, wenn ich das richtig überblicke. Ich habe jetzt aber nur einmal auch nur kurz gelesen. Ich bin da nicht so, ich habe noch einen Monat Zeit, ja. So viel habe ich eigentlich gesagt, von Köln jetzt auch nicht mitgemacht. Einfach nur, weil hohe also Gebäude, die hoch sind, mal besteigen, um einfach so einen Rundblick zu haben, ist irgendwie schon ganz. Kostet nur 1,50 angeblich. 1,50, ich dachte 5 Euro, habe ich gelesen. Das ist auch eine alte Seite, hier gibt es auch ein das GIF, guck hier. Ja, auf dieser Webseite wird noch gebaut und dann kommt dieses Baustellen-GIF. Gut, okay. Ja. Also, wenn da gerade auch noch kulinarische Art oder was auch immer irgendwie Empfehlungen sind, immer gerne her damit. Was ist denn der Kölner so lokal? Also was er trinkt, ist klar, Köln. Geht ins Brauhaus, ne? Und das werden wir auch tun, auf jeden Fall. Und dann soll man noch in einer fetten Kuh einen Burger essen gehen, wird dann auch mal gesagt. Aber was, wenn es da noch irgendwas Geiles gibt, immer her damit, ja? Also ich meine, wir sind am Freitag. Wobei, ich fand die fette Kuh jetzt überbewertet. Freitag Mittag oder so werde ich da sein und Montag Mittag fahre ich wieder zurück. Also, ja, ist genug Zeit, ja, um einmal sich mal durchzuessen. Genau, so, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte bei dieser ganzen Nummer ist. Alexa, wie warm ist es in Köln gerade? In Köln, Nordrhein-Westfalen beträgt die Temperatur 1 Grad bei bewölktem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich Schneegestöber mit einer Tiefstemperatur von 0 Grad. Schneegestöber? Heute Nacht ist die Tiefstemperatur höher als aktuell gerade, was nachts ist. Naja. Weiter im Text. Weiter? Ja, also, was ich aber dann, was mich eigentlich dazu gebracht hat, das hier noch aufzuschreiben, war, dass wir händeringend nach Themen gesucht haben. Ja. Nein, also, ich möchte mich ein bisschen über Mobilität noch so am Rand unterhalten, denn, also der Monat März wird ein bisschen obskur, ja. Warum? Semesterferien. Viel Zeit, viel Freizeit, die dann mit Kindern zusammen in Ostfriesland verbracht wird. Allerdings ohne mich. Ohne dich? Ja, irgendjemand muss ja arbeiten gehen. Ja. So. In der geheimen Bifi-Fabrik. In der geheimen Bifi-Fabrik, genau, in der ehemaligen Botschaft. In einer Stadt in Ostdeutschland. So, und zwar Chemnitz. Fahre ich dann von hier nach Köln. Ja. Frau wird von Ostfriesland nach Köln fahren. Ich fliege dann wieder zurück und sie fährt wieder nach Friesland zurück. So. Währenddessen auf und ich fahre dann ein paar Wochen später wieder nach Ostfriesland, weil meine Oma nämlich 90 wird, ja. Fahren wir alle zusammen Anfang April wieder hierher. So, das ist so grob der Plan. Jetzt habe ich geguckt, wie fahre ich denn jetzt mal nach Köln? Stellt sich raus, ich fahre gar nicht, ich fliege und das ist wirklich ein bisschen bizarr. Ja? Lass mich raten, hast du jetzt einen 9-Euro-Flug von Ryanair bekommen oder einen 20-Euro-Flug? Also, was heißt 9 Euro und 20 Euro? Ich bin natürlich Premium-Kunde. Ich wähle natürlich schon direkt einen Sitzplatz aus, ja. Ach so. Und mit Priority? Keine Kosten und Mühen geschont. Nee, komm, das ist so leer. Wenn ich den Platz habe, habe ich den Platz, ja. Der wird mir nicht weggenommen. Ja, aber das Schöne ist Priority, dass du beim Pöbel dich nochmal vordrängeln kannst. Das ist ein schönes Gefühl. Aber kurz eingehakt, ihr wisst, dass ihr dann Platz bekommt bei Ryanair. Ja, ja, klar. Gut, also muss man auch gar nicht extra buchen. Ja, aber ich möchte gerne am Fenster sitzen. Fenster. Ja. Also einen Platz bekommt schon jeder noch zu. Das ist auch neu, weil das gab es früher nicht. Das muss man nochmal sagen. Früher musste man sich prügeln. Ernsthaft? Ja. Oh Gott. Aber seit 2 Jahren machen sie wenigstens Platzzuweisungen. Aber werden natürlich Fenster oder irgendwie Beinfreiheit, klar. Ja, ja, ne? Genau. Ja. Ich hätte schon gern Fenster und habe das jetzt auch gemacht. Hat halt auch nur 2 Euro gekostet. Von daher war es mir dann auch wirklich egal. Ja. Hin sind es dann 23,97 €. Billiger als bei der Bahn. Ja. Und zurück, nicht, Achtung, zurück. Das ist halt noch bizarrer. Hat mich gekostet 12,27 €. Und das Schöne ist, dass also erstens, ich raff ja nicht, wieso das so billig ist. Es ist aber egal, weil schön ist, nach Köln-Bonn zu fliegen ist, der Flughafen ist gar nicht so weit von der Innenstadt weg. Ist total gut, ja. Du fährst mit der S-Bahn halt irgendwie 10 oder 12 Minuten bis zum Hauptbahnhof. Okay, krass. Das heißt, es ist also nicht so, wenn jetzt, weiß nicht, nach Frankfurt oder nach München, ja, wo halt der, also in München ist ja der Flughafen in Prag. So entfernungstechnisch? 10 Minuten. 10 Minuten bist du in Heathrow. Nee, in Köln-Bonn, ich weiß nicht, wo der genau ist, aber die S-Bahn fährt da halt alle paar Minuten und du bist halt in 12 Minuten am Hauptbahnhof. Der ganze Flughafen ist auch wahnsinnig schnell organisiert. Du bist da mit wenigen Schritten, bist du an der Bahn, bist du am Gate letztlich. Das ist echt gut. Im Flughafen Experience ist halt Köln-Bonn sehr weit oben. Können wir jetzt mal gucken. Und das Beste ist, du kriegst die Ansagestimme von, habe ich vergessen. Und die Jingles sind toll da. Ja. Ja. So, okay, werde ich denn alles erleben? Ich freue mich schon, aber ich meine, schau mal. Jetzt, ich fliege hier in ab Schönefeld dann. Das ist das einzige Mangel. Schönefeld ist halt echt widerlich. Es ist am Arsch der Welt. Also, ja, sieht aus nach DDR, riecht nach DDR. Also, 11.45 Uhr, der Abflug, ja? So, das geht ja. Hab halt nur Handgepäck, also kann durchaus schneller da sein. Wenn ich es, also sagen wir mal, nicht, also Pro-Tipp, Schönefeld, wenn du keinen Körperscanner haben möchtest, nicht durch die schnelle Abfertigung gehen, weil da sind Körperscanner, Nacktscanner. So als Pro-Tipp. Sondern geht normal zum Terminal durch, weil da sind sie nicht. Normal zum Terminal und dann aber direkt halt in die Sicherheit. Genau, weil es gibt halt, also in Schönefeld gibt es halt so 2 Gebäude. Genau. Und es gibt das Terminal D am Rand, das ist so eine Eisenhütte. Und dann das AB, das Richtige. Und dazwischen ist halt so, hier, du hast nur Handgepäck. Genau, dann komm noch hier rein, ja. Genau, und da wirst du halt gekörperscannt. Okay, alles klar, verstehe. Also 11.45 Uhr sagen wir, wann fahre ich denn da los? 11.45 Uhr sagen wir. Solltest eine Dreiviertelstunde da so vorher? Oder? Ja, also wir fahren mit genug Zeit vorher los. Sagen wir 9.30 Uhr fahre ich von zu Hause, also gehe ich zu Hause aus der Haustür. So. lande dann in Köln um 13 Uhr. Also dementsprechend etwas mehr als 4 Stunden später da am Hauptbahnhof. Ja. Schneller als mit der Bahn. Ja. Für einen halben Preis. Ja. Und Ryanair ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so krass unbequem. Das ist scheißegal. Also ja. Das ist schon nicht viel Beinfreiheit. Aber ja, auf der Strecke halt, ist es für eine egal. Stunde ja. Ist es halt wirklich scheißegal. Ja. Sondern das Schlimmste an der Ryanair ist einfach nur, die dudeln sich voll die ganze Zeit und die wollen dir Lotterie-Scheine verkaufen. Ich habe Kopfhörer. Ja, du musst Oropax oder irgendwas reintun. Das geht jetzt gar nicht. Ich habe Kopfhörer und dann ist mir auch egal. Und außerdem nur eine Stunde. Ich finde das aber einigermaßen bizarr, wie, also das ist ja wirklich lächerlich. Lächerlich billig. Und hast du mal geguckt, auf den Tickets aufgeschlüsselt, wie viel davon halt Flugsteuer ist und Mehrwertsteuer ist? Bei Ryanair kommen wirklich nur ein paar Euro an. Der Rest ist halt einfach Steuern und Landegebühren. Also ist es hier, wo finde ich das? Du musst natürlich bei Ryanair beachten, dass vieles auch gerade bei neuen Strecken auch für ein paar Jahre durchaus Anfixpreise sind und vieles dann kurz vorher nochmal sehr, sehr teuer wird, dass sie auch viel Business mittlerweile machen. Aber Gott, komm. Nee, sie haben das damals bei Barcelona auch so gemacht. Für meine ja, aber das ist doch Köln. Das ist keine neue Strecke. Das fliegen ja schon ewig. In Inland fliegen die, glaube ich, nicht so lange, oder? Ne? Können aber auch dann nicht so gut ausgelastete Strecken sein. Also sie sind da teilweise sehr aggressiv, wenn es darum geht, Strecken auch wirklich an den Mann zu bringen und bekannt zu machen. Ich bin für 50 Cent nach Barcelona geflogen. Ne? Für 50 Cent. 50 ja, Cent. Das war der Rekord. Und für 10 Euro zurück. Das war meine erste reine Erfahrung. Da war mir auch alles andere wirklich vollkommen egal. Und dann werden die aber irgendwann doch auch, wenn es gut läuft, auch deutlich teurer. Dann zahlst du 20, 30, 40, 50 Euro. Ja, aber ich habe jetzt, aber ich muss doch sagen, ja. Ich habe jetzt auch, ich habe jetzt keine Ausweichflüge genommen, ne? Ich habe jetzt keine Flüge genommen, wo ich dachte, okay, dann nehme ich meinen Flug früher oder später, damit ich noch ein paar Euro spare, sondern ich bin halt, ich fliege halt so hin, dass ich halt um, wann bin ich denn da? 13 Uhr habe ich gesagt, genau. Also ich glaube, ab 14 Uhr kann ich ins Hotel. Und Rückflug ist halt ab Köln dann 16:35 Landung 17:50, sodass ich halt irgendwie um 7 zu Hause bin. Ich vermute übrigens, dass das Konzept ganz klar ist, Leute anfixen. Die sehen ja auch über Kreditkarten, wer regelmäßig fliegt. Und wenn man zum Beispiel mein Profil anguckt, dann fliegst du erstmal 10-mal Unterpreis und danach fliegst du immer wieder mit Ryanair und legst auch noch mal irgendwann was drauf. Die züchten sich halt Kunden ran. Und so funktioniert das. Doch, ich glaube schon. Aber das hat bei mir gesorgt, dass ich nach Köln nicht mehr mit der Bahn hinfahre. Sondern immer Ryanair fliege tatsächlich. Ich bin jetzt schon dreimal nach Köln mit Ryanair hingeflogen, weil es billiger und schneller ist. Ja, kann ich super verstehen. Vor allen Dingen, also sagen wir, eine Stunde tut es, wenn man jetzt wie ich von Haustür zum Hauptbahnhof rechnet, ja. Ist es eine Stunde, also sagen wir mal anderthalb Stunden, wenn man halt von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof, anderthalb Stunden oder so, die man spart. Aber man ist ja tatsächlich auch nur eine Stunde an irgendwas gefesselt. Ja. Ansonsten kann man sich ja frei bewegen und das macht ja schon viel aus. Wenn der größte Teil der Reise daran besteht, irgendwie noch durch einen Duty-Free-Shop zu laufen, ja. Dann ist das passiert jetzt in Köln-Bonn nicht. Aber es ist ein bisschen angenehmer sozusagen als irgendwo in der zweiten Klasse der Deutschen Bahn rumzusitzen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein schöner Fall, dass du durch den Burger King musst. Das ist einfach, die haben tatsächlich einen Burger King, zwischen einfach das du gehst halt musst ich halt von am anderen Burger King bereits gefrühstückt Dennis. Dann musst du durch diesen Burger King gehen. Exit through the Burger King. Ja. So sind sie. Flughäfen sind manchmal echt komisch. Solange es nicht nach Parfum riecht, also ist Exit okay. Beim rausgehen meinst du? Nee, also hingehen zum Geld. Ja, genau. Lieber Burgergeruch als der Geruch nach Rhabarber Gummibärchen als schön. Flüssigkeit für Frauen. Ja, das fand ich dann einigermaßen obskur. Und ich möchte gerne Rhabarber-Gummibärchen flüssig verkaufen und ich nenne es Red Bull. Und ich aber Red Bull mag ich sogar. Und das ist jetzt, die Frau fährt dann von Köln nach Norden mit dem Intercity durch. Ich weiß nicht, ist die Linie schon umgestellt? Nein, ich glaube nicht, noch nicht. Was denn? Ob sie schon auf den IC2 umgestellt ist. Ich glaube nicht. Noch nicht. Ich glaube nicht, nee. Klar, wir haben Sitzplatzauswahl gemacht. Aber dann halt so ein erste Klasse Sparpreis von 39 Euro. Geil. Ja, aber eine Tour, 39 Euro, mehr als was ich in Berlin nur zurückbezahle. Das hat mich dann doch nachhaltig echt schockiert. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich immer noch so, das kann eigentlich nicht richtig sein. Keine Sorge, du wirst mitgenommen. Ja, natürlich werde ich mitgenommen. Es ist die, ne, aber, ja. Das ist lustig, ja. Ich kann das nicht richtig einordnen. Ich finde das immer noch komisch. Und ich finde das auch nicht richtig, weil das ist natürlich auch vor allem umwelttechnisch das Asozialste, was man machen kann. Ja. Ja. Ist mir auch durchaus bewusst. Aber, ja. Oh. Gut. Gibt es sonst noch was passiert? Nix. Mein Büroschulnarzt. Bandscheibenvorfall oder so. Gut. Ja. Ja, gibt es sonst noch lustige Wörter? Was habe ich denn noch mal Mobilitätsgeschichten zu erzählen? Das war es eigentlich. Das war's. Okay. Nee, das mit den 40 Euro. Ja, und diese, seit wann gibt es diese 40 Euro erste Klasse Sparpreise eigentlich? Schon immer. Gibt es nicht sogar auch 29 Euro Preise? Man, ja, da ist nee, von 39. Hannover nach Hamburg für 29 gefahren. Genau, es gibt, wenn es die Strecken sind, die 19 Euro Sparpreise haben, gibt es oft auch erste Klasse Sparpreise für 29 Euro. Also quasi ein Zehner mehr. Meine Mutter fährt jetzt immer erste Klasse irgendwie Zug und schwärmt davon, in der zweiten Klasse wird sie überhaupt nie wieder machen. Das waren ihre ersten Zugreisen vor ein paar Wochen. Und da fühle ich mich schon ein bisschen, warum fährt die jetzt ständig erste Klasse? Und ist, ja. Nee, ich fahre auch machen, muss einfach nur 7.000 Euro. Will ich ja nicht. 7.000 Euro investieren. Ach, ja. Ja, ich mach das auch tatsächlich, das ist schon mal, weil so Sparpreise, wenn du halt wie ich zwei Monate im Voraus buchst, hast du das erste Klasse Sparpreis auch tatsächlich noch dabei. Und pro Tipp, wenn du in Brandenburg mit der Regionalbahn unterwegs bist, zum RE1 oder RE2 auf diesen großen Linien, investier halt nochmal 1,90 € für den erste Klasse Aufpreis. Ja. Weil die Regionalbahnen sind da plötzlich deutlicher Zugewinn in der ersten Klasse. Hast du gerade Russenlinien gesagt? Nein. Okay. Wolltest gut. Du Russen? Nee. Russenlinien wahrscheinlich. Ja. Große Linien. Ach so, ja. Noch ein Pro-Tipp für Ryanair, also wenn man die Reservierung nicht machen möchte oder so, oder ich mache die immer nicht, einfach eine Stunde vorher einchecken oder anderthalb Stunden vorher mit der App, dann kriegst du nämlich die besten Plätze, weil natürlich möchten sie die besten Plätze verkaufen, halten sie möglichst lange frei. Ja, ach so, okay. Vorher hast du eine Zufallszuweisung, kriegst die schlechten, wenn du da früh einbuchst. Und ganz zum Schluss bekommst du, also gerade wenn man alleine fliegt, relativ gute Plätze. Ich habe es oft schon geschafft, einfach in der ersten Reihe zu sitzen, wenn man das eine Stunde vorher macht. Ist natürlich kein Garant, aber... Ja, aber wenn man Zufall fahren, also dann ist ja... Man darf es halt bloß nicht vergessen, das ist dann das Problem. Was passiert, wenn man es vergisst? Dann wird teuer, 40 Euro oder so. Lass mich raten, was du schon mal gemacht. Ja, andere Dinge in dieser Form, das will ich allerdings noch nicht. Gut. Ja. So, also, ne, Urlaub und dann dieses Portugal-Ding und eventuell fliege ich nochmal für ein Wochenende nach Neapel. Nach Neapel? Wann machst du das? Ist unklar. Kollegin kommt aus Neapel und hat dann irgendwie gesehen, so allen gesagt, so wenn ihr vorbeikommen wollt im Sommer, machen wir das. Und dann überlegt, also die fahren dann, viele gehen da wohl, die wollen dann wohl 10 Tage darunter oder so und dann an die Amalfi-Küste. Das werde ich einfach zeitlich gar nicht schaffen, aber ich für ein Wochenende, glaube ich, kann ich mich mal rauskaufen zu Hause. Ja. Vielleicht. Nächste Trip bei mir ist einigermaßen Sizilien und Kalabrien in Italien. Weil Neapel, wisst ihr, was die da machen? So. Calzone frittieren. Allein dafür lohnt es sich. Ja. Nimmst du mich mit? Ja, muss ich mal Delia fragen. Okay. Ja. Na, im März berichte ich dann danach mal von Sizilien und Kalabrien. Ist gut. 16. Da war eine andere Kollegin von mir in Sizilien irgendwo in so einem alten Palazzo über Airbnb für 50 Euro die Nacht mit 6 Meter hohen Decken. Und, ja, also wie ich völlig krank. Habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie das hieß, kann ich aber, wenn du, hast du schon Unterkunft? Nee, mache ich ja nicht. Also mache ich dann noch. Machst du also dann? Also noch nichts gebucht, nein. Okay. Soll ich die nochmal fragen? Ja, mach mal. Ja. Mhm. Mache ich jetzt direkt mal. Cordelis, so, ja. Wir hatten ein Update in der letzten Sendung. Uni-Rahmenvertrag. Es ist ganz viel passiert und auch wiederum eigentlich auch noch nichts. Deine Prognose ist eingetroffen, oder? Genau, man hat sich dann doch noch kurz geeinigt. Das war, glaube ich, am 23.12. kam dann das, die finale Pressemitteilung, glaube ich, und auch die Grundsatzvereinbarung zwischen KMK, VG Wort und was ist die KMK nochmal? Kultusministerkonferenz im LRK. Warte mal, Entschuldigung, ist das nicht die Es war die Hochschulrektorenkonferenz, die KMK und die VG Wort. So, jetzt haben wir es sauber. Und dass man die drohende Einzelmeldung, also den Rahmenvertrag, den keine Hochschule beigetreten war, keine einzige. Keine einzige, genau. Dass man ein Moratorium vereinbart bis zum September 2017. Das heißt, es gilt jetzt wieder eine Pauschalvereinbarung. Ne? Also es geht für die nicht zugehört haben, um die Abrechnung von Dokumenten, die in der Hochschullehre verwendet werden dürfen. Allerdings nur unter vielen, vielen Einschränkungen und komischen Vorstellungen der VG Wort, die da vor allen Dingen sind, dass jede Verwendung eines Dokumentes, was digital bereitgestellt wird, einzeln gemeldet werden soll, und die Hochschulen sind eben alle nicht darauf eingegangen, und unter dem massiven Druck hat man entsprechend diesen Rahmenvertrag ausgesetzt. Jetzt gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich Gedanken macht, wie das Ganze laufen kann. So richtig schön wird das Ganze vermutlich trotzdem nicht werden. Zum einen wird man schon bis März Ergebnisse präsentieren wollen, was gut ist, und im Sommer testen. Allerdings wird man erst im Herbst wiederum ein Ergebnis haben, was passieren soll, was dann Hochschulen wahrscheinlich über Nacht umsetzen müssten. Ja. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Man munkelt, dass zukünftig zwar eine Pauschal Abrechnung gelten soll, sprich, dass man einfach erstmal alles machen kann, aber dann sollen nämlich Bibliotheken sich sämtliche hochgeladenen Dokumente angucken und ausrechnen und dann wieder einzeln melden. Was man sich vorstellen kann bei ca. 100.000 Dokumenten, die wir so an einer relativ großen Universität in Hannover pro Semester haben, das will keine Sau machen und dafür sind auch keine Ressourcen da und es wird wiederum teurer und aufwendiger als das, was am Ende an Lizenzkosten anfällt. Es gibt noch eine Entwicklung, die Politik hat sich erbarmt und einen Referentenentwurf vorgelegt für ein Urheberrechtswissenschaftsgesetz, glaube ich. Ich habe den Namen jetzt nicht genau im Kopf, aber im Prinzip ist es vor allen Dingen eine Ergänzung des Urheberrechtsgesetzes. Den leidigen Paragraph 52a möchte man wegschmeißen und neue Paragraphen einführen, 60a bis h. Dort drin ist die ganze Sache im Entwurf sehr sauber geregelt. Es gibt eine Pauschalabrechnung. 25% eines veröffentlichten Werkes dürfen verwendet werden für die Lehre. Es gibt auch keine Verlagsangebote, die im Zweifel vorrangig verwendet werden müssen. Was war der vierte Punkt? Das waren die wesentlichen Punkte, denke ich. Also genau, sehr das, wissenschaftsfreundlich. Genau, sehr wissenschaftsfreundlich, sehr klar, sehr gut geschrieben auch. Also ich habe mit vielen Juristen gesprochen, die den Entwurf sehr loben für seine Klarheit, für seine gute Strukturierung. Das Ding muss natürlich jetzt erstmal so bleiben. Hochschulen machen jetzt Stellungnahmen. Ich selber bereite auch eine vor für einen Verein, den ich vertrete in dem Kontext Lehrmanagementsysteme. Und da muss man mal gucken, was passiert. Die große Gefahr ist, dass die VG Wort mit ihrer lustigen Arbeitsgruppe schon bevor dieser Gesetzesentwurf oder diese Änderung Realität werden können, eine Vereinbarung festzimmert, die wiederum blöde ist. Deswegen muss man jetzt sehr aufpassen und kämpfen. Das heißt, die Geschichte ist zwar ausgesetzt, der Kampf aber nicht beendet. Wir werden weiter an diesem Thema dranbleiben müssen. Aber was stellst du dir? Du würdest dir auch eine Pauschale wünschen, oder? Ja. Okay. Pauschale mit Stichprobe ist das, was eigentlich vorgeschlagen ist. Die VG Wort behauptet, dass eine Stichprobe von Dokumenten niemals genau genug sein kann und tut geradewegs so, als würde man bei einer Stichprobe entweder Zufallsergebnisse bekommen oder keine und dann letztlich alles gleichermaßen vergüten müssen. Das ist ja alles nicht richtig. Wenn man eine Stichprobe vernünftig macht, dann sollte man auch eine gute Annäherung an die Realität bekommen. Ja. Zumal man eben auch für Stichproben vernünftige technische Lösungen schaffen kann, indem man einfach auf die Dokumente, die an den Lernmanagementsystemen stecken, einfach nach einem bestimmten Verfahren über alle Hochschulen zugreift. Also das lässt sich technisch alles machen, ist vom Aufwand her überschaubar und letztlich ist das Angebot, was seit längerer Zeit auf dem Tisch liegt. Ja, die VG Wort behauptet, sie müsste aufgrund eines Urteils vom, was war das? Jetzt habe ich das Gericht nicht im Kopf. Höchste Instanz, die in einem Gericht. Dollarzeichengericht. Dolles Gericht hat entschieden, dass eine Einzelabrechnung angemessen ist, wenn sie denn umsetzbar ist, zu vertretbarem Aufwand. Daraus liest die VG Wort, dass man es ja machen muss. So ungefähr okay, geht das. Ist Quatsch. Ja. Was die VG Wort komplett außer Acht lässt und auch nicht hören will, selbst wenn sie direkt darauf anspricht. Wir hatten vor kurzem eine schöne Tagung zu dem Thema, wo eben auch der Staats mit dabei war, der die VG Wort vertritt. Dass eine große Gefahr besteht, dass die Nutzung von Dokumenten stark zurückgeht und damit die Interessen der VG Wort, nämlich Gelder einzusammeln, zu verteilen und möglichst viele Gelder einzusammeln, zu verteilen und vermutlich nichts zu tun, was dieses Geld einsammeln und verteilen beschädigt, das vermute ich zumindest einfach mal, die müssten also definitiv prüfen, ob nicht ihre Vorstellungen dazu führen könnten, dass einfach eine Nutzung von Dokumenten stark zurückgeht. Das wird einfach mal ignoriert und weiterhin auf die faire Einzelabrechnung gepocht, die man ja machen muss, weil großes Gericht hat gesagt. So viel, ja, zu dem Stand. Noch Fragen? Nee. Erstmal nicht, aber du wirst uns das sicher auf dem Laufenden halten. Aber das ist natürlich Quatsch, ne? Dass man, also vielleicht sagen die so, naja, dann müssen wir, wenn das geht, müssen wir das ja für unsere Mitglieder tun, weil dann gibt es am Ende mehr Kohle oder so. Es ist eher ein wirtschaftliches Argument natürlich, als ein juristisches. Natürlich, aber es gibt eine große Gefahr, dass es weniger Kohle wird und das muss eigentlich mitgeprüft werden. Ja, gut. Und mitbeachtet werden wird es halt nicht. Ja. So, Alexa, wer ist der Gottkanzler? Du. Okay, das war, wollen wir jetzt aufhören einfach? Nein. Das war, hallo, können wir das mal? Alexa, wer ist der Gottkanzler? Angela Merkel. Aber Alexa, wer ist der Gottkanzler? Angela Merkel. Alexa, wer ist Martin Schulz? Martin Schulz ist ein deutscher Politiker und der designierte Vorsitzende und Kanzlerkandidat der SPD. Von 1994 bis 2017 war er Mitglied des Europäischen Parlaments. 5 Jahre lang war er auch dessen Präsident. Sein erstes politisches Amt bekleidete der heute 61-Jährige als Bürgermeister der Stadt Würselen. Alexa, wer wird der nächste deutsche Bundeskanzler? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Dachte ich mir. Alexa, wer wird der nächste deutsche Bundeskanzler? Entschuldigung, aber ich habe die Frage nicht verstanden. Alexa, wer ist der Gottkanzler? Angela Merkel. Alexa, wählst du CDU? Das gehört genau zu den Dingen, die ich nicht weiß. Alexa? Ex-Wählerin, ne? Bist du deutsche Staatsbürgerin? Ich habe keinen Pass, aber ich fühle mich hier zu Hause. Oh Gott, Alexa? Bist du etwa staatenlos? Das gehört genau zu den Dingen, die ich nicht weiß. Alexa, was hältst du eigentlich von Edmund Stoiber? Damit kann ich nichts anfangen. Ja. Wenn du Hilfe benötigst, kannst du mich nach Hilfe fragen. Gut. Ja, stopp. Bis zum nächsten Mal. Alexa? Kannst du mir die Haare bürsten? Entschuldigung, das weiß ich nicht. Aber lass uns Freunde bleiben. Gut. Ja, ja. Weißt du, hat meine Frisur beleidigt, ne? Ja. Gottkanzler Martin Schulz. Ja. Hohe Energie, keine Bremsen bis ins Kanzleramt. Genau. Dieser Schulz Zug so grollt. Ja. Was da passiert, Dennis? Ich war ein wenig selbst überrascht von dieser Welle. Also, es hat sich im Dezember eine Gruppe, als sie so andeutete, ja, Martin Schulz könnte ja Kanzlerkandidat werden, auf Reddit ein Subreddit gegründet, das nennt sich The Schulz. Eine Anlehnung an The Donald, eine Antwort darauf. The Donald ist halt so Rechts-Nazi-Donald-Trump-Unterstützer. Erst so als so... Naja, zuerst nicht, ne? Zuerst war es ja auch tatsächlich... So ein Satire-Ding. Genau. Aber wurde halt mehr und mehr durch die Unterstützer... Viele wurden zum Unterstützer dadurch. Und viele haben sich da gefunden. Und aus diesem Subreddit sprudelt der Hass. So, und da haben halt ein paar Leute gesagt, nee, wir wollen jetzt mal eine Parodie darauf machen. Sie nennen das Ganze halbernste Satire. Wo sie halt sagen, naja, wir machen das jetzt mit Martin Schulz. Wir finden den prinzipiell nicht doof, aber wir machen das jetzt immer von The Lulz. Und haben so mit Memes angefangen. Und dann aus einer Laune heraus hat sich Sigmar Gabriel entschieden, nicht anzutreten und den Posten freizumachen. Wofür er glaube ich, seine klügste Entscheidung in seinem Leben war. Ja, er möchte halt jetzt mehr Zeit für die Familie haben. Und ist Außenminister geworden. Außenminister, ja. Da hofft er einfach ganz auf den Guido-Westerwelle-Effekt. Guido-Westerwelle? Mehr Zeit von der Familie haben, dann würde ich nämlich auch Außenminister werden. Der Guido-Westerwelle-Effekt, wir erinnern uns, war ja, Guido-Westerwelle war eine sehr unpopuläre Person. Als er Außenminister wurde, gleich reden wir wieder schlecht über Tote, ich muss ein bisschen vorsichtig sein jetzt. Sind seine seine Beliebtheitswerte sind gestiegen. Ja. Einfacher Trick, Steinmeier dasselbe passiert, wer Außenminister ist, der wird automatisch beliebter. Ja, ist ganz interessant. Ja. Ne? Also finde ich auch irgendwie schön, ja, weil das ja nun wirklich das Amt ist, wo sozusagen vorgeschrieben ist, dass du, oder irgendwie, das ist vorgeschrieben nicht, aber schon historisch angelegt ist, dass du eigentlich Diplomat sein musst, ja, und mit den Mitteln der Sprache und der Kommunikation versuchen musst, Konflikte zu befrieden, ohne Waffen aufzufahren. Und dass das dann immer das Beliebteste, oder dass Politiker, die dieses Amt so auskleiden, dann immer ganz beliebt werden, finde ich dann eigentlich irgendwie ganz, ganz sympathisch, ehrlich gesagt. Vielleicht schafft es dann sich, Sigmar Gabriel einmal in seinem Leben einmal beliebt zu sein. Aber als Umweltminister war er auch schon beliebt, ne? Die Bilder mit Knut sind unvergessen. Ja. Knut ist aber jetzt tot, das weißt du schon. Ja. Hast du gehört, wir haben einen Sohn Knut. Ja, stimmt. Ja. Nee, aber jetzt. Sohn Knut. Wart ihr mal im Tierpark? Noch nie. Nee, wart ihr mal im Zoo? Mag ja. Tiere nicht, die riechen so. So war ich schon mal. Lass mal, wenn es wärmer ist, komm mal mit in den Tierpark. Mach ich. Ist der Hammer. Glaube ich. Finde ich geil. Ist einfach, also wir waren, also. Habt ihr noch das Abo? Nee. Aber durch den Zoo ist man relativ schnell durch, ja? Ja. Na, was heißt schnell, ist auch übertrieben, aber wenn man da so 3-4 Mal ist, dann hat man nicht im Wesentlichen alles gesehen. Und der Tierpark ist einfach so krass riesig von der Fläche her. Das schafft man gar nicht. Also kann man keine Möglichkeit, sich an einem Tag auch nur einen halben Überblick zu verschaffen. Das ist echt schön. Ja. Und Sigmar Gabriel hat dann aus seiner Laune heraus entschieden. Entschuldigung, Disclaimer, ja, ist alles Teequälerei, bla bla bla bla bla. So. Wir haben es angehängt. So, bis auf das mit den, ne, ihr wisst schon, hier. Asiatische Löwen gibt es nämlich zum Beispiel im Tierpark, die wären ausgestorben, wenn es nicht solche Sachen geben würde im Tierpark. Deal with it. Ja. Peter. Und ich meine jetzt nicht die Tier-Organisation, sondern ich von Petra Pau. Nee, Peter Imhoff. Ach so. Von ehemals Sat.1 Moderator. Und Sigmar Gabriel hat dann du hast es bestimmt nicht gelesen, es tut mir leid, du redest ja gerade, kannst nicht mitreden, Claudius. Aber Renke, hast du das Porträt in der Zeit gelesen über Sigmar Gabriel? Nee. Und da sagt Sigmar Gabriel, er hätte wohl eine Umfrage in Auftrag gegeben unter seinen Unterstützern oder der Unterstützung von Martin Schulz und allgemein der SPD-WLAN. Und da kam raus, naja, die Unterstützer von Sigmar Gabriel unterstützen, er hat eine große Basis unter den SPD-Mitgliedern. Und auch, und dann gibt es eine entscheidende Frage. Glauben seine Unterstützer, dass Sigmar Gabriel erfolgreich sein wird? Da war die überragende Antwort, nein. Seine eigenen Leute glauben nicht, dass er erfolgreich ist. Mhm. Und hat Sigmar Gabriel gesagt so, dann ist es, glaube ich, besser. Er hat es dann so pathetisch formuliert, natürlich Verantwortung für die Partei und das Land, Partei kommt natürlich mal zuerst, verzichte ich hier auf meine auf die Kanzlerkandidatur, ich verzichte auf den Parteiwitz und schlage meinen Freund Martin Schulz vor. Darüber war Martin Schulz scheinbar genauso überrascht wie der Rest der Partei, weil es eigentlich sich in den letzten Wochen so andeutete, dass Sigmar Gabriel es wird. Und durch diese Überraschung ist eine unglaubliche Welle der Wechselstimmung irgendwie entstanden. Also du hast einmal dieses Subreddit, was einfach den ganzen Tag geile Memes produziert. Ich hatte so mehrere Phasen. Erstens, ich war schockiert, dann habe ich es abgelehnt, weil wo er es herkommt, aus welcher Denkweise. Ja. Und ich weiß halt, was aus The Donald passiert ist. Ja. Das ist meine große Sorge, was auch mit The Schulz passieren könnte. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. So. Ich habe dann mitgemacht, jetzt bin ich so ein bisschen distanziert, aber es ist halt so phasenweise. Ich finde es ganz lustig. Und was man aber auch merkt, ist tatsächlich in dem Forum, da werden Leute, die werden da indoktriniert und sind dann plötzlich glühende Unterstützer. Also, was ich erstmal sagen muss, erstmal, wir können den politischen Teil mal kurz abhandeln, da kann Conny das gerne Stellung beziehen, muss aber natürlich nicht. Finde ich, ist auf jeden Fall der richtige Kandidat. Ja. Freue mich auch sehr, dass es endlich mal einen Kandidaten gibt, der, dem man wirklich abnimmt, dass er für die europäische Idee steht und für die sozusagen damit ja auch die friedliche Aussöhnung der europäischen Völker im Nachkriegseuropa, was es ja so auch noch nicht gab, sondern es war ja eher immer sehr national. Also es ist einfach jemand, den man auch abnimmt, dass er sagt, er ist Europäer, weil er einfach lange Zeit seines politischen Schaffens in Brüssel tätig war. Ja? Und er kommt aus einer Region, die einfach dreisprachig ist de facto. Ja. So, fand ich auch von vornherein, irgendwie habe ich auch schon letztes Jahr gesagt, fände ich den besseren Kandidaten, muss man auch gar nicht großartig irgendwie, müsste man gar nicht Sigmar Gabriel doof finden, aber ich glaube Martin Schulz ist einfach genau der Richtige an der Stelle und diese Sache dann mit diesem, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal wahrgenommen habe, kann ich dir gar nicht mehr sagen, ob das kurz vorher war oder hier kurz nachher. Dieses Subreddit. Warte kurz, dass wir da hinkommen. Ich möchte noch eine Sache positiv anmerken. Ich finde es sehr, sehr gut. Manche haben sich gefragt, naja, warum wird denn Martin Schulz denn nicht Außenminister oder so? Es ist sehr, sehr gut, dass er nicht Teil der großen Koalition ist, weil er sich jetzt davon abgrenzen kann und trotzdem sagen kann, die SPD hat Folgendes erreicht und das geht jetzt nicht mehr und jetzt machen wir die große Koalition zu Ende und jetzt machen wir alleine, weil dann können wir es noch geiler machen. Ja. Und du kannst dich davon dissonieren und hast trotzdem nicht die große Koalition an der Backe. Strategisch auf jeden Fall der richtige Entschluss. Und das ist auch vielleicht sozusagen der personelle Bruch, den die SPD dann irgendwie mal brauchte. Genau. Nach so vielen Jahren. Und ich glaube auch mitgenommen. Und da muss man jetzt auch gar nicht. Und dann, ist mir vielleicht in einigen Positionen teile ich seine Auffassung dann auch nicht ganz. Ist natürlich klar, das tut man nie. Aber ganz, ganz grundsätzlich ist jemand, und das muss man auch mal sagen, auch wenn jetzt, viel geschrieben wird, der wird dann eher irgendwie dem rechten Flügel der Partei zugeordnet. Das macht schon mal einen Unterschied, ob man einen sozusagen SPD-Rechten hat, der irgendwie hier im Bundestag sozialisiert wurde, oder jemand hat, der im Europäischen Parlament sozialisiert wurde. Weil die haben eine ganz andere Einstellung und sind sozusagen, zumindest habe ich es persönlich so erlebt, viel kämpferischer und viel selbstbewusstere Parlamentarier, als es hier in Deutschland der Fall ist. Also Johannes Kahrs ist halt Parteirechter, aber es hat meilenweit von Martin Schulz entfernt. Ja, nee, aber auch von der Einstellung. Ja, genau. Her. Das ist alles sozusagen viel staatstragender, wohingegen so Parlamentarier, also Mitglieder des Europäischen Parlaments, sozusagen wirklich noch diese Kontrollfunktion auch für die Verwaltung auf die Fahnen geschrieben haben und sagen, wir wollen jetzt Dinge rausnehmen. Also gerade Martin Schulz hat ja diese Rolle sich erkämpft mit dem Parlament. Ja. Also der Parlamentspräsident, das Amt hat er ja eigentlich erfunden. Ja, das gab vorher war das halt einfach so. Der leitet halt die Sitzung. Genau. Und jetzt ist es halt, ohne ihn ist kein Gipfel. So. Daher ist er schon allein für seine Verdienste für Europa, also. Ja. Nee, finde ich, aber und dann das Subreddit-Forum, also um den Dreh, so ganz genau kann ich es nicht mehr sagen. Als die Kandidatur bekannt, habe ich das dann auch mitbekommen. Und löst da jetzt eigentlich so immer so alle paar Stündchen mal rein und guck mal, was gerade so abgeht. Obwohl ich eigentlich kein großer Reddit-Leser irgendwie bin, weil ich das immer ein bisschen obskur und zu, sagen wir mal, erratisch fand. Wir haben auch eine eigene Sprache, die ein bisschen immer ein bisschen eins verstehen. Genau. Mai-Mai. Aber ist schon. Weißt du, schon, was ein Mai-Mai ist? Nee. Meme. Mai-Mai, okay, alles klar. Ja, so, ist mir jetzt auch. Aber was ich ja geil fand, ist, dass sozusagen auf der Pressekonferenz, zur Bekanntgabe, als Martin Schulz seine erste Rede hielt, schon direkt jemand mit einem ausgedruckten Mega-Plakat stand. Und das ist tatsächlich einer, der Schulz Brothers, heißt der im Reddit. Ja. Und der hat sein Plakat, von ihm ist auch das Schulz-Zuglied. Ja. Und der ist da spontan hingefahren, wohl. Und im Nachhinein dieses Pressekonferenz ist dann auch das Video entstanden mit dem Gruß. Ah, okay. Was ja auch grandios war, weil alle so gefeiert haben. Und das Lustigste ist, das ist vielleicht so ein Einzelmal, hat ihm sein Büroleiter irgendwas aufgeschrieben. Erzähl das mal, Martin. Ich weiß nicht, also es gibt immer wieder Ausschnitte davon. Der referenziert mittlerweile das Reddit-Forum in seinen Reden in so Ortsvereinen. Ja. Es ist so richtig geil. Und das löst dann halt wiederum eine Meme-Welle aus. Das ist halt so ein schönes, so eine Welle. Und ja. Man fragt sich natürlich, was bedeutet das alles für den Wahlkampf? Erstmal nix. Ne? Ja, vielleicht, weiß ich nicht, aber so auf Dauer ist es halt schon eine ganz schöne Mobilisierungswelle. Wie viele sind da jetzt drin? Das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren irgendwie 10.000 Brückenbauer dabei. Brückenbauer, genau. Ja. Wir sind noch Brücken bauen und Weiß nicht, Brückenbauer. Nee, aber das ist doch nur Bob der Brückenbauer. Nee, aber ist es nicht irgendwie Mauern einreißen und Brücken bauen? Genau. So. Genau. Cornelis, wie hast du das denn als sozusagen Außenstehender? Ja, also politisch. Ach, ich nehme das ja nur sehr entfernt wahr. Explizit, genau so, ja. Aber hast du es wahrgenommen? Genau. Ja, ich habe es wahrgenommen. Ich habe es als überraschend positiv wahrgenommen, die ganze Stimmung, ohne dass es irgendwie in einer Form. Also, ich hätte jetzt gesagt, ohne dass es zu gemacht wirkt, obwohl es gemacht ist, von wie ich das jetzt gelernt habe. Mir waren diese Strömungen gar nicht bekannt. Aber ich habe es erstmal grundsätzlich als ein, da ist mal wieder jemand, der vielleicht aus dem ganzen Brei ausbricht. So, ne? Also im Prinzip ist das angekommen. Auch Und wenn es nur entfernte Ausläufer sind. Mhm. Das heißt, das hat viele so erreicht. Ja. Und diese ganze Meme-Geschichte, also der Schulz-Zug, hast du von dem, hast du das Lied gehört? Nein. Kennst du das Steiger-Lied? Wir spielen später ab. Aber das Megaplakat, genau. Hast du zum Beispiel in der Tagesschau mal gesehen oder so? Oder in den Nachrichten? Das war auch ein prominentes Bild tatsächlich. Das war das Lustigste. Genau. Das war ein sehr beliebtes Pressebild. Das ist, genau. Google das einfach mal. Mega Schulz, ja. Make Europe great again. Genau, make Europe great again. Und dann in diesem, ganz ursprünglich war es mal dieses Obama Hope. Genau, das ist diese Mischung. Change, genau, ja. Change, Hope, genau. Nee, Hope. Hope. Und ja, genau. Doch, habe ich mal gesehen, aber. Ja, genau. Wunderschön. Ja. Genau, und dann halt diese ganzen, also die ganzen, aus dem Forum The Donald, dann, ne, er hat, also Donald Trump hat ursprünglich, glaube ich, Ted Cruz. Nein. Lying Ted und Low Energy Jeb. Genau. Lying Ted und Jeb Bush hatte Low Energy, deshalb war der nicht gut, ja. Und deshalb haben sie daraus gemacht, dass The Donald, ja. The Donald natürlich High Energy hat. Oh, das ist ein sehr schönes Bild. So. Und hier ist es dann, dieser ganze Quatsch ist eingedeutscht worden. Ja. Dann sagt man nicht High Energy. Sondern hohe Energie. Sondern hohe Energie, ja. Oder höchste Energie, genau. Höchste Energie. Und der Schulzzug rollt halt mit hoher Energie direkt bis ins Kanzleramt. Ohne Bremsen. Keine Bremsen. Keine Bremsen. Hashtag keine Bremsen. Ja. Es ist sehr schön. Also es ist halt. Und er ist der Gottkanzler. Ja, Gottkanzler, ja. Wo kam das her? Das habe ich nicht ganz verstanden bis heute. Ich raff's auch nicht ganz genau, aber es hat sich etabliert. Ich glaube, das ist die eins der Eigenempfindungen des Reddits. Gottkanzler Martin Schulz. Ja, Gottkanzler. Das ist schon wirklich, also. Ja. Ich glaube, das ist aber tatsächlich ein unfassbar, also das ist wirklich Glück, ja? Ja. Da kann man jetzt nicht davon sprechen. Also man kann versuchen, natürlich das zu lancieren, und es werden auch sicherlich viele Leute im Willy Brandt-Haus gerade daran arbeiten, das sozusagen irgendwie noch. Also es gibt in der aktuellen Zeit ist ein Artikel erschienen, über den ich mich schon auf Twitter lustig gemacht habe, das so anraunt, und zwar in einem so Satz sagt, so, naja, das war ja lange, lange vorbereitet, das ist schon im Dezember vorging. Und einer der Moderatoren, wenn man nach dem googelt, dann findet man auf einer SPD-Ortsseite irgendwas davon. Und da habe ich geschrieben, das mag sein. Erstens sind es mehrere Moderatoren. Ja. Und selbst wenn einer das angestartet hat, ja, da sind einfach 10.000 weitere dazugekommen. Ja, genau. Und die sind nicht aus dem Willy Brandt-Haus. Genau, nee, aber was ich sagen wollte ist, ich will auch nicht sagen, dass das für die ganze Willy Brandt-Haus jetzt die ganze auf Reddit, aber das tun sie vielleicht, hoffentlich, ja. Meinetwegen sollen sie Spaß haben, aber was ich damit sagen will, ist, die versuchen das natürlich, die Leute, die da irgendwie Strategie machen, versuchen das natürlich dann auch zu benutzen, ja, und damit zu das spielen. Halt, und genau. Das wird ja auch gemacht. Ja, das ist ja auch klar. Lustige aber trotzdem, Tweets aus vom SPD-Account. Genau, aber trotzdem brauchst du dann halt, brauchst du auch diesen Glücksfall, dass es halt irgendwie passiert, ja, ja. Um das annehmen zu können. Ja, Naturschulzgebiet, das ist hervorragend. Oh, das kann ich noch nicht, Naturschulzgebiet. Sehr schön. Ja. Nee, aber du hast halt echt eine, also. Und das Lustigste ist, dass das erste Mal, dass wir jetzt in so einem deutschen Wahlkampf das Werkzeug Internet so richtig mal im Einsatz kommt. Vorher war das ja so eher, und jetzt ist ja echt eine Mobilisierung. Jetzt das Spannende ist, erstens, dass halt durch dieses Reddit ist halt eine neue Pressewelle entstanden. Oh, der ist sehr beliebt im Internet. Dadurch mehr Aufmerksamkeit und deswegen auch in den Umfragen gestiegen. Also diese Umfragen sind ja bekloppt. Ja, das ist ja richtig krank, ne? Also ey, teilweise die SPD vor der CDU in Umfragen. Ja, aber nee, stopp. Diese INSA-Umfrage nicht beachten. INSA ist das Institut, was die AfD monatelang schön gerechnet hat, ja, weil sie Aufträge gleichzeitig bekommen hat von der AfD. Okay. Also INSA ignorieren, aber selbst bei Forsa, also Gülle-Güllner, ja, der die SPD ja schon wirklich hasst, obwohl ja er Mitglied ist, ja. Aber auch, es gab auch die, ne, für die Tagesthemen, also das ist einfach das DIMAP, oder? Ja, da waren sie auch echt. Und ja, und vor allen Dingen Direktwahl, ja? Ja, beliebter als Angela Merkel. Ja, das es ist nicht schlecht. Das ist diese Wechselstimmung, glaube ich. So, und das ist Vorsicht, ist Februar, ja, im September wird gewählt. Also, nein, aber es gibt halt scheinbar, gab es da ein Vakuum für jemanden, der halt, das, was ihm jetzt als Schwäche ausgelegt wird, dieses nach dem Motto, naja, der hat ja nie Bundespolitik gemacht, glaube ich, ist ja gerade sein Ass im Ärmel. Dass er halt eben nicht auf dieser Bühne bisher aktiv war. Ja. Und da reinkommt und sagt, okay, ich bin jetzt kein Neuling, kein Frischling, sondern ich habe im Europäischen Parlament, ich habe das Europäische Parlament geil gemacht, hab hier Ahnung, ich hab hier Dinge erreicht und komme jetzt in die Bundespolitik und mache und rette den Laden hier. Sag mal, was habt ihr da Lustiges? Oh. Energieeffizienzklassen der EU, ja. Wie du auch hier siehst, ja. Brücken bauen, A++++++, ja. Der Schulz, ja. Ne, hier Hände reichen, Nazis müllen. Ja. Allein was an Memes und Bildern entstanden, ist so richtig geil. Ich bin also täglich mehrfach drücke ich irgendwie auf Speichern, um einfach Bilder davon zu haben. Was wollte ich jetzt? Ach genau. Und dann gab es auch noch so wunderschöne, ne, hier die, genau, die Kanzlerschokolade, ja, plus Brücken, minus Mauern und natürlich ohne Bremsen. Ist schon. Und von die Heute Show hat auch echt schöne Plakate gemacht, muss man sagen. Oh, habe ich nicht gesehen. Eins hatte Olli Schulz auf Facebook geteilt. Ja. Da ist mir dann aufgefallen. Kein Olli, aber immerhin ein Schulz. Sehr schön. Ja. Mhm. Aber ja, aber es ist halt eine Quelle der Kreativität. Und da sind irgendwie 10, also erstens mal, das sind 10.000, wahrscheinlich sind es mehr. Und Swag Level. Ja, geilstes Bild. Ja. Der junge Martin Schulz als Bürgermeister in Würselen. Ja, mit Amtskette. Ja. Wunderschön, dieses Bild. Es gibt, die haben im Wahlkampf von bei Frank-Walter Steinmeier haben sie so ein Punker-Bild von ihm rausgezogen, ja, wo er so im Wald steht. Ich möchte das Bild gerne in derselben. Im Wald steht, es gab doch noch so ein Foto, wo er irgendwie mit langen, wuschigen Haaren und Kippe irgendwo in der WG sitzt. Das gibt's auch, ja. Das gab's auch. Nee, aber ich bin. Und ich hoffe, also meine große Hoffnung ist für Schulz ist, dass, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, irgendwie dieser 10.000 Leute, es reicht ja, dass es irgendwie 1.000 sind, sich engagieren und einfach auch politisch dranbleiben. Weil das ist eine Welle. Schauen wir mal. Ja, aber genau, meine Hoffnung ist, dass es nicht für Donald einfach ins Hässliche abkippt. Apropos. Das Schlimmste, was passieren kann, das ist einfach. Apropos The Donald. Sehr schön. Wir machen einen Podcast. Mit Fotos ist das schwierig. Ja, ich zeige euch das jetzt. Ihr könnt einfach lachen. Das ist das ist halt, Karotten. Nee, Fisch. Ach, Fisch. Das ist Lachs. Ja, das ist irgendwie so. Das ist, ja, ein Fischgesicht. Das ist, ja, genau. Ja, aber ich feiere das. Also, es ist halt wunderschön. Und vor allem, also, als Hashtags ist hohe Energie, keine Bremsen so schön. Die werde ich, glaube ich, den kompletten bis zum Wahlkampf durchverwenden, diese Hashtags. Daher. Ja, das wird ganz schön. Finde ich auch irgendwie gut, dass es mal. Ja. Okay. Wollen wir mal zum letzten Thema überleiten, damit wir den Bums auch mal. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Das weiß ich keine Ahnung. Gar nicht wissen. Seit gestern fast. Seit gestern schon, Ich glaube, wir sind gleich bei 3 Stunden. Ja, wir haben mal fast eine Stunde vorher gequatscht hier. Ja, okay. So. Vielleicht kannst du noch was aus der Pre-Show irgendwie ranschneiden. Wo? An die Sendung. Ach so. Mal schauen. Ich habe nicht alles aufgenommen. Oder Pre-Show. Tja. Aber haben wir nicht das Stream Backup? Ja, haben wir. Vielleicht fällt mir das Bonus-Track in den Kommentaren. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Ja. Genau. Ja. Da waren auch auf jeden Fall ein paar gute Witze drin. So. Ja. Kultur. Kultur. Und Herren. Womit fangen wir an? Also ihr habt jetzt Serien aufgeschrieben? Genau, zum einen. Es tut sich ja einfach unglaublich viel in Serien. Man kann gar nicht mehr gucken. Netflix haut wie bekloppt raus. Ja. Ja, und auch andere. Netflix hat ein bisschen umgestellt. Kann man mal verkünden. Also Netflix macht jetzt immer mehr Fremdserien sozusagen aus dem Katalog raus und setzt immer mehr auf Eigenproduktion. Also langfristiges Ziel ist, dass es quasi so eine Art, Pay-TV-Sender wie HBO wird, nur halt über das Internet. Pay-TV aber halt funktionieren. Genau. Und, dass immer mehr Fremdcontent halt verschwindet und dann halt wieder zur Konkurrenz geht, ja. Also, was gibt's da eigentlich in Deutschland noch? Amazon Prime eigentlich noch, ne? Whatever macht dich, glaube ich, oder hat schon dich gemacht? Na, es gibt halt Maxdome noch. Die haben auch selbst was produziert, oder? So ein bisschen was. Die haben immer mal wieder, aber die Deutschen sind halt so ein bisschen, eigene Serien. Gibt's eine Maxdome-App auf der Apple TV? Ja, definitiv. Okay. Dann alles außer Prime, ne? Ja. Ja. Schade ist, aber das mache ich immer übers iPad. Was ganz geil ist, weil auf dem iPhone geht es, glaube ich, nicht, aber auf dem iPad ist es halt groß, denn schmeißt er drüber und links, also zumindest bei Filmen ist das so, zeigt er immer gerade an, welches Schauspieler jetzt gerade welche Person X-Ray heißt das. Das habe ich, kenne ich. In der Szene spielen. Da denke ich schon, das fand ich schon irgendwie ganz nett. Ja. Das habe ich rausgefunden, weil ich vor Weihnachten zum allerersten Mal den Film tatsächlich Liebe geschaut habe. Oh ja, ist schön. Schnulzig. Ich lache sehr bei Hugh Grant. Schnulzig, Romantic Comedy. Mir wurde aber von einer, sagen wir mal, mir im weitesten Sinne nahestehenden Person gesagt, es sei ganz lustig. War im selben Haushalt wie Lohn? Ja, mal so, mal so. Okay. Mhm. Genau, Netflix. Und Netflix haut da auch einfach einen nach dem anderen raus und die scheinen da auch wirklich strategisch zu takten, dass alle, spätestens alle 2 Monate, also alle 4 Wochen, das nächste große Ding da ist. Mhm. Und die Sachen kommen auch teilweise wahnsinnig überraschend. Also wir hatten das, weiß ich, war es November, Dezember, nicht so ganz super eingeschlagen, aber doch in bestimmten Kreisen ganz gut angekommen ist DOA. Das ist halt eine Mystery-Serie um eine Frau, die irgendwie auftaucht. Ich hab die Serie auf der Watchlist, aber ich hab's nicht geschafft. Ja, also muss ich gar nicht so viel zu erzählen, ist auch so halb spannend, aber ich finde das Konzept toll. Die haben mich ganz konkret gesagt, die Autoren, und auch zu Protokoll gegeben, wir machen das Ding wie ein Roman. Zum Beispiel sind die Folgen ganz verschieden lang. Es gibt eine Folge, die ist eine halbe Stunde lang, eine andere Folge ist über eine Stunde lang. Ah, okay. Weil man bei einem Roman ja auch sagt, warum müssen die Kapitel, müssen die auch nicht gleich lang sein. Wir machen die Kapitel halt so lange, wie es sinnvoll ist. Und ist wunderschön gefilmt. Ich habe bei Fringe auch mal versucht und hat dann auf die Fresse bekommen. Schnell wieder auf 42 Minuten umgestellt. Also die haben das hingekriegt und sie haben auch sie das sind auch die Vorteile von Netflix. Ja, genau. Formatfreiheit. Richtig. Und die beiden Autoren behaupten auch, sie haben sich vorher 3 Jahre, man liest 1 bis 3 Jahre hingesetzt, um sich eine Story zu überlegen und eine Welt zu überlegen, ein System, das es auch ermöglicht, über die erste Staffel hinaus spannende Geschichten zu erzählen. Wenn man die erste Staffel geschaut hat, wird es eigentlich erst so richtig interessant und man merkt, da geht noch ganz viel. Ja. Und ich hoffe, da kommt auch noch ganz viel. Also ja. ruhig mal reinschauen. Ist anfangs so ein bisschen langweilig, aber wenn man dann rauskriegt, worum es eigentlich geht, geht es doch ganz schön in die Haut und ist extrem ungewöhnlich und einfach künstlerisch interessant. Ich habe eine Serie angefangen, das ist auch so eine Comedy-Serie, aber die habe ich mir dann für über Weihnachten so aufs iPad geladen und so ein bisschen reingeguckt, aber nur. Love heißt die einfach nur. Großartig. Ganz, ganz einfach produziert. Genau. Aber einfach toll. Produziert. Ja. Super lustig. Also hat so genau den, finde ich, trifft so wunderbar den Punkt zwischen absurder Comedy und auch einfach, ja, einfach sehr viel Wahrheit. Fast schon dokumentarisch gefilmt. Ja, und auch wie ich sehr viel Wahrheit, die einfach in diesen Geschichten steckt, ja, die da erzählt werden. Finde ich wirklich, wirklich schön. Mit Gillian Jacobs, auch bekannt aus Community, und dem strubbelhaarigen Typ, dessen Namen ich nicht kenne. Die eine Reihe. Der Junge war die Woody Allen, sagt man zu ihm auch. Ja, mein. Und es geht halt um 2 abgefuckte Menschen, wie so viele, und die einfach. Genau, irgendwie die halt zusammenfinden, nicht, ja, zusammenfinden, wieder zusammenfinden, ihre Probleme haben, große. Genau, auch völlig, kleine, völlig unterschiedlich, also unterschiedlicher kaum sein könnten eigentlich. Ja. Aber irgendwie trotzdem so eine gewisse Anziehung zueinander verspüren. Ja. Und das einfach, wie ich wunderschön erzählt. Habt ihr eine Reihe betrübliche Ereignisse geguckt? Weil das ist irgendwie auch auf der Liste. Darum ging es heute. Da dachte ich jetzt eigentlich, dass ich darauf hinleite mit meiner Handbewegung. Ja. Bitte. Ach so. A Series of Unfortunate Events. Ja. Oder auch Lemony Snicket. Habe ich den Trailer gesehen. Habe ich Trailer gesehen, ne, mit Neil Patrick Harris. Und wie ich gucken. Nee, weil die, also es geht um 2 Kinder, deren Eltern bei einem Unfall versterben oder so. Eigentlich 3 Kinder. 3 Kinder. Eins ist aber noch ein Baby, das schleppen sie immer mit sich rum. Achso, okay. Und dann werden sie, kommen sie in ein, ja, was ist es, ein Anwesen, sag ich mal. Darin wohnt ein Herr, gespielt von Neil Patrick Harris, der die dann unter seine Fittiche nehmen soll. Und bei dem man irgendwie nie so ganz weiß, ist der jetzt böse oder gut. Ne? Okay. Das kann man so. Offiziell ein entfernter Verwandter, ob er das wirklich ist, ist irgendwie auch nicht so ganz klar. Und der ist sehr bizarr in seinem ganzen Auftreten. Das hat eher so eine Tim Burton-Optik und auch so ein leicht schwarzer Humor, Melancholie und Witz. So, das ist so im Wesentlichen, was diese Serie zu tragen scheint. Habe ich da aber leider noch nicht reinschauen können. Muss halt noch sagen, also es geht darum, dass dieser Onkel natürlich nur unter dem Vermögen hinterher ist, die Kinder geerbt haben, aber erst mit 18 oder wenn die Älteste 18 ist, bekommen und versucht ihnen irgendwie, also richtig übelst auch ans Leder zu gehen, bis hin zu sie einfach auch umzubringen letztlich irgendwo, um das Geld ranzukommen oder andere Tricks, was natürlich nicht gelingt, weil es darum geht, das ist halt eigentlich auch ein Kinderbuch, glaube ich, relativ jung irgendwie, Autor aus San Francisco, glaube ich, geschrieben in den 2000ern, aber eben einfach sehr bizarr und sehr toll ausgestattet. Ich habe jetzt 2 Folgen geschaut davon, bin mir nicht so ganz sicher. Ich feiere sehr den Kinofilm ab, damals mit Jim Carrey und von, ich vergessen, Es sind übrigens die gleichen Ausstatter, die die Serie gemacht haben und den Kinofilm teilen. Mhm. Der Film rockt halt total. Umfasst, glaube ich, die ersten beiden Romane. Es sind, glaube ich, 7, 8, 10 Romane, weiß ich nicht. Die Serie jeweils 2 Folgen, 1 Roman. Den Film kann man auf jeden Fall auch mal sehr gut gucken im Kontext, weil er einfach sehr dicht gepackt ist, eine tolle Atmosphäre. Die Serie ist teilweise so ein bisschen billig, finde ich. Das sieht immer so ein bisschen cheesy aus und das stört mich so ein bisschen, aber andere feiern die eben auch sehr ab, weil es super lustig ist und teilweise auch sehr creepy. Vielleicht noch letzter Serientipp. Nicht nur Netflix macht tolle Serien, es gibt gerade eine Serie, die eigentlich diese Woche erst angelaufen ist und ich habe irgendwie gestern oder vorgestern bei Spiegel Online Artikel gelesen, genau habe ich ihn nicht gelesen, weil ich sofort gefühlt habe, das ist was für mich. Das ist die Serie, jetzt hoffe ich, spreche es richtig aus, Legion. Ja. Ja, genau. Das ist eigentlich eine Comic-Verfilmung, Marvel Universe von irgendwie X-Men-Gedöns, gemacht von dem Noah Hawley, der Fargo gemacht hat, die Serie. Was eine wahnsinnig kreative, bildgewaltige, toll erzählte, gute Charaktere Serie ist und die ich leider nie gesehen habe. Superhelden. Ja, Fargo lief bei uns wie folgt ab. Oh ja, lass mal Fargo gucken, ist voll geil. Ja, gut, machen wir. Angestellt in einer halben Stunde, finde ich scheiße. Ja, möchte ich aber gerne weitersehen. Ja, kannst du alleine machen. Sag jetzt nicht, wer in dieser, also wer war. Hab Verdacht, ja. Genau. Gut. Schade. Also es ist Kameraschnitt. Grüße. Kameraschnitt, Buch, Schauspieler, Geschichte. Es ist also auf äußerst hohem kreativen Niveau. Allein die Bilder von Fargo sind zum Dahinschmelzen. Ich schaue einfach total gern auch Serien wegen toller Kameraarbeit. Und von dem Team eine Science-Fiction-Serie, Superhelden-Serie ist ganz krass und es gibt erst eine Folge, die habe ich irgendwie gestern oder vorgestern gesehen. Die gibt es kostenlos im amerikanischen iTunes Store, witzigerweise. Aha. Und kostenlos? Ja. Ich bin dabei. Ja. Wahrscheinlich nicht die nächsten Folgen, aber da gibt es ja Wege. Und ich bin vor Glück dahingeschmolzen. Das ist also vollkommen absurd. Man rafft eigentlich überhaupt nicht, was passiert. Da wird irgendwie eine Geschichte aufgebaut. Ja, Sky macht in Deutschland, genau. Ja. Wird irgendwie eine Geschichte aufgebaut, die noch nicht so richtig klar ist von einem Superhelden, der sich erst entdeckt, wie das eben so ist, aber auf eine wahnsinnig bunte, kreative, lustige Art und Weise. Das ist so ein bisschen Jetsons, so ein bisschen Jetzt-Welt, jetzt so ein bisschen modernes Science-Fiction, bisschen 60er-Jahre-Science-Fiction irgendwie so zusammengemercht. Mit tollen Bildern und auch super lustig. Also auch nochmal Empfehlung. Dann noch kurz die neue Star Trek-Serie, die eigentlich ursprünglich im Januar starten und jetzt sollte, auf Mai verschoben wurde, jetzt auf irgendwann später verschoben wurde. Noch wieder verschoben? Ja, genau. Warum? Unklar. Also die Dreharbeiten laufen wohl schon. Ich habe auch schon Bilder vom Set gesehen, also wie sie sozusagen die Brücke aufgebaut haben. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Discovery heißt sie, richtig? Genau, Discovery wird sie heißen. Wird erstmal 13 Folgen geben, die bei CBS All Access zunächst starten werden. In den USA? In den USA und tags darauf überall in der Restwelt auf Netflix. Bei Netflix zu sehen sein werden. Und bei Netflix hat sich ja weltweit die Star Wars... Komplett Star, alles Star genau, Trek. Kommen jetzt nach und nach die ganzen Serien. Sind schon fast alle drauf, glaube ich. Genau, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil es ist sozusagen das Design der neuen Star Trek Filme wird genommen werden. Die Serie spielt übrigens ungefähr 10 Jahre vor Kirk. So kann man das festhalten. Also, wie gesagt, vor dem Vater von, sondern richtig James Tiberius Kirk, spielt 10 Jahre vor der TOS, der Originalserie. Das heißt, er lebt schon. Und ihr lebt schon, ist aber noch jung, ist jünger, ja. Also kann man dann auch vielleicht noch mit spielen, ja, weiß ich nicht, könnte man aber mit spielen. Spielt 10 Jahre vor, ist im neuen Design, also sieht alles ganz anders aus als in den ganzen alten bekannten Star Trek Serien, spielt aber in der alten Zeitlinie, ja. Mit den neuen Star Trek Filmen ist eine neue Zeitlinie sozusagen geschaffen. Das sind die rückwirkenden Auswirkungen der neuen Zeitlinie durch einen Zeitlauf auf die alte Zeitlinie, sodass das neue Design aus der Zukunft in die Vergangenheit geleakt ist. Ich hoffe, sie erklären es nicht so. Ja? Nee, das habe ich also, jetzt auch. Nee, eigentlich könnte man es ja so machen, ja. Man könnte diese ganzen neuen Star Trek-Dings irgendwie mit einem irgendeinem Unfall oder einem Wir retten alles wieder und bringen die alte Zeitlinie wieder in Ordnung mit einer langen Serie über viele Staffeln hinweg. Ja, okay. Um so ein Gesamtkunst, das war mein Gedanke, den ich so beim ersten neuen Star Trek Film hatte. So könnte man es, Folge 30. So könnte man es mal ja machen, das wäre gar nicht dumm. Aber man kann es auch einfach so stehen lassen, dann ist einfach ein neues Design. Denn wenn man sich TOS anschaut, ja, sieht das auch ganz anders aus als The Next Generation. Okay, da liegen dann irgendwie noch 100 Jahre dazwischen oder so. Aber, bisschen mehr als 100 Jahre dazwischen. Und deshalb muss halt alles auch so ein bisschen anders aussehen. Aber es ist halt wirklich, also es ist wirklich, jetzt sich so viel verändert, dass man da auch nicht mehr davon sprechen kann, dass sich das irgendwie binnen 100 Jahren ändern könnte, sondern es sieht halt einfach ganz viele Dinge, funktionieren auch ganz anders. Aber und deshalb einfach nicht erklären, einfach weitermachen und dann passt das schon. Einfach ist es einfach, also ich glaube, dass die TOS-Serie, wenn sie heute produziert worden wäre, einfach genauso, also ähnlich aussehen würde, weil man einfach die technischen Möglichkeiten hätte für dieses Set-Design. Genau, das muss man schon sagen. Ja, und, ja. Und was man ja auch sagen muss, diese ganze, was Abrams da gemacht hat mit der neuen Star Trek-Reihe, auch das Design, das ist ja sehr, weil es ja auch in der Zeit spielt, an TOS angelehnt, aber man hat es dann noch auf so 50er Jahre, 60er Jahre Stylo, Retro-Look ein bisschen getrimmt, ja, und so ungefähr wird es dann auch aussehen. Und das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Gibt es denn eigentlich kreative Bindung? Also ich weiß, dass die neue Serie von Brian Faller geschrieben wird, produziert es wird. Ist, der bekannt ist von Heroes, erste Staffel, die großartige, der Rest war Murks und von Hannibal war er Showrunner. Hauptrolle spielt wohl ein Lieutenant, eine Frau und es wird also diesmal nicht um eher so um Captain gehen, sondern wie ich eher um diese Frau und man versucht hier wieder das aufzunehmen, was Star Trek schon immer oder die guten Star Trek Folgen schon immer hatten, man versucht irgendwie progressiv zu sein, fortschrittlich irgendwie in die Zukunft. Keine Frauen in Kunstrücke. Naja, gut, okay. Also, ja, die gab es natürlich auch. Es war nicht alles perfekt, was Star Trek, klar. Aber auch dieser Kommunismus hatte seine Schattenseiten. Naja, gut. Kann ja auch, ja, Janice Rand kann ja auch freiwillig in dem kurzen roten Kleid rumlaufen sein. Ja, das wollen wir jetzt eher mal nicht hier unterstellen. Jedenfalls, geht es da wohl sehr viel um, also man versucht eine sehr diverse Crew diesmal an den Start zu bringen. Also was sowohl Ethnie angeht, als auch sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentifikation. Ja? Da versucht man jetzt schon Wert drauf zu legen und da irgendwie ein bisschen Awareness zu schaffen. Darum wird es dann gehen und es wird nicht so sehr sozusagen um die, also es wird auch viel mehr um zwischen, wenn ich das so richtig rausgelesen habe, um zwischenmenschliche Geschichten gehen oder zwischen Alien-Geschichten als also um das Zurechtkommen in dieser Welt, als dann wirklich um Captain Was ist Sachbot, man denn, wenn man auf Aliens steht? Xenophil? Nee, wer ist denn das? Hier. Mann! Nee, doch. Xenophil vielleicht. Weil nämlich die Leute, die halt so viele Sprachen können, nennt man ja auch bei im Star Trek-Universum Xenolinguisten. Okay. Ja. Glaubst du jetzt? Ja. Ja. Freue ich mich nach wie vor sehr drauf. Also da wird auch kein Auge trocken bleiben, da werde ich mir alle Zeit nehmen, die ich brauche, um das einfach mal durchzuschauen. Was ich krass finde, es sind so viele neue Serien und wir haben auch die ganzen alten Serien, die jetzt auch noch dieses Jahr kommen. Natürlich Game of Thrones, Better Call Saul, auf dem Black Bear Seat und noch viele andere. Stranger Things, zweite Staffel. Ja, irgendwie haben die ganzen tollen Serien ja auch noch zwei Staffeln. Okay, Stranger Things haben wir jetzt alle gesehen, ja? Ja. Okay, wie fanden wir das Ende der ersten Staffel? Gut. Ich fand die Serie gut. Ich bin nicht so in großartigste Begeisterung ausgebrochen. Ja. Ich hatte dieses 80er-Jahre-Zeug nicht so ganz geflasht. Ja, aber zum Schluss hin raus hat sie mich mehr gerissen als am Anfang. Also am Anfang fand ich es ultra spannend. Es war sehr guter Erzählstrang. Dann zum Ende hin war dann alles ein bisschen zu durchschaubar, fand ich. Ja, aber ist aber auch okay. War schön erzählt. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Das einzig, die letzten Szenen fand ich doof. Das war... Ja, Hopper stellt Essen in so eine Kiste im Wald. Ach so, okay, ja. Wo völlig klar war, das ist für Eleven. Weil das nämlich nur bedeutet, dass man sozusagen, obwohl man sie gerade halt irgendwie hat verpuffen lassen und alles war jetzt anders und der Junge ist wieder da und keine Ahnung was, sorgt das dafür, dass man zu Beginn der zweiten Staffel letztlich da anfangen kann, wo man am Anfang der ersten oder sozusagen nach drei Folgen der ersten Staffel angesehen hat, plus dieser eine extra Junge, der jetzt da ist im Cast, dass man da weitermachen kann. bisschen billig, ehrlich gesagt. Ein bisschen billig. Klar möchte man das machen, weil man da auch sehr viele Möglichkeiten haben will, nach links und rechts und oben und unten zu gehen, aber es hat schon ein bisschen aber plump. Das ist auch Fernsehen dann wieder und ich finde es großartig, das muss ich beweisen, weil wenn Autoren von DOA, heißt du dann diese Frau und Bert Mansi heißt er, glaube ich, und die Hauptdarstellerin schreibt ja auch selber, sagen, wir haben uns was überlegt, was wirklich einfach nicht am Ende der ersten Staffel stoppt, sondern das ist halt eine große Welt. Und es gibt immer mehr Beispiele diese Richtung, die wirklich Serien auch wie Romane entwickeln von der Story her. Und das ist ziemlich großartig. Wenn das dann nicht so passiert und es wieder auf das übliche Fernsehen abdriftet und dann irgendwelche billigen Tricks versucht werden oder man muss gucken, ob es so wird natürlich. Aber da passiert gerade zumindest so ein Bruch hinzu, wo sich das nochmal auf das gute Fernsehen noch eins oben drauf setzt. Ja. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein mieser Teaser gewesen. Wer weiß. Und es geht in eine ganz andere Richtung. Also ich war mit der Serie auch sehr, sehr glücklich. Wobei ich überrascht war, dass es jetzt tatsächlich doch mit denen weiterging, weil es in ersten Interviews nach Ende hieß, so die beiden Zwillinge sagten so, naja, wir haben ja jetzt die Geschichte erzählt, vielleicht spielt es ja auch ein paar Jahre woanders weiter. Also vielleicht ist da was im kreativen Prozess, hat man sich dann auch eher entschieden. Ich frage mich übrigens, ob dieses... Oder die Marketingabteilung von Netflix hat doch daran eingewirkt, dass die Kinder doch zu süß sind, um sie jetzt abzuschießen. Ich frage mich aber nicht mal, vielmehr nur eine Staffel machen sollte. Die Briten können das ja auch ganz gut. BBC-Style? Genau, BBC-Style. Also, Miniserien, 6 Folgen raushauen und dann sagen so, fertig, Geschichte auserzählt. Muss auch das Material für haben, was da drin funktioniert. Ja. Also ich kann gut viele Serien finden, wo ich finde, das muss sich erst ein Universum entfalten. Also Fringe war so eine Serie, den ich eigentlich noch um 1-2 Folgen Staffeln gegönnt habe in dieser neuen Zeitlinie. Hab ich auch gedacht. Um einfach sich mal das bisschen mal auszurollen. Ja, Fringe habe ich letzte Staffel nicht mehr gesehen. Also ich habe die ersten 3 Folgen oder so der letzten Staffel gesehen. Gerade die letzte ist toll. Dazwischen ist ein bisschen mehr, aber die letzte ist toll. Okay, ja gut, dann muss ich das echt nochmal machen. Ja. Dasselbe auch für Continuum. Das ist eine Serie, die ich feiere, die irgendwie alle ein bisschen unterschätzen. Es ist eine kanadische Serie, geht darum, dass in der Zukunft übernehmen Corporations, werden wahlberechtigt, und die Konzerne übernehmen die Macht. Und es gibt dann keinen Staat mehr, sondern noch Unternehmen. Und die Corporate Police, da eine Beamtin wird bei einem Terroranschlag in die Vergangenheit zurückgeschleudert. Mit 3 Terroristen. Und von da aus baut sich das Ganze auf. Das Lustige ist, die ersten beiden Staffeln sind ein bisschen, wir laufen den Touristen nach, eher weniger spannend, aber es wird viel lustiger, wenn es darum geht, dann, wenn sie in diese Zukunft wieder immer wieder reinliegt, quasi in die Vergangenheit, von, Unternehmen, das ist ein sehr spannendes Bereich, was ich mir echt gewünscht habe, wo auch der Autor gesagt hatte, der hätte so 9 Staffeln hat er vorgesehen, hat sich gehabt, um die ganze Welt mal auszurollen am Ende, sind nur 6 geworden am Ende. Und auch die 6. hat so eine Krüppelstaffel, so, so nett, hier darfst du mal 6 Folgen machen. Na gut. Alibi. Fand ich enttäuschend, weil da hätte man noch ein bisschen mehr auch gesellschaftlich sehr viel erzählen können. Wäre schönes Storytelling gewesen. Das ist halt immer schwierig. War eine Serie fürs Fernsehen. Das heißt, da ist immer dieser Quotendruck. Ich glaube, Netflix hätte sich auch. Ja. So. Das ist irgendwie nicht mehr das Wort Fernsehen trifft irgendwie nicht mehr. Für mich ist das eigentlich auch Kino. Aber ich erwarte ehrlich gesagt jetzt, ich hätte gerne wirklich eine, wenn ich jetzt einen Vorwunsch hätte, eine Science-Fiction-Serie, die halt so eine große Welt wieder aufbaut, halt wie Akte X oder Fringe oder dieses Continuum. Aber trotzdem. Ja, mal schauen, was Legion schafft. Das ist ja, Science-Fiction, also so. Ja, was ist denn daran nicht Science-Fiction? Ich bitte dich. Ja, aber nicht so Weltraumzeug, sondern eher so. Nicht so Weltraumzeug. Ja. Sondern? Ja, so abgefahrene Wissenschaft. Was eine ganz eigene Welt aufbaut. Wenn du jetzt anfängst, und zwar wie ich jeden Tag 3 Folgen Star Trek zu schauen, von allem, was es da gibt. Bin ich in 20 Jahren fertig. Können wir uns in Monaten wieder treffen, Und dann hast du gerade mal so die halbe Welt überblickt. Ja, das womit soll ich nochmal anfangen mit der TOS? Ich würde alles schauen nach US-Original-Ausstrahlungsdatum. Okay. Einzige Art und Weise, wie man es schauen kann. Ich möchte kurz noch Dirk Gently abfeiern. Wer? Ja? Dirk Gently. Ist das auch schon ein Netflix co-produziert zumindest. Ist, aber auch BBC Amerika. Ist nach dem Roman von Douglas Adams den. Oh ja, habe ich nicht gesehen, habe ich aber gehört. Ist keine Romanverfilmung, sondern es nimmt nur den Gedanken Als Hörbuch? Die Art und Weise. wie die Romane geschrieben sind, auf. Also der Charakter ist auch sehr anders, aber dieses grundkonfuse Wesen, dieser Humor stecken da drin. Rosa und es ist ja, sehr gerne. Auch wieder eine Serie, wo man sich wirklich Gedanken gemacht hat. Jetzt hier einfach weiter, während die sich hier Gummibärchen Gedanken gemacht hat. Am Anfang wirkt es unglaublich vollkommen oberkonfus und es wird alles perfekt aufgelöst. Und am Ende hast du das Gefühl, du könntest dazu auch einen Roman rausbringen, das Buch zur Serie ohne größere Probleme. Und es fängt gerade erst an. Auch da wissen also Menschen, wie sie Geschichten erzählen, in so einem etwas komplexeren Stil, der sowohl Charakter berücksichtigt, als auch eine spannende Geschichte macht, der Handlungsstränge vorher auswirft, später einfängt. Es ist auch keine Serie, wo das Gefühl ist, dass zwischendrin drei Folgen zu viel sind, wo es einfach mal so durchhängt. Das geht einfach durchgetaktet, geplant einfach durch. Ist also auch sehr toll, ist auch auf Netflix. Sehr lustig mit Elijah Wood und anderen. Ja. Und am Schluss gehen wir ins Kino. Wollen wir über La La Land reden? Also, La La Land ist der weißeste Film aller Zeiten. Aha. Ich hab ihn nicht gesehen. Er ist episch. Also, Ryan Gosling, du verliebst. Also, ich habe mich in Ryan Gosling mehrfach in diesem Film verliebt. Aber Emma Stone auch. Ich habe nur gelesen, dass er. Kommen denn beide süß? Nur gelesen, dass er nicht singen kann. Er singt sehr gut. Also, ich habe. Das habe ich auch nicht gehört, dass er nicht singen kann. Nee, hab ich tatsächlich mehrfach schon gelesen. Was sind meine Ohren? Ich habe eine Schwäche für Musicals. Deshalb. Schau es dir an. Und zwar meine Empfehlung: Schau es dir in Berlin im neuen Off an. Das neue Off ist ein Kino, das ist von den York-Kinos. Und das ist ein Saal nur in Neukölln. Und. Wenn du die Fotos siehst, ist ein wunderschöner Saal in so 50er-Jahres-Style in so einem hell-türkis gehalten. So mit so Stoff bewendet und so. Wunderschönes Kino, riesigem Leinwand. Dieses Bildformat, was bei La La Land zum Einsatz kommt, passt da wunderbar ins Kino rein. Geilstes Erlebnis. Im neuen Off läuft da noch. Und das ist da, wo ihr wart, oder was? Ja. In Englisch? Englisch mit Untertiteln. Ja, genau. Ich hasse Musicals und ich habe den Film geliebt, was schon viel aussagt. Also ich brauche das ganze Gesänge eigentlich nicht. Die singen auch gar nicht so viel, finde ich. Also es ist okay. Es ist jetzt nicht der ganze Film, sondern nicht so vollgekleistert, sondern ganz cool eingebunden. Generell auch viel andere Musik eingebunden. Kamera, unglaublich. Ständig irgendwie, also es ist One-Shot, aber es sind immer sehr lange Szenen mit sehr langen Kamerafahrten. Warum hast du Musicals? Hilf das mal kurz. Weil sie die Geschichte so langsam vorantreiben. Das hat mich immer genervt. Ich habe nicht so viele Musicals gesehen bisher. Ich denke immer, jetzt mach doch hört doch mal auf, jetzt zu singen. Ich will die Geschichte Spotify weitersehen. Und das ist das, was mich normalerweise nervt. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwo habe ich mal gehört, Menschen dürfen nicht oder Menschen sollten nicht singen, was sie tun. Das ist der andere Punkt. Ja. Ich möchte die Welt halbwegs. Ich gehe jetzt zu dir und nehme dich in den Arm. Ich möchte die Welt halbwegs glauben, die ich da sehe. Und ich halte es einfach für unrealistisch, dass Leute einfach in Alltagssituationen am Herz stehen und plötzlich, oh, ich singe jetzt mehr ein Lied. Und ich glaube, Musicals sind bei mir verbrannt gewesen durch Highschool Musical. Mhm. Danach habe ich abgehakt. Guckst du sowas denn auch? Ich habe es nicht geguckt. Ja. Ich habe Ausschnitte gesehen. Gut, das reicht. Auch bei Serien tatsächlich. Stimmt, Musical-Folgen sind immer hervorragend. Ja. Die Musical-Folge von Scrubs ist wahrscheinlich eine der besten Musical-Folgen überhaupt. Ich finde die von Fringe auch ganz lustig. Ist die in der letzten Staffel? Ja, die haben eine Musical-Folge, ja. Ist die in der letzten Staffel? Nee, die ist in der dritten oder so. Okay. Das hat die Musical-Staffel, ja. Mich erinnern. Aber die Musical-Folge in Serien ist halt immer echt geil. Hast du Scrubs gesehen? Nur ganz wenig. Fandst du es witzig? Ja. Okay, dann schau dir einfach mal die Musical-Folge Scrubs an. Okay. Brown Betty ist die 20. Folge der zweiten Session. Warte mal, Brown Betty? So früh schon. Ja. Und das war die Folge, die Musical-Folge. Ja, guck, und genauso wie die Weihnachtsfolgen, die sind auch mal immer ganz halt die ganze Folge ist halt in diesem 40er-Jahre aber Cornelius-Style. Wie viel Musicals hast du dir denn mal gegeben in deinem Leben? Also hast du dir immer nur angeschaut? Ich glaube, das ist eher so ein Disney-Fehler. So, pass mal auf. Du nimmst jetzt einfach Musicals, ja? Guckst dir mal an, was so auf dem Markt gibt. Ja? Springtime for Hitler. Springtime for Hitler zum Beispiel. Die Producers. Und Spotify, hast du Spotify Premium-Account? Mhm. Ja, sehr gut. Und dann hier zum Beispiel, ne, ganz wichtig, ganz toll, ist da. Springtime for Hitler and Germany. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ah, warte mal, Moment. Die Task können wir auch später klären. Okay. Miss Saigon zum Beispiel ist vorhanden. Ja. So, The Definite Live Recordings. So, und dann kann man sich das Musical einfach mal anhören. Ja, das stimmt, das ist gut. Ja, weil das reicht ja im Prinzip. Es reicht ja, das zu hören, ja, um dir die Geschichte anzuhören. Ja. Außer bei La La Land, weil es einfach auch ein visuell toller Film ist. Ja, gut. Mary Poppins, Mary Poppins sollte man halt auch sehen und nicht nur hören. Genau. Ja? So, aber Mary Poppins, ja, kann man sich auch mal einig sein, das ist einfach ein wunderschöner Film. Ja, ich glaube schon. Habe ich nicht gesehen. Lange her. Aber stopp mal, Moment. Hast du nie gesehen und du hast gesagt, ja, glaube ich schon. Was ich ist hab, nein. Okay. Ich sagte, so, glaube ich schon, weil ich ihn als Kind gesehen habe. 0 Uhr 52. Die drei Stunden haben wir auch noch, den gucken wir jetzt gleich noch. Alexa, gibt es Mary Poppins bei Prime Video? Sowas müsste doch Alexa nicht mal gehen. Mary Poppins. Ich kann Mary Poppins nicht in deiner Bibliothek finden. Ja. Okay. Kaufe es bei audible.de. Ja, toll. Alexa. Eine einzige Verkaufsshow. Alexa. Kennst du Netflix? Netflix, Incorporated, ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich mit dem Verleih und der Produktion von Filmen und Serien beschäftigt. Sie schafft es, das noch langweiliger vorzulesen, als sie ohnehin schon spricht. Naja. So. War's das? Sind wir mit dem Thema durch? Ja. Themen sind wir durch. Wenn es jetzt nichts mehr das einfällt. War eine ewige Sendung heute. Ja, ich hab ich noch irgendein... warte, ach, stopp mal. Willst du noch die 4 Stunden schaffen? Musikalben. Ich habe eigentlich dem Hotel gesagt, dass ich bis 1 da bin. Naja. Alben. Das wird wohl nichts mehr. So. Ach ja, Alben, genau. Das wollte ich nur sagen. Und zwar gibt es das. Wo ist es denn? Ne? Schalalü? Schalalü. Wenn man Spotify-Kunde ist oder auch nicht, also nur so einen Account hat zumindest, dann gibt es das Eröffnungskonzert aus der Elbphilharmonie. Es ist gut. Ich habe nur kurz reingeschaut. Also vor allem in die 3D-Kameras. Ich meine, ja. Das ist das gut. Also, ich würde lieber mal hingehen als, naja, gut. Nee, aber das fand ich gerne auch mal. Das fand ich ganz nett. Also, es war hier, Apple Mini First Recording heißt es, ja. Brahms wurde gespielt. Ich finde die Idee ganz lustig, dass man ein Gebäude von Computer designt hat, allein der Akustik wegen. Und, nee, man muss aber sagen, das fand ich, also das habe ich mir mal angehört, aber muss halt, weiß ich, kommt da noch an, aber irgendwie aufs Klassik steht, also die 4. und 3. Symphonie. Ich bin erst so 5. Synonym. Eröffnungskonzert und dann, ich glaube am nächsten Tag war es schon direkt bei Spotify, also es ging, oder übernächsten Tag. Es ging wirklich sehr schnell. Mastert werden. Nee, es ist wirklich erstaunlich schnell. Wenn man die Produktionskette schon aufgebaut hat. Und gut, es kann natürlich sein, dass es vor eigentlicher Eröffnung aufgezeichnet wurde. Weiß ich nicht. Ja, du müsstest ja auch für die Live-Übertragung mastern müssen, wenn man das gut kann man machen, ja. Ja, das ist halt das NDR Elbphilharmonie-Orchester, das spielt. Fand ich irgendwie ganz geil. Hab das dann direkt gesehen, hab mir das auch angehört. Fand ich sehr schön. Und auch irgendwie, ich hoffe, dass der BER auch nochmal so einen Turn nimmt wie die Apple Mini. Weil es war entsetzlich teuer geworden, aber irgendwie mag es jetzt. Du meinst, dass man Konzerte da drin hat? Nee, jeder mag es jetzt doch irgendwie. Irgendwie ist man nicht ganz froh, dass es da ist. Ja. Beim Flughafen fällt mir das schwer zu glauben, aber ja, das stimmt. Es kann auch mehr Pannen geben eigentlich. Ja, dann, ne? Ja, das stimmt. Habt ihr letztens mitbekommen, die Türen müssen jetzt nur ausgebaut werden? Weil. Die Rohre müssen ausgetauscht werden im BER, weil sie zu dünn sind. Genau, weil es kein Feuer aufgefallen ist. Genau. Da passt nicht genug Wasser durch für die Sprinkleranlage. Ja, ist doch gut. Das fällt Ihnen jetzt auf. Mhm. Als Sie die Sprinkleranlage schon zum 6. Mal umgebaut haben. Ja. Leider ist die wunderschöne Webseite, wann ist der BR fertig? Irgendwie, die haben auch keinen Bock mehr, das weiterzupflegen, weil es so nervig ist. Das sind die Hostingkosten über Jahre. Ja, teurer alt. Seite läuft noch, aber irgendwie wird da nicht mehr aktualisiert, so. Leider. Haben wir noch was anzukündigen? Nö. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen umgebaut. Einen angenehmen Abend. Guten Morgen. Wir können dann irgendwann mal im März mal noch eine weitere Folge aufnehmen, auf jeden Fall, weil ich da nicht auch eher flexibel. Vorm 16. Aber das sehen wir dann. Und dann hoffen wir, es hat irgendwie einigermaßen gefallen und dann vielen Dank. Alexa? vielen Dank, dass du bei uns warst. Das gehört zu den Dingen, die ich nicht weiß. Okay, Alexa, auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Ja, sehr, sehr gesprächig hier. Die Freunde, die über das. Ja. Dann, Alexa, gute Nacht. Träum was Schönes. Alexa, eins noch. Bestell bitte Küfer Alster-Lollis. Möchtest du einkaufen? Ja. Was möchtest du gerne bestellen? Küfer Alster-Lolli. Küfer Alster-Lolli. Ich kann Küche Alster-Lolli nicht bestellen, nee. Also habe ich es zu deiner Einkaufsliste hinzugefügt. Gut, kaufe ich dann morgen selber. Alexa, dankeschön. Dankeschön. Gern geschehen. Ja. Bis dann. Bis dann. The future is now. Tschüss. Tschüss.